Ihr fragt euch, wer ich bin, Maschine oder Mannequin. Mit Teilen gemacht in Japan bin ich der moderne Mann. Sonntagabend, 18 Uhr, die Weltraumaffen sind da. Domo arigato, Mr. Mamono. Wunderschön, so eine Lyrik. Schönen guten Abend, hallo, ich begrüße euch am Nationalen Gedenktag für die Opfer terroristischer Gewalt. Ja, wusstet ihr das? Da wird tatsächlich auch eine Veranstaltung stattfinden dazu, aber ich habe es jetzt nicht bei der Recherche nicht sehr viel mehr gefunden. Aber es ist heute tatsächlich der Nationale Gedenktag für die Opfer terroristischer Gewalt. Und bleiben wir trotzdem heiter, würde ich sagen, nicht wahr? Da sind die sich ja heute auch alle. Olaf, Nancy, Markus. Das wird ja auch immer schlimmer mit der rechten Gewalt, höre ich. Nicht? Ja, diese ganzen Beleidigungen und so im Internet. Schon wieder. Ist doch stokastisch, oder nicht? Letztes Jahr. Kurz vor Genozid. Ja, wollen wir hoffen, dass keine Opfer dazukommen. Das sind die Witze mit dem Genozid. Ach so, ja. Die Weißbahnpyramide kann uns das die ganze Welt erklären, wenn man sie nur richtig einsetzt. Am Ende ist immer Genozid. Obwohl das jetzt momentan bei der Lage in Syrien vielleicht auch nicht das richtige Thema ist. Ist das auch so schlimm? Das habe ich gar nicht gekriegt. Ja, das sieht ja im Moment so aus, als ob die guten moderaten Muslime jetzt anfangen, halt die Alawiten, die Christen und die Drusen zu töten, zu drangsalieren, zu vertreiben. Anschlägen oder so, ne? Oh mein Gott. Schwierige Lage. Es sieht so aus, dass die Drusen und die Christen wenigstens noch einige Schutzmächte im Land haben, aber die Alawiten nicht mehr. Okay. Hätte man nicht drauf kommen können. Drusen werden von den Kurden ein bisschen unterstützt, aber ich will nichts Falsches sagen. Es ist ein kompliziertes Thema da. Ja, lebenswichtig ist natürlich auch Impfen, je nachdem, wen man so fragt. Und in Amerika gibt es wohl einen kleinen Masernausbruch. Hier ist sogar ein Kind angeblich an der Krankheit gestorben. Und der Gesundheitsminister Kennedy reagiert eigentlich ganz richtig und spricht sich jetzt für eine Impfkampagne in der Gegend aus und möchte da die Kinder auch durchimpfen und so weiter. Und die Tagesschau dreht das jetzt hier so, als wenn er seine Meinung irgendwann dauernd ändern würde. Dabei gehe ich mal davon aus, dass er irgendwie ein bisschen differenzierte Sachen gesagt hat und die Leute dann das eben auf eine Seite geschoben wurde immer. Also sich natürlich nicht so massiv für alle möglichen Impfungen auszusprechen, ist praktisch für die Tagesschau ja eben schon Impfgegnerschaft. Und so ziehen sie auch den Beitrag hier auf, dass sie ganz verwundert sind, dass er jetzt doch Impfstoffe empfiehlt. Ne? Ja, sagt eben auch in einem Meinungsbeitrag bei Fox war das wohl, dass Impfstoffe schützen und so weiter. Also wenn zum Beispiel so ein Kennedy von Impfungen redet, dann kann das ja für seine Tagesschau bedeuten, dass Impfstoffe gemeint sind oder die Impfkampagne oder eine einzelne Impfung oder, ne? Also das, ich glaube, dass die Tagesschau den Mann etwas schlechter darstellt, als er wirklich ist, aber ganz genau gehört persönlich. Im Original habe ich das jetzt auch noch nicht so richtig, was der von sich gibt. Ne? Ja, aber die Amis machen auf jeden Fall eine Masern-Impfkampagne. Wenn es nötig ist, schade genug, ne? Keine Ahnung. Gut, ja, der Kennedy Junior, der hat jahrelang immer Aktivismus gemacht, aber er hat immer sehr differenziert, okay, es gibt gewisse Impfungen, die sind okay, bei anderen Impfungen sind die Zulassungskriterien so lax, dass da einfach Schadstoffe in den Impfstoffen drin sind, und es war jetzt nicht so, dass er generell gegen die Impfung war, er war einfach gegen unnötige Zusatzstoffe, die Leute seiner Meinung nach krank machen und Krankheiten auslösen, das war immer so sein Thema. Aber das ist zu differenziert, das weiß ich. Ja, für die Tagesschau ist es hier ein Widerspruch zum Beispiel, dass er sich äußert in der Form, dass er sagt, dass genaue Informationen über die Sicherheit und Wirksamkeit verbreitet werden, sei wichtig zum Beispiel. Und Impfstoffe müssten für alle, die sie benötigen, leicht zugänglich sein. Und gleichwohl, wie gesagt, steht hier ins Gegensatz für die Tagesschau, gleichwohl sei die Entscheidung für eine Impfung eine persönliche, betonte er. Ja, ich weiß wirklich nicht, wo dann Widerspruch sein soll. Ne? Naja, nur ich meine, bei einem Ausbruch von Masern unter Kindern ist das eigentlich auch nicht die persönliche Entscheidung, sondern es ist die Entscheidung von Erziehungsberechtigten. Ja. Aber Masern, ich habe die selber gehabt und ich wäre ganz froh gewesen, man hätte mich dagegen geimpft vorher, ganz ehrlich, weil das ist kein Spaß gewesen. Eine Woche Quarantäne bei 39, 40 Grad Fieber, wo du nun nicht mehr weißt, wo oben und unten ist, ist kein Spaß. Ja, gehört so zu den Krankheiten, die eigentlich ausgerottet sind sozusagen, ne? Ist ja so gut wie. Ja, aber kommen immer mal wieder, weil halt keine flächendeckende Impfung vorhanden ist, denke ich. Ja, sagt er ja auch, ihr Impfstoffe schützen nicht nur einzelne Kinder, sondern tragen auch zur Immunität der Gemeinschaft bei und schützen diejenigen, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können. Ja, es waren die Fälle, die aufgetreten sind, waren wohl auch eben wieder erstmal bei Ungeimpften, obwohl ich auch nicht weiß, wie üblich die Impferei ist in Amerika. Ja, bei der Wupp, lernen wir etwas über den Wolf scheinbar. Wenn ich mir die Kommentare so durchlese, könnte das auch sein, dass das eine Art Übungsvideo ist von der Wupp, den Bullshit zu erkennen, weil das hätte ich denen nicht zugetraut, dass sie so ein dummes Zeug im Prinzip verzapfen. Hier geht es also um den Wolf und wie man das verhindern kann, dass er so viel Opfer fordert sozusagen. Und die Frage nach Abschießen wird im Prinzip damit beantwortet, dass das nichts bringen würde sozusagen. Und natürlich bringt das viel, was wenn man so einen Wolf totschießt, das kann ja kein Reh mehr reißen. Ich meine, was ist das für eine komische Logik schon alleine? Ja, das ganze Video, das zieht sich so durch, sind irgendwie 8 Minuten, wir können da mal irgendwo reingucken, kannst du mal irgendwo reinklicken. Stellt halt so ein paar Studien vor, beziehungsweise ja, stellt halt so Studien vor, offen, die eben auch neue Einzelgänger erschafft und so. Diese sind dann möglicherweise auch jung und unerfahren und wechseln ihren Standort, um sich ein Revier aufzubauen. Und genau diese jungen Wölfe auf Wanderschaft sind genau die Wölfe, die vor allem Nutztiere reißen. Wenn man dann einen Einzelgänger, der sich ein Revier aufgebaut hat, abschießt, dann bleibt dieses Revier nicht lange leer, sondern es kommt einfach der nächste Wolf auf Wanderschaft und reißt. Ja, das ist so das Argument dafür, dass man da die Opferzahlen praktisch gar nicht begrenzen könnte. Kommt halt einfach der nächste Wolf, ja gut, der nächste und der nächste, wenn die im alle abgeschossen, so ungefähr sehe ich das jedenfalls. Ja, wie gesagt, das scheint so eine Art fast ein Übungsvideo zu sein, für die gibt, wo Leute den Bullshit von einem Nicht-Bullshit sozusagen auseinanderzuhalten. Wenn man sich so die Kommentare durchliest, ist auch wirklich einiges, ja, ein Kritik eben bei, ne? Und sie meinen, man müsste mehr Zäune bauen und so weiter. Also, Also nochmal, damit ich es richtig verstanden habe. Die Wölfe zu töten bringt nichts, weil da kommt automatisch der nächste. Aber ja, gleichzeitig genau. Ist es so schlimm, man soll sie nicht töten, weil es so wenige gibt. Oder aber, was ist die Argumentation? Auch halt, ich meine, wir töten doch auch andere Tiere, weil es zu viele davon gibt. Rehe, Wildschweine etc. pp. Und theoretisch hätten die auch die Möglichkeit, immer wieder neue zu machen und die Reviere wieder zu übernehmen. Es ist nicht so rund, was mir da entgegenkommt von der Gruppe. Ja. Also ich habe dann hatte ja, ich muss das jetzt kommentiert, noch mal kurz mal reingrätschen, ja. Weil es ja schon so oft gesagt wurde, es kommt von der Gruppe. Also das ist ja, ja. Jetzt hier zwar, also diese skeptische Gesellschaft ist ja von diesem, der jetzt der Chef ist von der Gruppe, hier Sebastiani heißt er, glaube ich, von der SPD. Von dem ist das ja irgendwie so ins Leben gerufen. Ach so. Aber es ist jetzt nicht ein Video von der Wupp direkt. Na, also da werden sich wahrscheinlich andere Leute darüber aufregen, dass das so dargestellt wird. Deswegen grätsche ich da nochmal rein, auch wenn ich da nicht Mitglied bin und da kein... Okay, ja, sie haben es halt hier veröffentlicht, ne? Schon richtig, dass es jemand anders gemacht hat scheinbar. Ja, was heißt, sie haben es veröffentlicht? Also die Wupp hat es ja nicht veröffentlicht auch. Also, ja, hier in ihrem Kanal haben sie das veröffentlicht. Das ist nicht der Kanal von der Wupp. Deutsche skeptische Gesellschaft? Ach so. Skeptische Gesellschaft ist anderes. Mhm. Ja, das haben sich doch damals auch drüber aufgeregt, auch, dass es Verwechslungsmöglichkeiten gäbe oder absolut. So. Absolut, absolut. Ja. Also diese skeptische Gesellschaft ist ja Sebastian ja irgendwie gegründet, um da wahrscheinlich auch so ein bisschen in seine Richtung das halt zu lenken von der Gruppe oder so. Aber es ist okay. Nicht offiziell. Boah, dann nehme ich das zurück. Von der Gruppe. Ja. Okay. Ja, gut zu wissen auch, hast du recht. Ja, der Bericht ist es jedenfalls irgendwie nicht. Die Stellungnahme pro Wolf ist ja ganz schön, aber die ganze Landwirtschaft einzuzäunen oder vielleicht für die Wölfe so ein paar Reviere zu schaffen, das war eben meine Idee. Da finde ich ja das mit den Revieren doch irgendwie sinnvoller, ne? Und auch weniger kostenträchtig und opferträchtig und so weiter. Also die Wölfe sind stark verbreitet in Deutschland. Die Lee meint, dieser Bauer, dass es in Deutschland mehr Wölfe gibt als in Norwegen und Schweden zusammen. Und ja, das ist vielleicht dann tatsächlich ein bisschen zu viel. Ne? Rotwild gibt es eigentlich schon kaum noch im deutschen Wald und so. Deswegen. Und die kommen eben auch langsam in die Vorstädte ran und so weiter. Es gibt da auch komische Videos von Versuchen von Wölfen, wie sie irgendwie Babys versuchen zu klauen oder so. Mhm. Okay. Also es atmet langsam etwas aus. Ja, das weiß ich nicht genau. Der Jan Schneider bringt auch ins Spiel, dass das ja auch noch die grauen Wölfe gibt. Ja. Ist auch da. Vielleicht. Guter Punkt, nächstes Thema. Die Jungen, die sich ein neues Revier suchen. Ja. Ja. Ich mache jetzt hier Dönerladen auf. Ich wohne in der Innenstadt, hier gibt es nur Füchse. Das ist so mal lustig, wie ja. wie diese tierischen Dinge irgendwie immer klingen, so im Ohr. Das irgendwie so ein bisschen anthropomorph sieht. Meister Isegrim. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, also diese skeptischen Gesellschaft-Videos, ich gucke davon eigentlich kaum noch irgendwie was, weil ich bin da auch sehr unzufrieden, wenn sie da irgendwas mit Rechtsextremismus haben, dass sie sich da mal ausgerechnet diesen Marxisten-Heini da irgendwie holen, der dieses bescheuerte Buch da beim Duden-Verlag geschrieben hat, was ja im Endeffekt nur so ein hier Killer-Normies-Abklatsch irgendwie ist mit 4chan und Gamergate und bla bla. Ja, habe ich jetzt nicht so aus dem Schirm. Ja, deswegen sage ich es ja auch. Ja. Also es hat jetzt nichts direkt mit diesem Thema jetzt hier zu tun. Ich füge das da einfach nur mal so dran. Also, ja, Aufklärungsskeptizismus, keine Ahnung, weiß ich nicht. Es ist aus meiner Sicht dann eher wieder so ein, oh, wir sind ja so schlau, guck mal, wie schlau wir sind. Sind wir nicht schlau? Kritisches Denken. Wissenschaft, bla bla, Science is Mayans. Oh. Wäre es nicht einfacher, vielleicht schon das Problem an der Wurzel zu packen und Sachen wie Wolfsburg einfach wegzumachen, damit halt dann... Ja, das regelt der Markt. Oder einfach alle Wölfe dahin. Denn Wolfsburg ist ja bald weg, dann ist die Sache doch geregelt. Oh Mann. Wolfsburg. Ja, es gibt ein Gesetz gegen Glücksspiel, oder es gibt zumindest eine Vereinbarung, die nach der bestimmte Regeln eingehalten werden müssen, dass die Leute sich nicht überschulden, also dass da die Sucht nicht um sich greift oder so. Und diese Regeln können unterlaufen werden, zumindest was eben Überweisungen an Sportwettenanbieter angeht. Da ist wohl die Obergrenze bei 1.000 Euro pro Person und Monat. Und das kann man umgehen, indem man irgendwie eine spezielle Schufa-Auskunft einholt. Das ist vielleicht so von der Vereinbarung her und von dem, wie es gedacht ist, nicht ganz in Ordnung, aber ich finde eigentlich, muss jeder selber wissen, was er reinsteckt. Wenn einer da 100.000 Euro reinstecken kann, bis er pleite ist, dann macht er das entweder in einem Monat oder in 100 Monaten, aber das ist doch seine Sache. Ja, aber einem ist Monat das, passiert, ist das ne? wirklich? Also, weil das ist ja, diese Spiele sind und diese Orte sind ja dazu gemacht, dir das Geld aus der Tasche zu ziehen. Das ist ja auch Manipulation. Also, ja, ich meine, warst du schon mal in der Spielbank? Nee. Ja, musst du dir mal angucken, was für Leute da am Tausender-Tisch sitzen und da die Tausender so reinklumpen lassen. Reden. Ja gut, aber halt gerade halt Online-Wetten und Online-Glücksspiel sind halt eben nicht die High-Roller, die da irgendwie, sondern das sind halt Leute, die am zweiten dann ihren Monatslohn durchbringen, weil sie wissen, dass sie heute gewinnen und so. Ich finde Glücksspiel sowieso, also ich fand das gut, wie es früher war in Deutschland, dass es einfach Glücksspiel nur in Casinos gab. Und vielleicht mal hier so ein Drei-Rollen-Automat in der Kneipe. Aber dieses, also ich finde, dass halt gerade Sportwetten und dieser ganze Online-Mist halt hier Tür und Tor geöffnet haben, schwache Menschen auszubeuten. Ja, die sollen sich entscheiden, ob sie das erlauben oder verbieten, ne? Ich erinnere nur an diese komische Zeit. Immer wenn ich Snooker-WM geguckt habe, war da ganz viel Werbung für Online-Glücksspiel auf Eurosport. Und es hieß immer, aber nur in Schleswig-Holstein. Ja, aber nur in Schleswig-Holstein. Nur auf Malta oder so. Zwinker, Zwinker, Natsch, Natsch, nur in Schleswig. Diese ganzen, das ist alles so. Halbseiden hat man das früher gesagt. Ja. Das ist so ein Luden-Ding und ein Rocker-Ding. Und diesen ganzen Komplex sollte man eigentlich komplett einmal mit dem Kercher durchgehen. Kein Glücksspiel mehr, keine Sport. Was macht diese Scheiße mit unseren Innenstädten? Ein Laden am anderen. Brauchen wir das? Brauchen wir nicht. Das ist nur für Verbrecher. Entschuldigung. Oh ja, da kann ich direkt einhaken und sagen, einen Moment, die Steuernahmen aus verschiedenen Wett- und Glücksspielsteuern in Deutschland betrugen 2023 1,77 Milliarden Euro. Ja, können wir da, die können wir doch nur auch noch aufnehmen, wenn wir das verbieten. Oder komm, hier, 100 Milliarden mehr oder weniger, ist doch scheißegal. Ja, die Spieler haben ja wohl Glück, wenn das Ganze in Malta war, soweit ich weiß, weil das dann doch eben nach deutschen Gesetzen nicht erlaubt war und dann brauchen die ihre Schulden noch nicht bezahlen oder so. Aber auch zu der Zeit gab es ja eben schon Schleswig-Holstein-Anbieter. Und mittlerweile ist das ja auch in Deutschland möglich, diese Sachen anzubieten. Da braucht man es nicht von Malta aus machen. Muss man sich mal an die Regeln halten, dann alle. Naja. Am Lieblingsurlaubsort hat das Casino zugemacht. Finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Ja, auch kein Geschäft, das sich lohnt heutzutage. Okay. Apropos Glücksspiel. Und Geschäfte, die sich nicht lohnen. Und viel Geld, ja genau. Ja, alles auf Rot, würde ich sagen. Finde ich schön, dass die Frau Esken das Programm machen darf und der Herr Merz halt den Grüß August. Ja, die Männer machen das jedenfalls nicht alleine, hat die Esken noch gesagt. Die Männer machen das bestimmt nicht alleine aus. Das wäre ja auch schlimm. Da würde ja immer alles schief gehen dabei. Machtmissbrauch wäre das. Ja, ganz, ganz großer Machtmissbrauch. Stabilität und Aufbruch und alles. Deutschland steht vor historischen Herausforderungen. Die wirtschaftliche Lage ist angespannt. Die weltpolitischen Entwicklungen fordern uns heraus. Massive Investitionen sind nötig, um den Alltag der Menschen in unserem Land zu verbessern. Wer hat's ruiniert? Das ist so erstmal noch nicht so gut begründet, würde ich sagen. Wir brauchen dringend Geld, aber sagen erstmal nicht wieso. Unser Anspruch ist klar. Deutschland braucht Stabilität. Und Aufbruch. Hals- und Beinbruch. Für eine sichere Zukunft. Und wirtschaftliche Stärke. Und für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Ja. Braucht man unbedingt, für all das braucht man unbedingt mehr Staatsschulden. Ganz bestimmt. Und linke Ideologie und NGO-Förderung. Ja. Das ist noch wichtiger fast. Zukunft war noch nie so sicher wie heute. Stabilität. Ja, da gab es neulich auch Leute, die haben damit irgendwas begründet, dass die Stabilität in Deutschland sonst gefährdet wäre. Da haben nur Leute gelacht und gesagt, was für eine Stabilität. Zu Recht. Finanzierung, ja. Ja, da ist schon das Lustige. Die DKB, die Deutsche Bank, die weiß ich nicht welche Bank, die Santander, die geben uns alle Geld. CDU, CSU und SPD einigen sich darauf, noch vor Konstituierung des 21. Deutschen Bundestags folgende Maßnahmen umzusetzen. Die Verteidigungsaufgaben Einzelplan 14 werden in Höhe von 1% des BIP innerhalb des Geltungsbereichs der grundgesetzlichen Schuldenbremse abgebildet. Darüber hinausgehende Ausgaben für die Verteidigung Einzelplan 14 werden nicht bei der Schuldenbremse angerechnet. Magie. Schattenhaushalte, nenne ich sowas. Es wird ein Sondervermögen, Infrastruktur, Bund, Länder, Kommunen geschaffen. Das wird geschaffen, das aus der Luft. Das wird einfach, ist es da. Das mit einem Volumen von 500 Milliarden Euro ausgestattet wird und eine Laufzeit von 10 Jahren hat. Bitte stellen Sie keine Fragen, das ist demokratiegefährdend. Dieses Sondervermögen soll für Investitionen in die Infrastruktur dienen. Dies umfasst insbesondere Zivil- und Bevölkerungsschutz, Verkehrsinfrastruktur, Krankenhausinvestitionen, Investitionen in Energieinfrastruktur, in die Bildungs-, Betreuungs- und Wissenschaftsinfrastruktur, in die Bildungs- und Betreuungsinfrastruktur. Das heißt noch mehr NGOs und noch mehr Meldestellen, glaube ich, Betreuung. In Forschung und Entwicklung. Ja, was forschen wir da wohl? Wie viele Geschlechter ist wirklich gibt, oder wie? Und Digitalisierung. Wir sollen jetzt, glaube ich, habe gehört, wir kriegen jetzt ISDN, glaube ich. Mhm. Oder sowas. Milliarden Euro in den Ländern und Kommunen für die oben genannten Bereiche zur Verfügung stehen. Die Schuldenbremse wird dahingehend konkretisiert. Schön. Dass den Ländern zukünftig eine jährliche Neuverschuldung in Höhe von 0,35% des BIP ermöglicht wird. Endlich wird sie konkretisiert. Ist das nicht schön? Die Mittel aus dem Sondervermögen Bundeswehr müssen zügig abfließen. Deshalb werden CDU, CSU und SPD noch im ersten Halbjahr nach der Regierungsbildung ein Planungs- und Beschäftigungsbeschleunigungsgesetz. Ja, da brauchen wir bestimmt ganz viele Berater für die Planung, oder? Für die Bundeswehr. Oh, Agnes Strack, Rheinmetall, hört schon die Kasse klingeln. Eine Prioritätenliste mit schnell zu beschaffenden Rüstungsgegenständen vorlegen, die die Verteidigungsbereitschaft unseres Landes schnell und effizient erhöhen. Die Prioritätenliste wird in enger Abstimmung mit dem BMVG entworfen. Das BMVG. Verteidigungsministerium wahrscheinlich, oder? Bundesministerium Verteidigung. Okay. Die erforderlichen einfach gesetzlichen Regelungen zu 1, 2 und 3 werden zu Beginn der 21. Wahlperiode umgesetzt. Es wird eine Expertenkommission eingesetzt. Oh, das ist super. Die einen Vorschlag für eine Modernisierung der Schuldenbremse ermittelt. Oh, bitte mit Herrn Fratscher. Der kann das doch. Ja, Fratscher, Esken, Klingbeil, Habeck, nur die Besten. Die dauerhaft zusätzliche Investitionen in die Stärkung unseres Landes ermöglicht. Auf der Grundlage wollen wir die Gesetzgebung Ende 2025 abschließen. Wir werden im Rahmen des der Haushaltsberatung auch Einsparungen vornehmen und darüber hinaus schrittweise auf eine ziel- und wirkungsorientierte Haushaltsführung umstellen. Ziel- und wirkungsorientiert. Genau, hat nichts mehr zu tun mit Geld und Haben und so. Ist alles nur Ziel und Wirkung. Und das wissen wir auch vorher, ne, wie alles sich auswirkt und welches Ziel wir damit verfolgen und dass es auf jeden Fall auch erreicht wird. Wir sind ja schließlich gute Sozialisten. Wir wissen das ja, wir sind ja Experten. Mit einem Zukunftspakt von Bund, Ländern und Kommunen werden die finanzielle Handlungsfähigkeit stärken und eine umfassende Aufgaben- und Kostenkritik vornehmen. Ja, finanzielle Handlungsfähigkeit stärken bedeutet so viel wie immer Geld haben, wenn wir es wollen. Alter Schwede. Wir werden den Standort Deutschland wettbewerbsfähig machen mit Vertrauen, Entschlossenheit und Planungssicherheit. Ja, ja, Planungssicherheit bedeutet so viel wie, wir werden definitiv aus dem Verbrenner aussteigen. Damit könnt ihr euch drauf verlassen. Unser Ziel wer ist halt es. Keine Planungssicherheit mehr hat, sind die Privathaushalte. Aber die sind ja auch nicht so wichtig. Unser Ziel ist es, das Potenzialwachstum in Deutschland wieder auf deutlich über 1% zu erhöhen. Ja, das ist unser Ziel. Und Geld dafür haben wir jetzt auch. Also spend, spend, spend. Wir fördern Investitionen, ja. Und Innovationen. Es werde für nachhaltiges Wachstum neuen Wohlstand. Ja, der neue Wohlstand. Der Stadtrabe fragt, warum sie es nicht gleich 5-Jahres-Plan nennen. Wäre zu offensichtlich wahrscheinlich. Und Arbeitsplätze. Wir stärken Mittelstand und Handwerk den Rücken, indem wir ihn krumm biegen. Wir wollen, dass Deutschland ein starkes Industrieland bleibt. Bisschen spät. Und das fleißig lohnt. Dreistigkeit, meint ihr wohl. Aus Versehen Fleiß geschrieben. Nicht toll. Wettbewerbsfähige Energiekosten. Für schnelle Entlastung um mindestens 5 Cent pro Kilowattstunde. Ja, so viel zahlen Industrieunternehmen in anderen Ländern allein für die Kilowattstunde. Aber wir entlasten die um die 5 Cent. Ja, sehr schön. Die Deckelung der Netzentgelte. Mhm. Und zufällig sollen zukünftig Reservekraftwerke nicht nur zur Vermeidung von Versorgungsengpässen, oh, was für ein böses Wort, dienen, sondern auch zur Stabilisierung des Strompreises. Ja, also ineffiziente Ölkraftwerke und Kohlekraftwerke, die eigentlich auch irgendwann außer in Rente gehen sollten, sag ich mal. Die so teuer sollen jetzt auch, den Strompreis stabilisieren, ja? Ne? Checkt der, ja? Und 20 Gaskraftwerke werden bis 2030 neu gebaut werden. Ja. Vorrangig an bestehenden Kraftwerkstandorten. Ja. Weil sonst müsste man ja auch noch die Stromleitungen bauen und das macht man nicht. Und auch interessant finde ich, es steht, irgendwo hatte ich gelesen, bei Windkraft, dass die Windkraft irgendwie dazu gehört, neben dem entschlossenen und netzdienlichen Ausbau von Sonnen- und Windenergie, auch der Ausbau von Bioenergie, Wasserkraft, Geothermie und Speicherung. Also netzdienlicher Ausbau von Sonnen- und Windenergie, also Rückbau oder was, weil die belasten doch das Netz und es gibt nicht genug Transferkapazitäten für die. Ja, okay. Ich fand es auch so geil, wie jetzt alle gleich wieder am ersten Sonnentag gesagt haben, seht ihr, wie viel es ist? Sonnenenergie, seht ihr, wie das funktioniert? Und dann ist es Abend geworden. Ja, und im Hintergrund rattern ja die Reservekraftwerke weiterhin mit. Ne? Und jetzt rattern die nicht nur mit, um die Netzfrequenz stabil zu halten und die Reserveenergie darzustellen, sollte mal ein Netzengpass sein, sondern halt auch, um den Preis zu stabilisieren. Aber glücklicherweise hat ja auch die Nukem die Woche gesagt, das wäre eigentlich gar kein Problem, bis 2030 spätestens die bestehenden Atomkraftwerke wieder am Netz zu haben. Wer hat das gesagt, Duke Nukem? Der Domo Duplex hat ähnlich gelacht über den Namen, als er ihn gefunden hat. Aber ältere Leute erinnern sich vielleicht noch an die Skandale, die es damals gab, um diese Alchem-Nukem-Geschichte in Hanau und so. Mhm. Da gab es ja sehr viel, dann gerade bei dem Rückbau irgendwie Probleme und auch halt Dinge, die nicht ganz rechtlich sauber waren. Ja, der Duke, das war schon ein Vogel. Ja, wir kennen uns zu Klimazielen. Ja, alles gleichzeitig. Die strategische Industrie. Die strategische Industrie. Ich finde das gut. Wir werden umgehend nach Beginn der Wahlperiode ein Gesetzespaket beschließen, das die Abscheidung und Speicherung von Kohlendioxid, insbesondere für schwer vermeidbare Emissionen des Industriesektors, ermöglicht. Also das Verbot aufheben von CCS. Ja, gut. Gute Idee, ja. Aber wenn ich das hier unter strategische Industrienstärke lese, neu ansiedeln, zum Beispiel Halbleiterindustrie, habe ich dir schon mal meine Definition von Wahnsinn erklärt? Das ist, wenn man immer wieder dasselbe macht und ein anderes Ergebnis erwartet, sagt was. Aber ja. Ja, aber die haben doch einen Plan. Wollt ihr wieder 10 Milliarden an Intel irgendwie raushauen, damit die irgendwo vielleicht was bauen? Batteriefertigung. Warum habt ihr Northvolt nicht hier runtergeholt? Hätten wir doch hier ansiedeln können. Wasserstoff. Es gibt Wasserstoffzüge in Taunus und es gibt Wasserstoffzüge in München. Und was haben beide gemeinsam? Sie fahren nicht zuverlässig, sie funktionieren nicht. Es ist eine Luft- oder Wassertechnologie oder auch Pharma. Es steigen ja auch immer mehr Unternehmen aus diesen Wasserstoffsachen aus. Mhm. Aber wir werden Leitmärkte für klimaneutrale Produkte schaffen. Ne? Zum Beispiel durch Quoten für klimaneutralen Stahl, eine Grüngasquote oder vergaberechtliche Vorgaben. Mhm. Oder auch klimaneutrales Fleisch, Milch, Käse, alles Mögliche. Die wissen ja, Tierprodukte, Kühe furzen und so. Würde überhaupt nichts mehr wundern, was hier bei dieser Horrorregierung rauskommt. Landwirten den Rücken stärken. Nichts werdet ihr machen. Die Agrardieselrückvergütung vollständig wieder einführen. Aber trotzdem werdet ihr weiter Landwirtschaft reduzieren wollen, uns den Bauern schwer machen, obwohl wir genau da jetzt, dafür haben wir die Möglichkeiten, da vielleicht eine Eigenversorgung für Europa mal anzuschieben. Nee, wir organisieren lieber weiter Äpfel aus Argentinien oder Trauben aus Chile oder so. Die Bürokratiekosten sollen um 25% reduziert werden. Aha. Das papierlose Büro kommt endlich, oder was? Ja, alles klar. Die Bürokratiekosten. 70 Euro für einen scheiß Reisepass. Da will ich keine 25%. Ich will nicht mehr zahlen, als der Druck und das Papier kostet. Nicht noch irgendwie Geld obendrauf, damit ihr was verdient. Wissenschaftsfreiheit erhalten. Die grundgesetzlich garantierte Freiheit der Wissenschaft ist das Fundament für Fortschritt und Innovation, die es zu schützen gilt. Sie ermöglicht eine unabhängige Forschung und den Gewinn neuer Erkenntnisse, frei von politischer Einflussnahme. Und sorry, ich kann den Satz nicht zu Ende lesen. Ja, also in Deutschland ist wirklich ein Hohn, was sie da schreiben. Also da frage ich mich auch wieder, was sie damit jetzt meinen. Da kann ja wieder alles mit gemeint sein. Kann ja mit gemeint sein, nur nein, die böse Edith lebt in Kanada, Frau von der FDP, wollte irgendwelche Unis nicht mehr sponsoren, nur weil sie irgendwie hier zur Intifada aufrufen oder so und sich daneben benehmen und alles kurz und klein schlagen. Trump hat der Columbia. Ja, habe ich gleich noch, aber später noch. Ah, okay. Also einsparen tut ihr aber nirgendwo irgendwas, oder? Die hauen nur raus, ne? Ja, Bürokratie wird doch eingespart. Achso, Bürokratie, ja. Oh ja, stimmt. Ja, ich meine, diese 25%, von denen Sie da reden, wiegt das die Operation Abendsonne in irgendeiner Form auf, die die Vorgängerregierung gemacht hat? Und wir werden natürlich am Ende dieser Regierung wieder eine Operation Abendsonne haben. Und wir werden wieder am Ende dieser Regierung wahrscheinlich mehr Beamten haben als weniger. Gerade im Bereich Regierung. wird es hier nochmal einen Staatssekretär dazugeben und da nochmal einen Referenten und hier wie immer. Wir müssen den Parteien den Staat aus der Hand nehmen. Ich glaube, anders wird es nicht mehr funktionieren. Die Parteien haben sich fett gefressen, werden von uns zugeschissen mit Geld über ihre Stiftungen, über Wahlkampfkostenerstattung. Das muss alles aufhören. Parteien sollten genauso private Sachen sein wie alles andere auch. Parteien sollten keinen Cent vom Staat kriegen, außer dem Gehalt für die Leute, die gewählt sind. Nicht einen Pfennig. Weil wir sehen doch, was passiert. Es wird ein Selbstbedienungsladen draus und es wird alles nur noch in die eigene Tasche gewirtschaftet. Wir brauchen keine Parteistiftung. Die Demokratie kann ohne Parteistiftungen existieren. Ich bin mir sehr sicher. Ja, weil Parteistiftungen und Partei ja nicht das Gleiche sind. Und die dürfen sich auch gegenseitig nichts überweisen. Ja, aber ich finde, sie sind nicht nötig. So. Ja, aber wofür sind... Ja, aber hast du mal gerade von zwei verschiedenen Sachen eigentlich geredet. Wie willst du das denn trennen? Die Naumann-Stiftung macht ja trotzdem Werbung für die FDP. Die macht ja nicht Werbung dafür, die Grünen zu wählen oder also, die CDU. Das ist eigentlich ein besonders schlechtes Beispiel, denn wenn du mich fragst, macht die Naumann-Stiftung eher Werbung gegen die FDP, aber gut. Also, ich freue mich eigentlich, wenn die Leute da nicht zu sehr hingucken, was die Naumann-Stiftung macht. Dann nehmen wir die Böll-Stiftung. Die Böll-Stiftung macht Politik für die Grünen. Das stimmt, ja, das tun sie. Und da ist keine Trennung, ich sehe keine. Und sogar die Leute wechseln hin und her. Also, hey, lass die Leute hin und her wechseln, das ist wahr, ja. Aber das ist ja eigentlich auch wieder die Leute-Problem, also. Ja, aber warum müssen wir das bezahlen? Wenn die eine Stiftung haben wollen als Partei, sollen sie das Geld von ihren Mitgliedern nehmen und das können sie in die Stiftung einzahlen und davon können sie ihren Mumpitz machen. Warum muss ich das bezahlen? Ja, dann. Die haben sich den Staat zur Beute gemacht und das muss aufhören. Ja, der Parteienstaat an sich ist so. Ja, diese Wahlkampffinanzierung und so weiter und so fort, das hat halt alles so seine Vor- und Nachteile. Also, wir haben das ja, es ist auch eigentlich so, ist ja auch gebunden an die Spenden, die du halt sonst noch so kriegst, wie viel du wirklich aus diesem Topf da irgendwie rausbekommst. Also, das ist Irrsinn. Es muss ja alles irgendwie wieder, also es ist halt nicht so, dass es einfach ein Blankoscheck ist zum Geld kriegen, aber das hat halt mit den Stiftungen. Ist nochmal ein ganz anderes Thema. Und ja, muss meines Erachtens auch nicht unbedingt geben, die Stiftung. Aber es hat mit der Parteifinanzierung. Wahlkampfkosten ist doch auch. Ich meine, stell dir vor, wir halbieren den Wahlkampfkostenzuschuss und das heißt, wir haben einfach die Hälfte weniger von diesem Unsinn auf der Straße stehen zur Wahl. Wäre doch toll. Ich fände es toll. Also, die haben meine Straße hier so zugeschissen mit Plakaten, dass man keine 2 Meter gehen konnte, ohne so eine Hackfresse zu sehen. Ja, das ist halt auch unterschiedlich. Also ich meine, es ist ja alles gemischt. Also sie geben ja nicht nur Geld dafür aus. Und wenn du jetzt sagst, gibt weniger, dann kann es ja sein, dass sie immer noch genauso viel Hackfressen-Plakate bestellen und andere Sachen dann weniger machen oder so. Das folgt ja nicht direkt daraus. Außerdem, also soweit ich weiß, gibt es auch schon Kommunen, wo sie gesagt haben, diese Plakatiergenehmigungen werden gar nicht mehr verteilt. Und wenn sie das halt für alle machen, also dass es quasi gar keine Plakatierung mehr gibt, dann ist es halt wieder irgendwo okay, dann können sie das halt machen. Also irgendwie ein Plakat für, sagen wir mal, 5000 Einwohner oder so von jeder Partei. Das wäre eine faire Sache. Dann hätte niemand zu viel. Und dann, ja. Ja, es lässt sich wahrscheinlich schwer ermitteln. Dann warum? Dann hast du immer einen Punkt, wo die hingehängt werden können. Da steht so ein großer Pfosten. Ja, es gab es ja auch eine Zeit. Jede Partei hat ihren Platz. Und dann hängt ja, sie es gab ja auch mal diese Großflächenplakate, wo die Leute halt diese Einzelplakate dann drauf tapeziert haben. Aber seitdem diese Tapezierplakatierung sowieso so ziemlich ausgestorben ist und alles nur noch hier diese Hohlkammerplakate sind, ist das was auch ist gegangen. Was ist das eigentlich? Ist das Plastik? Das ist oder Plastik, ist das ja. Ja, großartig, oder? Die sind super, die Plakate. Plastik keine Strohhalme für euch, aber Plastikplakate für uns, weil wir keinen Bock haben, immer da mit Pinsel und Kleister zu hantieren. Super. Super. So, ja, das genau das meine ich. Das meine ich. Die Parteien machen sich den Staat zur Beute. Der Bürger wird kaputt reglementiert und man selber gönnt sich was. Ja, naja, das war jetzt nicht so wirklich stringent, deine Argumentation, aber gut, lassen wir es mal so stehen. Ja, also was Ihnen zur Wirtschaft einfällt, ist Mindestlohn und Stärkung von Tarifbindung. Das haben sich natürlich auch alle gewünscht. Sicherheit und Flexibilität auf dem Arbeitsmarkt bedeutet so viel wie Sicherheit für NGOs oder wie? Aber so ein bisschen eierlegende Wollmilchsau, Sicherheit und Flexibilität, ne? Ja, wir möchten ja, dass die Leute Sicherheit haben, aber wir möchten auch mehr Vereinbarkeit von Familie und Beruf, was dann immer darauf hinausläuft, dass der Beruf unendlich viel Zeit zur Verfügung hat, oder wie? Und Fremdbetreuung dann bei den Kindern, das finde ich auch immer so lustig, Vereinbarkeit. Ich finde es auch lustig, dass sie immer betonen, dass sie Missbrauch ausschließen. Deshalb werden wir Missbrauch ausschließen. Missbrauch werden wir ausschließen. Das ist gut. Dann wollen sie Missbrauch ausschließen, ja, genau. Ja, der Klopper kommt ja gleich, ne? Ab Zeile 255. Allein die Formulierung Missbrauch werden wir ausschließen. Das hat ja schon bei so vielen staatlichen Leistungen so gut geklappt. Wie war das mit 140.000 Kindern, die Kindergeld beziehen, obwohl es die gar nicht gibt? Missbrauch werden wir ausschließen. Ja, und gegen Schwarzarbeit wollen sie mehr vorgehen, ja klar. Hier, wir wollen Selbstständige besser fürs Alter absichern. Hört sich doch gut an. Wir werden alle neuen Selbstständigen, die keinem obligatorischen Alterssicherungssystem zugeordnet sind, in die gesetzliche Rentenversicherung einbeziehen. Da. Ja, da ist jetzt die Frage, wer sind neue Selbstständige? Also muss man jetzt noch schnell sich selbstständig machen, damit man nicht unter diese Regelung fällt? Oder? Ich bin ganz alter Selbstständiger. Neue Selbstständige. Ja, das ist, das wird noch lustig, dieser Punkt. Also. Ja, vor allen Dingen, wenn sie dann ja auch das ganze Eigentumsnachweise und so, kannst du dann auch denen da zeigen, wahrscheinlich nochmal gesondert. Und wie immer, es wird nicht gefragt, warum sind Selbstständige denn bis jetzt nicht in der gesetzlichen Rentenversicherung? Gibt es da vielleicht Gründe für? Weil es ungerecht ist, Preis. Ja, super. Also Firma gründen, dann kannst du direkt für dich nochmal dein, ne, wenn du ein Startup machst und mit kleinem Budget kalkulierst, kannst du direkt deinen Rentenabschlag noch mit einberechnen. Ne? Was sind schon 20%? Zahlen die dann beide Anteile? Ja, das ist auch eine gute Frage. Ja, wie gesagt, es gibt Gründe, warum das System so ist, wie es ist, aber warum nicht ändern? Ne? Wir wollen Selbstständige besser fürs Alter absichern. Hört sich doch toll an. Ich meine nochmal für die Zuhörer, die da vielleicht nicht Bescheid wissen, es gibt ja auch einen Arbeitgeber- und einen Arbeitnehmeranteil an dem Rentenbeitrag und ein Selbstständiger, wenn man logisch denkt, würde man sagen, der Selbstständige muss halt beide Teile tragen. Ne? Schöne Belastung für jemanden, der sowieso vielleicht schon im Aufbau nur seines Geschäfts ist und dann, ja, wunderbar. Tja, man kann auch sein Bürgergeld beantragen. Das gibt es nicht mehr. Das gibt es nicht mehr. Das gibt es nicht mehr. Das heißt jetzt neue Grundsicherung. Oh, okay. Für die neuen Selbstständigen gibt es die neue Grundsicherung. Yeah. Genau, Grundsicherung unter Ausschluss von Missbrauch. Mhm. Ja, hervorragend. Ja, Killefit, ne? So eine Umbenennung, da wird wohl sich nicht so schnell so viel ändern, ey. Wir vollenden die Mütterrente, ist auch gut. Hat 9 Monate gedauert. Wir vollenden die Mütterrente. Drei Rentenpunkte für alle, unabhängig vom Geburtsjahr der Kinder. Man braucht 100 Rentenpunkte, glaube ich, ne, für eine volle Rente. Was nein? Weiß ich nicht. Ich google das mal. Und gleiche Wertschätzung und Anerkennung für alle Mütter zu gewährleisten. Ja, teuer wird es auf jeden Fall, aber Wertschätzung. Das Konzept einer Frühstartrente soll Bestandteil der Koalitionsverhandlungen werden. Frühstartrente. Da kriegt man eine 5 Sekunden Zeitstrafe oder einen Boxenstopp, sogar wenn man einen Frühstart macht. Ja gut, und was sie geschrieben haben ist, anstatt das Rentenalter hochzusetzen, wollen sie die Zuverdienstmöglichkeiten bei verrenteten Personen bis zu 2.000 Euro pro Monat dürfen sie machen. Ja genau, es kommt ja weg. Wo kommen wir denn hin, wenn die Leute sich ausruhen mit 68? Von einem langen Arbeitsleben. Die sollen also schön die Rente wird flexibilisiert, außer für Selbstständige. Sehr gut. Und Fachkräftesicherung ist natürlich ganz wichtig. Deshalb ziehen wir alle Register, damit Fachkräftesicherung in den nächsten Jahren gelingt. Und ja. Ich glaube, das ist... Der Migration wollen wir zusätzlich zur Steuerung wieder ausdrücklich in das Aufenthaltsgesetz aufnehmen. und Missbrauch ausschließen, würde ich sagen. Ne? Wir bei der Fachkräftesicherung, wir wollen Familien helfen, den alltäglichen Spagat zwischen Kindererziehung, Arbeit, Haushalt und Pflege und auch Erholung besser bewältigen zu können. Deshalb prüfen wir ein jährliches Familienbudget für Alltagshelfer, das wir digital zugänglich machen. Das hilft auch im Kampf gegen Schwarzarbeit. Kriege ich jetzt dann Unterstützung, wenn ich mir eine Consuela hole oder was? Aber, und warum nur für Familien? Warum kann ich als Alleinstehender nicht auch eine Putzfrau irgendwie subventioniert bekommen? Das ist. Wir brauchen auf jeden Fall dringend ein Familienbudget für Alltagshelfer. Sorry, jetzt zur Migration. Zum traurigsten Teil von diesem ganzen Ding. Ich weiß nicht, ob das das Traurigste unbedingt ist. Ich glaube, das ist ziemlich traurig. Zurückweisung an den Staatsgrenzen. Wir werden in Abstimmung mit unseren europäischen Nachbarn Zurückweisungen an den gemeinsamen Grenzen auch bei Asylgesuchen vornehmen. Wir wollen alle rechtsstaatlichen Maßnahmen ergreifen, um die irreguläre Migration zu reduzieren. Ja, Übersetzung läuft alles noch weiter, aber eventuell ein bisschen weniger. Ja, darüber der Punkt, also da habe ich schon im Kontrafunk geredet, dass das Ziel der Begrenzung aufgenommen wurde, aber zur Steuerung, ja, ausdrücklich zu, in das Aufenthaltsgesetz aufnehmen, ja, das Ziel zur Begrenzung. Heißt noch nicht, dass man die Begrenzung da reinschreiben will, ne? Also, das ist also die Kritik. Eine verpflichtende Integrationsvereinbarung soll künftig Rechte und Pflichten definieren. Ihr glaubt immer noch daran, ne, dass man mit den Werkzeugen der westlichen Zivilisation mit Menschen umgehen kann, die bis gestern noch irgendwie in einem Gottesstaat oder ähnlichem gewohnt haben. Die viele Konzepte, die wir hier haben, überhaupt nicht kennen. Ich meine, man muss doch nur mal in die Innenstadt gehen, um zu hören, dass diese Leute von Rücksicht, Privatsphäre und Respekt gar keine Ahnung haben. Wie soll denn da, ich meine, künftig Rechte und Pflichten definieren? Das ist denen doch scheißegal. Ich verstehe es nicht. Wie kann man immer noch nach den 10 Jahren, die wir jetzt nach 2015 durchlebt haben, immer noch glauben, ja, wenn wir den Zettel Papier geben, wo drauf steht, du darfst hier nicht Leute mit dem Messer abstechen, weil sie Ungläubige sind oder so, dass das irgendwas ändert. Ja, sie tun auch so, als könnten sie das mit ihren komischen Integrationskursen in den Griff kriegen und sehen dabei ja eben nicht, dass es diese Häufungen gibt, die man doch noch in Innenstädten, Kitas hat, da sind nur noch 2 deutsche Kinder drin und irgendwo auf dem Dorf hast du sowas überhaupt nicht. Ne? Da gibt es diese Probleme überhaupt nicht teilweise. Also, die tun aber eben so, als wäre das alles irgendwie gleich verteilt und dann, ja, im Durchschnitt geht das dann schon noch wahrscheinlich auf dem Papier mindestens. Ne? Aber da kann man natürlich die Augen nicht auf Dauer vor der Wahrheit verschließen. Ne? Nämlich, dass da ja dann doch die Probleme entstehen, wo so viele auf einmal sind. Wie soll es auch anders gehen? Ich meine, wie soll man denn eine Sprache lernen, wenn 90% in der gleichen Klasse irgendwie selber gar kein Deutsch können. Das hat auch keinen Sinn erst. Wir werden den gesamten Fachkräftegewinnungsprozess vereinfachen. Juhu. Okay. Schon das ist ja genial einfach. Digitalisierung genial beschleunigen kann. Mich bitte jemand hinter die Folge bringen. Wir haben 2025. Was ihr jetzt nicht digitalisiert habt, das digitalisiert ihr auch nicht mehr. Das ist nur die Zusage an die entsprechende Consulting-Firma, dass sie ihr Digitalisierungsprojekt weiter bezahlt bekommen. Jo. Von der Leyen und Co. Und so. Dabei beziehen wir die Berufsanerkennung ausdrücklich ein. Hurra, hurra. Alle Menschen kommen einfach vorbei und sagen, ich bin dies und das und wir glauben ihnen und die dummen Deutschen gehen weiter zur Schule. Syrische Ärzte schön in Knast als Psychologen, ne? Sowas zum Beispiel. Berufsanerkennung, sehr gut. Wenn du den meinst, von dem ich glaube, dass du es meinst, natürlich. War aber nicht aus Syrien. Ach, der war immer noch nicht aus Syrien. Saudi-Arabien. Saudi-Arabien, verdammte Tat. Danke. Sorry. Saudi-Syrien, ja. Freiwillige Aufnahmeprogramme beenden. So weit wie möglich. Das ist der wichtige Satz in diesem Absatz. Wir werden die freiwilligen Aufnahmeprogramme so weit wie möglich beenden. Das dürfen sie aber nicht, weil sie haben den Global Compact for Migration unterzeichnet. Das werden sie uns in 4 Wochen auch sagen. Was, genau. Was macht denn die SPD überhaupt? Was, in welcher Weise kommt denn die SPD jetzt mal da entgegen oder so? Das wäre doch mal so ein Punkt gewesen jetzt, aber nein. Gar nicht. Die SPD hat die Wahl gewonnen, Mammon. Ach so. Gar nicht. Die Frau Esken hat mit ihrer großartigen Kampagne jetzt mit dem Klingbeil zusammen das Heft in der Hand. Ich weiß nicht, was mit dem Merz los ist. Vielleicht hat man das Rückgrat operativ entfernt. Ja, er will halt unbedingt Kanzler werden, ne? Und ja, aber warum denkt. Machen so Leute wie Söder da mit? Ich meine... Ja. Warum macht der Söder irgendwas mit? Ja. Der war doch mittlerweile, ja, der war doch immer ganz vorne mit dabei beim sich anbiedern. Also, der Söder ist doch schlimmer als alle anderen. Er hat auch schon so grüne Sprüche gemacht, bevor die Atomkraftwerk abschalten wollte in Bayern. Ja, eben. Hat dann sich eine grüne Krawatte umgebunden und ganz groß behauptet, er wolle der Erste sein, der alles ausschaltet. Ja. Also, Söder ist wie Seehofer, ne? Er tut einfach alles für den Stammtisch. Diese alles. Leute sind einfach unerträglich. Also ich kann die wirklich nicht mehr sehen. Das ist unglaublich. Tja, welche freiwilligen Aufnahmeprogramme haben wir denn überhaupt? Kann ich ja mal ganz kurz aufzählen. Natürlich Afghanistan, das kennen wir ja schon, aber wir haben nicht nur eins in Afghanistan, sondern zwei. Dann haben wir das humanitäre Aufnahmeprogramm aus der Türkei. Also da geht es jetzt nicht um türkische Staatsbürger, sondern Flüchtlinge aus der Türkei, die in der Türkei sind, die können halt freiwillig aufgenommen werden über ein gewisses Kontingentsystem und das passiert auch die ganze Zeit, wird nur nicht viel darüber berichtet. Das war halt Teil von diesem Deal auch mit Erdogan. Was sind denn da wohl die Kriterien? Kannst du euch daran noch erinnern? Natürlich die Taliban in Afghanistan und eine syrische und staatenlose Schutzsuchende aus der Türkei, darum geht es ja, also staatenlose Schutzsuchende, die in der Türkei sich aufhalten, die werden halt direkt nach Deutschland geholt, freiwillig. Und dann gibt es auch verschiedene Landesaufnahmeprogramme, Syrien, Irak, nochmal Afghanistan, also Afghanistan in drei verschiedenen Programmen jetzt schon drin. Und aller guten Dinge sind drei. Ägypten, Libanon, Jordanien, das gleiche wie in der Türkei, staatenlose. Ich meine, da könnt ihr euch vorstellen, wo die Personen ursprünglich dann herkommen. Palästina. Ne, auch so einen kleinen Küstenstreifen da im Nahen Osten. Und war noch was? Nee, das sind die aktiven, die jetzt gerade laufen. Ja. Auch schon nicht so, oder? Freiwillig alles, ne? Aber natürlich freiwillig, ne? Hast ja gesagt, Global Compact for Migration. Was ist denn da überhaupt noch freiwillig? Freiwillige Selbstverpflichtung, ja, wenn man sich dran hält, dann. Ist bekannt, wie viele Personen da über diese Schiene kommen? Sieht das auch? Wir bewegen uns da im Bereich von Zehntausenden Personen. Also, man könnte jetzt fies sein und sagen, das macht den Kohl nicht fett, aber jedes Leben zählt ja auch wieder. Und ich meine, es ist halt ein Thema, da kann man nicht mit Emotionen wirklich drüber reden. Es sind einfach Verträge, die geschlossen worden sind. Ne? Und wie oft ist es halt eher so, denen wirklich, ne? Ich habe ja gerade gesagt, eine syrische Leute nehmen an diesem Programm auch teil, aber ich weiß jetzt nicht, ob die Aleviten da jetzt diesen bürokratischen Prozess durchlaufen können. Ich weiß ja nicht, ob es da irgendwie auch 130 NGOs vor Ort gibt, wie in Afghanistan, die den Leuten hilft, da die ganzen Sachen zu machen. Wenn ich meine ich ja nicht, da haben wir später auch noch was dazu. Wenn sie bezahlt werden, ja, sonst nicht. Die kriegen Familien. Wir jetzt auch noch alle und dann schlagen die sich hier auf den Straßen die Körper ein. Ich freue mich schon, wie Kind drauf. Wir setzen Familiennachzug so subsidiär schutzberechtigten befristet aus. Warum befristet? Also, ja, weil das Problem ja dann bald gelöst ist und dann können wir es wieder aufheben, oder wie? Ja, genau. Für den Lars. Nur bis der Michel wieder eingeschlafen ist, 3 Monate nach der Wahl. Rückführung. Ja, still und heimlich während der nächsten Europa-Weltmeisterschaft irgendwas, Karneval, wird es dann schnell wieder eingeführt und niemand sagt was. Also subsidiärer Schutz, muss man nochmal sagen, was ist subsidiärer Schutz, wenn weder der Flüchtlingsschutz noch die Asylberechtigung gewährt sind und im Herkunftsland ernsthafter Schaden droht. Ne, also auch eine weite Definition, aber tatsächlich nur ein geringer Anteil der Betroffenen. Und bevor wir weiter scrollen, ich wollte nochmal auf GEAS eingehen, weil GEAS ist ja das gemeinsame europäische Asylsystem, was jetzt noch in diesem Jahr ins nationale Recht umgesetzt werden soll. Obwohl es erst bis 2026 umgesetzt sein muss. Also das ist dann wahrscheinlich eine Sache, die CDU-Punkt gemacht hat. So, wir machen es ein Jahr früher. Und diese Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems wird beispielsweise von Pro-Asyl als historischer Tiefpunkt für den Flüchtlingsschutz in Europa bezeichnet. Nun wird unter dem Deckmantel der GEAS eine massive Schwächung des Flüchtlingsschutzes vollzogen. Die Reform sieht gravierende Verschärfungen für Menschen vor, die in Europa Schutz suchen. Es drohen Haftlager an den Außengrenzen und immer mehr Deals mit Ländern außerhalb der EU, um Flüchtlinge grundsätzlich von Europa fernzuhalten. Für Deutschland bedeutet die GEAS-Reform, dass wir vor der größten Asylrechtsverschärfung seit der Grundgesetzesänderung von 1993 stehen. Viele Asylverfahren werden künftig in beschleunigten Asylverfahren mit eingeschränktem Rechtsschutz geprüft. Und es ist abzusehen, dass sie oft fälschlicherweise abgelehnt werden, sagen die natürlich. Neue Möglichkeiten der Freiheitsbeschränkung und der Asylverfahrenshaft könnten dazu führen, dass wir so bisher nicht bekannte Inhaftierungen von Asylsuchenden erleben. Ja, also darum geht es im GEAS. Ne, immer diese Abkürzung. Ne? Eine Rückführungsoffensive, ja, hurra. Am besten sollten wir so einen Typen einstellen, der sich darum kümmert, um Rückführungsabkommen, oder? Das wäre doch mal eine Idee. Ach ja, hatten wir in den letzten 4 Jahre auch schon. Auch dieses Wiesel-Ding, um die Zahl der Rückführungen zu steigern. Das heißt, wir haben dieses Jahr 48 erfolgreiche Rückführungen. Und wenn wir nächstes Jahr 49 haben, wird sich der Herr Merz auf die Schulter klopfen und sagen, guck mal, eingehalten. Ja, natürlich wichtig, die Bezahlkarte für wen jetzt genau? Die Bezahlkarte soll deutschlandweit zum Einsatz kommen, weil es in dieser Kategorie steht. Ja, das haben sie ja gesagt, ab Oktober kommt der CBDC, ne? Aber das ist, ja. Die Umgehung unterbinden, naja. Ja, das machen ja die Grünen, die Umgehung. Aber der Bundeskanzler von Hannover, ne? Der Bürgermeister von Hannover, der gute Belit Ohnei von den Grünen. König heißen die bei euch, König von Hannover. Ja, genau. Belit Ernst August. Der hat schon gesagt, dass es ja überhaupt gar nichts gebracht hat mit der Bezahlkarte und dass es ja so stigmatisierend und diskriminierend ist und ja, dass man da wieder von weg müsste. Der soll mal weiter in Monaco irgendwo dran pinkeln und die Leute in Ruhe lassen. Herkunftsländer in die Pflicht nehmen. Wir wollen mit allen Politikfeldern eine bessere Kooperationsbereitschaft der Herkunftsländer erreichen. Einschließlich der Visavergabe, Entwicklungszusammenarbeit, Wirtschafts- und Handlungsbeziehungen nach Afghanistan und Syrien werden wir abschieben. Beginnend mit Straftätern und Gefährdern. Aber und auch enden mit. Oder enden vorher schon. Liste der sicheren Herkunftsstaaten erweitern. Wir werden die Liste der sicheren Herkunftsstaaten, die Zahl der Migrations- bzw. Rückführungsabkommen fortlaufend erweitern. Schreiben aber nicht um welche. Staatsangehörigkeitsrecht. Wir halten an der Reform des Staatsangehörigkeitsrechts fest. Da haben die CDU genauso versprochen. Kann ich mich noch genau erinnern. Wir werden verfassungsrechtlich prüfen, ob wir Terrorunterstützern, Antisemiten und Extremisten, die zur Abschaffung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung aufrufen, die deutsche Staatsbürgerschaft entziehen können, wenn sie eine weitere Strafangehörigkeit besitzen. Ja, das könnt ihr. Aber auch nur dann, wenn sie eine weitere Staatsangehörigkeit besitzen. Sie müssen das prüfen. Tja, und die Westbalkan-Regeln, die Regelung, die begrenzen wir von 50.000 auf 25.000. Was ist die Westbalkan-Regelung? Jemand, der ein Jobangebot bekommt, der aus der Region kommt, also ein Jobangebot aus Deutschland. Und da gibt es keinen Europäer oder deutschen Bürger, der sich auch auf diesen Job beworben hat. Dann für die freie Stelle darf kein bevorrechtigter Bewerber zur Verfügung stehen, also arbeitssuchende Deutsche oder EU-Bürger. Dann kriegen die halt Visum. Und dürfen ja arbeiten. Das gilt weiterhin für jede Art von Beschäftigung, unabhängig von einer anerkannten Qualifikation. Aber immerhin gibt es hier eine Regelung, dass es an ein konkretes Arbeitsplatzangebot geknüpft ist, was ich gar nicht mal so sinnlos finde. Aber gut, das begrenzen wir jetzt, weil das ist zu viel Bürokratie und wir wollen alle, aber nur die wollen wir nicht. Oder ich weiß nicht warum, aber ja. 50.000 war die Grenze, jetzt sind es 25.000. Westbalkanländer sind Albanien, Bosnien, Kosovo, Montenegro, Nordmazedonien, Serbien, sagt Wikipedia. Oder vollständigkeitshalber. Nordmazedonien, Serbien, ja. Also ehemalige Jugoslawien größtenteils, ja. Weitere ausgewählte Vorhaben. Die Bauwirtschaft ankurbeln, ja, was für eine geniale Idee. Wohnen wollen wir für alle Menschen bezahlbar, verfügbar und umweltverträglich gestalten. aber geil, setzen wir auf Anreize. Die Mietpreisbremse bleibt drin, aber sie wollen die Bauwirtschaft stärken. Hat ja, ein bisschen Geld für... auch seit Anfang der Mietpreisbremse genau die Wirkung gehabt, dass die Bauwirtschaft angekurbelt worden ist. Ja, Ein bisschen Geld für Mietförderung war leider nicht mehr drin. Ne? Habe ich dir schon mal meine Definition von Wahnsinn erklärt? Ja, ich glaube, Wahnsinn ist, wenn man die Grenzen schließen will, obwohl Europa doch gut ist. Das ist doch die Definition, oder? Nee, eigentlich war ich mehr so in Richtung, wenn man immer wieder das Gleiche macht und ein anderes Ergebnis erwartet. Aber gut, das andere auch. Wahnsinn ist doch, wenn man keine Migration möchte, obwohl wir doch Fachkräfte brauchen, oder? Das ist doch Wahnsinn. Grenzüberschreitende Verkehrsinfrastruktur. Deutschland-Ticket. Startchancen für Kinder. Als rohstoffarmes, von Industrie geprägtes, exportorientiertes Land. Aber die grenzüberschreitende Verkehrsinfrastruktur, das musst du lesen. Wir werden die Verkehrsinfrastruktur zwischen Deutschland und den östlichen Nachbarn, Polen und der Tschechischen Republik zügig ausbauen. Ziel ja, ist ein vergleichbar gutes Niveau wie zwischen uns und unseren westlichen Nachbarn zu erreichen. Das ist tatsächlich eine sehr, sehr komische Verklausulisierung. Es geht teilweise darum, auch Straßen panzerfest zu machen, um es mal umgangssprachlich auszudrücken. Ganz unironisch. Okay. Ja. Wehrertüchtigung von Infrastruktur. Ich glaube, das ist der Begriff. Ja, also Startchancen für Kinder verbessern. Ich fasse das mal zusammen. Elif lebt in Kanada. Gleiche Rechte und gleiche Chancen für Frauen. Hurra, endlich. Hatten die ja bisher nie. Unser Ziel ist eine Gesellschaft, in der Frauen und Männer gleichberechtigt und respektvoll miteinander leben, im Beruf, in der Familie und in der Politik. Und das wollt ihr mit der SPD jetzt erreichen, oder wie? Dazu gehört gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Ja, Glückwunsch, haben wir schon. Gesetzliche Schritte, um dieses Ziel zu erreichen, wollen wir prüfen. Braucht ihr nicht. Mit dem Gewalthilfegesetz haben wir ab 2023, dachte ich schon. Okay, alle von Gewalt betroffenen Frauen und ihre Kinder bundesweit einen Rechtsanspruch auf Schutz und Beratung. Das war ein wichtiger Schritt. Frauen und ihre Kinder, haben sie diese Formulierung übernommen von der Istanbul-Konvention oder so? Frauen noch weiter Kinder. Vor Gewalt zu schützen, wollen wir schnellstmöglich das Gewaltschutzgesetz verabschieden. Also es ist immer noch nicht genug. Sie sind alle schon geschützt, aber wir müssen sie noch dreimal schützen. Viermal schützen, fünfmal schützen. Und eigentlich können wir sie nicht schützen, weil Gewalt passiert trotzdem, aber... Wir werden irgendwelche Experten anheuern und hier Kulturkampf machen aus allen Rohren. Ja, sie finanzieren das jetzt und die lassen sich dann immer weiter was einfallen. Ne, diese finanzieren. Aber das wundert mich natürlich nicht, dass es bei der CSU, CDU da auch funktioniert, weil die haben die ganze Scheiße ja auch schon lange im Programm. Ja, stimmt. Ja, und hier geht es ja auch um Frauenhäuser und sowas. Also bei dem gleiche Rechten für Chancen und Frauen. Und ja, da gab es ja mal einen zynischen Vorschlag, man könnte das Prinzip doch umkehren, anstatt dass die Frauen und die Kinder in den Frauenhäusern Zuflucht suchen, holt man die Täter aus dem häuslichen Umfeld heraus und packt die in die anderen Gebäude. Und natürlich mit Gittern vorm Fenster und so. Ja, zum Einknasten. Auch eine Lösung, ich weiß nicht, aber ob es eine gute ist. Also es hat jetzt keiner aus der Politik vorgeschlagen, das war halt irgendwie... Na, wenn man nicht weiß, wer schuld ist, kann man doch nicht einen Weg... Wenn man noch nicht weiß, wer schuld ist... Diese Abweisungen, die werden ständig vorgeschlagen. Mhm. Also, es wird vorgeschlagen. Ja. Das wollen sie halt eigentlich so machen. Und Partnerschaftlichkeit unterstützen, das klingt gut, das klingt so richtig überhaupt. Desinformation zurückdrängen. Also wir sind hier von, es sind keine drei Punkte, von gleiche Rechte und gleiche Chancen für Frauen schaffen, in Anführungsstrichen, auf Desinformation zurückdrängen, ja. Die gezielte Einflussnahme auf Wahlen. So wie die inzwischen alltägliche Desinformation, Fake News, sind ernste Bedrohungen für unsere Demokratie, ihre Institutionen und gesellschaftlichen Zusammenhalt. In Zeiten geopolitischer Spannung müssen wir entschiedener denn je dagegen vorgehen. Dafür müssen wir uns den Digital Service Act der EU auf nationaler Ebene konsequent durchsetzen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Also mit anderen Worten, wir haben die ganzen Probleme gesehen, wir haben diese furchtbare 60-Minutes-Sendung gesehen und diesen ganzen Scheiß. Und was bleibt uns davon übrig? Ach ja, mit den dummen Deutschen können wir es ja machen, das ist ja politisch korrekt. Also lass mal durchziehen. Irgendwelche Bösen wird schon das Handwerk legen. Willkommen bei der CDU-CSU. Law and Order ist doch gut. Law and Order wollt ihr doch. Wahlrecht überprüfen. Wahlrecht überprüfen. Wir prüfen eine erneute Reform des Wahlrechts. Wollt ihr da prüfen wollen? Ja, wahrscheinlich ihre Direktkandidaten stimmen da wieder und ihre Überhangmandate und den Scheiß wieder einführen, damit sie sich da dicke Party kriegen. Ja, relativ uninteressanter oder unwichtiger Punkt hier in der Liste, ne? Aber richtig prüfen. Ja, und dabei wird es dann wahrscheinlich auch wieder um die parteinahen Finanzierungen gehen und sind Parteien überhaupt demokratisch und braucht man da irgendeine Überprüfung oder so? Da gibt es schon viele. Ne, da wird, glaube ich, auch über den EU-Weg noch irgendwas kommen, dass von der EU irgendwann beschlossen wird, okay, wir brauchen irgendwie eine Demokratie-Eignung für Parteien und sowas wie das stelle ich mir aber schwierig vor, weil das ist ja, in Deutschland ist das ein Sonderweg, den wir im Endeffekt haben. Also in anderen Ländern ist es nicht so, dass eine Partei unbedingt zwangsläufig überhaupt demokratisch sein muss. Und wie wir das in Deutschland handhaben, ist ja schon ziemlich strikt. Also mit diesen ganzen Anforderungen an innerpartei Abstimmungen auf allen Ebenen und demokratischen Prozessen. Das ist nicht überall so und deswegen glaube ich auch eher kaum, dass es über die EU kommen wird. Also das stelle ich mir schwierig vor. Ja, wenn es kommt, wird es bald kommen. Die legen ja gerade den fünften Gang ein. Tja, dann haben wir hier den Herrn Kuban, der uns das alles hier schön redet. Wie wollen Sie das denn machen? Ja, Rückweisung an der Grenze Steuerentlastung für die Mitte. Welche Mitte? 25% weniger Bürokratie. Von ja, das, was? Ja, das, wie geht das? Abschaffung des Bürgergeld. Wie machen das 25% weniger Bürokratie? Haben den Hashtag Politikwechsel versprochen und geliefert. Nee. Habt ihr alle gemerkt, ne, bei dem, was wir gerade vorgelesen haben. Die Bürokratie. Das war der absolute Politikwechsel. Also wenn jetzt nicht die Politik gewechselt ist, dann weiß ich auch nicht. Aber jetzt gilt es in Details die Antworten auf die großen Fragen geben. Auf geht's, die großen Fragen. Die große Frage, die sich die Leute jetzt nach diesem Krempel stellen, ist Südafrika, Kanada, Amerika, wohin auswandern? Das ist die große Frage, die sich da stellt. Die große Frage könnte auch sein, habt ihr sie noch alle? Das ist keine große Frage, das ist eine ganz kleine Frage. Die Antwort lautet nein. Ja, ich frage mich, wie gesagt, wenn sie das schaffen wollen, 25% weniger Bürokratie, das ist irgendwie außer Welt. Ja, außer auf Tiernahrung, aber... Das ist, glaube ich, nicht ganz ernst, kann das sein? Das ist ja auch Quatsch. Schön gerechnet bis 300. Ja, absolut. Ja, aber nicht alle sind zufrieden. Zum Beispiel Timon. Er sagt, Zurückweisung an den deutschen Grenzen, Aussetzung, Familiennachzug, Abschiebung nach Syrien und Afghanistan. Straftäter haben wir gerade gehört, ne? Und temporär nur und so. Aber das ist natürlich immer noch alles böse. Vor ein paar Wochen brauchte März dafür noch die Faschisten. Jetzt will die SPD abstimmen wie die AfD. Einfach unmenschlich und gefährlich. Da habt ihr es. Der ist doch AfSPD. Der ist doch nur seit Jahren schon sauer, weil seine Eltern ihn nach einem Erdmännchen benannt haben. Sonst steckt doch da nichts hinter und weil Pumba halt nicht mehr da ist. Alter, jetzt will die SPD abstimmen. Ja, da hilft eigentlich nur eins. Sofort Verfassungsschutz als Verdachtsfall einstufen. Und immer dazwischen rufen, wenn die SPD was sagt. Tja, es ist fast so, als hätten diese Kommunisten da irgendwie vor über 100 Jahren mal so eine Sozialfaschismusdoktrin irgendwie rausgegeben, wonach die SPD auch irgendwie dem Faschismus Vorschub leistet. Komisch, ne? Ja, die kriegt halt was dafür, ne? Und dass irgendwelche Progressiven von heute das einfach nachplappern, diese uralt Narrative, bevor es das Wort Narrativ überhaupt gab, von irgendwelchen Betonkommunisten. Schon komisch. Sowas aber auch. Unmenschlich und gefährlich. Das denke ich oft auch bei den Grünen. NGOs, Kirchen und Gewerkschaften wollen strengere Online-Gesetze. Ja, sind das nicht die auch damit angefangen hat, den Scheiß von erst? Also, von denen geht es doch eh aus, von vornherein. Also ich habe auf Twitter dazu geschrieben, eine Gruppe von Systemprofiteuren möchte dem Souverän die Ausübung seiner verbrieften Rechte erschweren. Was anderes ist das hier nicht. Die möchten vor Kritik geschützt werden und vor Gegenwind. Und weil das bisher so gut funktioniert mit dem linken Foothold in den Medien und in den Tech-Konzernen, wollen sie das auch weiterhaben, ganz einfach. Ja, viel mehr ist da eigentlich auch nicht hinzuzufügen, weil es ist natürlich so, dass sie irgendwie meinen, dass es ja festgestellt ist, dass überall Hass und Hetze und Desinformation und bla bla ist und vor allen Dingen bei X. Und dann muss man doch jetzt mit dem super, super tollen Digital Service Act, den muss man doch konsequent anwenden. Ja, komisch. Na, also, die werden natürlich nicht bekommen, was sie wollen. Weil CDU wird das bestimmt verhindern, bin ich mir ganz sicher. Die werden ja sagen, nee, das ist alles Humbug, was ihr hier erzählt. Und, ja, Gegenargumente nicht erlaubt, ne? Mündige Bürger oder so kommt das sicher nicht zur Sprache, ne? Ja, und hier haben wir den Verfassungsblock mit einer Frau Professor Dr. Schönberger. Und es geht hier um den Fragenkatalog. Und sie hat ja also sich für eine ganz kreative Herangehensweise entschieden. Sie hat quasi gesagt, dass dieser Fragenkatalog von der CDU-CSU, den wir uns letzte Woche angeschaut haben, dass man den quasi gar nicht hätte zulassen dürfen. Also die hätten quasi sagen dürfen, nee, den können wir nicht veröffentlichen, da können wir nicht drüber reden. Und zwar mit der Begründung, dass ja mit diesen Fragen diese Organisationen, über die da gefragt wird, ja an einen Pranger gestellt werden. Und sie vergleicht das hier mit warten wir das hier. Ah ja, genau. Eine solche Argumentation verkennt allerdings, dass schon die Fragen als solche bestimmte NGOs an den Pranger stellen und gezielt Verdachtsmomente schüren. Aus den verschwörungsideologischen Szene, zu der das Geraune von den Schattenstrukturen in der Einleitung ja durchaus gewisse Bezüge herstellt, ist der Mechanismus gut bekannt. Dass weniger gezielte Falschaussagen getroffen werden, als nur konsequent Fragen gestellt werden, die die verschwörungsideologischen Falschbehauptungen nicht als Tatsachen aufstellen, aber über die Frageform doch sehr hartnäckig insinuieren. Man stelle sich einmal vor, eine Bundestagsfraktion würde im Rahmen ihrer politischen Agenda gegen häusliche Gewalt die Frage an die Bundesregierung stellen, schlägt Ulf Poschardt seine Frau? Auf diese Weise solle man kontrollieren, ob die Strafverfolgungsbehörden auch ihre Arbeit erledigen. Was ist das für ein kranker Vergleich? Ja, so sehen die das wirklich. Wow. Geil, aber was ist das für ein kranker Vergleich? Und außerdem, das tun die doch praktisch. Ulf Poschardt Geld dafür aus Bundesmitteln. Also, ja, wenn er ganz nicht stimmt, dann soll er sagen, nee, stimmt nicht, fertig, also, weiß ich nicht. So schwierig ist das ja dann auch nicht, das trotzdem zu beantworten. Und wo in irgendeiner Geschäftsbeziehung in der echten Welt kommt es vor, dass ich jemand Geld für eine Leistung gebe und wenn ich hinterher frage, hey, hast du das auch gemacht, werde ich angeschissen und gesagt, ich bin ein Faschist. Wenn mein Chef mir ein Projektbudget gibt und dann hinterher fragt, wie viel hast du denn schon davon verbraten? Dann sage ich nicht, was fragen Sie das? Sie gefährden die Demokratie. Sondern ich muss Auskunft geben. Ich habe Verantwortung zu tragen. Und ich meine, gut, ihr könnt euch dazu, ich wäre dafür, diesen NGOs die Chance zu geben, die Fragen nicht zu beantworten. Dann gibt es halt einfach nur stumpf kein Geld mehr für die. Nie wieder. Oder sie beantworten die. Ich meine, wie frech kann man werden? Hey, gibt uns mal 6 Millionen im Jahr, die NGOs, aber fragt ja nicht, was die Amadeus-Asmodeus-Stiftung damit macht. Das ist ja die Regierung, die die Fragen beantworten muss. Und nicht die NGOs. Aber ich meine, das, was sie hier meint mit häusliche Gewalt, Frage und so weiter, also erinnert ihr euch noch an dieses bayerische, ist der bayerischen Polizei bekannt, dass die Incels und alle umbringen werden. Also die haben doch schon so eine Scheiße, die machen doch wortwörtlich sowas. Also steht dann vielleicht nicht jetzt ein Name von einer Person da irgendwie drin, Aber das sind doch auch so Sachen, wo dann alle möglichen Leute, die nächste Social Media Troller kommt dann um die Ecke, Jammereile irgendwie und nennt alle möglichen 30 Leute irgendwie Incels zur Person. Und du hast solche Anfragen, das kannst du ja auch so zusammenfassen, dass die da jetzt irgendwie Terroristen sind und weiß der Himmel nicht wie was. Also selbst da hinkt das halt nochmal extra. Und das wird ja auch wieder so getan, als wäre das alles ohne jede Grundlage, ne? Also das war vollkommen aus der Luft gegriffen, dass da irgendwas nicht stimmt mit diesen Leuten, weil ich habe das ja letzte Woche schon gesagt, wir haben ja allein in unseren Quellen genug Sachen, die diese Fragen im Endeffekt beantworten. Und wir sind nicht die Bundesregierung, also. Ja, diese Aufdeckung von Schattenstrukturen, die schmeckt ihnen nicht, ne? Und das ist genau das, was gerade passiert, finde ich. Also oder erinnert euch noch an diese ganze System Don Alfonso-Geschichte? Also ja, das genau. Ist doch, was Journalisten andauernd machen, irgendwelchen Leuten zu unterstellen, sie würden da irgendwie ihre Followerschaft steuern und was der Teufel nicht wie was. Und ich meine, hast du den schon mal in irgendeiner ÖRR-Talkshow gesehen, den Don Alfonso? Das Gesicht von Robin Alexander sieht man alle zwei. Ja, wobei ich da aber auch sagen ganz muss, ich weiß nicht, ob sie ihn vielleicht sogar fragen und er es nicht macht oder so, keine Ahnung. Weil... Also es war ja auch eine ganze Zeit lang, eigentlich gab es auch keine Bilder von ihm. Es fing ja dann erst irgendwie an mit dieser Bundestagsgeschichte. Also ich will das jetzt nicht, müsste man ihn mal fragen, ob er da viele Anfragen oder ob er überhaupt irgendwelche Anfragen bekommt und die dann ausschlägt oder ob sie ihn gar nicht fragen oder so. Wobei das ja auch nochmal ein Unterschied ist, der Alexander ist ja glaube ich auch eher Journalist und Alfonso ist Kolumnist. Ja. Also ganz vergleichen kann man das auch nicht. Ja. Aber ne, das ist halt diese Herangehensweise hier. Das finde ich schon ziemlich, ziemlich lustig. Und diese Frau, wie gesagt, Professor Doktor, wie das hier geschrieben hat. Und die ist nicht in der Lage, zwischen den Persönlichkeits- oder Grundrechten von Ulf Poschardt und einer Stiftung oder einem Verein oder einer gemeinnützigen GmbH zu unterscheiden. Und es geht ja hier bei dieser ganzen Sache auch darum, dass sie politische Akteure bleiben wollen. Also die leugnen das ja nicht mal, dass sie politische Akteure sind. Ja, das passt auf jeden Fall überhaupt nicht zusammen, diese Frage mit dem Porsche. Diese Situation passt überhaupt gar nicht. Das ist ein richtig unterirdisches Niveau, aber in deren Köpfen ist das halt so. Oh, ich bin Juristin, Professor, Doktor, häusliche Gewalt, tralala. Der Amerikaner sagt dann davon, so waren wir bei Apollo News im Gespräch. Ah ja, okay. Stimmt, ja. Genug gegen häusliche Gewalt getan wäre, ja. Kann man doch fragen, auch als Regierung bzw. als Opposition, kann man auch die Frage stellen, wird da genug gegen häusliche Gewalt getan? Tut so, als würde das irgendwie nicht gehen oder wäre das aus der Welt? Das ist doch auch Quatsch. Ja, aber es geht halt um die Persönlichkeitsgeschichte. Und lustigerweise hat sie übrigens im gleichen Artikel auch gesagt, dass diese Feststellung irgendwie die AfD ist böse und so, die da in diesem Entschließungsantrag drin stand, den sie dann da abgesegnet haben, dass die halt auch nicht in Ordnung wäre. Sie meint, das könnte man so auch nicht machen nach. Also das Parlament hätte nicht das Recht, irgendwie zu sagen, eine Partei wäre irgendwie böse. Wo ich mir auch denke, okay, scheint eigentlich nicht so zu sein, als wäre das so. Aber wenn du das sagst, Professor Doktor... Mir hört sich jedenfalls keiner dran. Ja, von wegen Schattenstrukturen, wa? Ja, das Ding ist echt ein dicker Hund. Also, weiß nicht, wie wir das aufteilen wollen. Da haben ja mehrere von uns, glaube ich, das Ding gefunden und auf Twitter gesehen. Ist hier mal wieder Jan Caron. Zusammen mit Helena Gebhardt haben hier für News recherchiert über die NGO-Initiative Beherzt. Ich finde es immer geil, dass die übelsten von den, also es ist wie bei Orwell halt, ne? Die übelsten von den Vereinen haben immer so tolle Namen, Hate Aid oder Beherzt oder Doppel-Einhorn. Ja, genau, die haben zum Beispiel einen Preis bekommen letztes Jahr von der SPD-Innenministerin. 10.000 Euro für ihren Kampf gegen völkische Siedler. Und zur gleichen Zeit haben 15 Kilometer entfernt Vermummte der Antifa einen Hof gestürmt. Flyer verteilt und Leute rumgeschubst, verprügelt. Ja, also das ist also so, diese beherzt, die recherchieren im Bereich völkische Siedler. Hier geht es vor allem um Niedersachsen. Was ist das? Was ist das? Du? Völkische Siedler, was soll das sein? Völkische Siedler. Das Syrer mit Familie oder so? Ist das kann nicht. Es gibt halt so eine Szene von eher rechtsorientierten, sag ich mal, Leuten, die halt so Communities gründen, wo sie halt versuchen, mit Gleichgesinnten halt ein Leben zu leben, das ihren Vorstellungen entspricht. Ach so, das habe ich eigentlich gehört, ja. Darf man das in Deutschland sein Leben so leben, wie man möchte, aber diese Menschen sagen halt, nee, die. Da gab es auch dieses Jamel irgendwo im Osten, wo angeblich dann auch immer diese Konzerte sind da immer und dann die Strukturen, die übernehmen da die Strukturen der Dörfer und irgendwann sind es Nazi-Dörfer. Das ist halt die Furcht, die beherzt hat. Deswegen markieren die praktisch in Niedersachsen Leute, die sie für völkische Siedler halten. Und das hat dann zur Folge, dass dann im letzten Jahr dort öfter mal ein Bus gehalten hat. Ein Bus rollt über die Landstraße. Als die Türen sich öffnen, quillt eine Schar Vermummter hervor. Etwa 30 Gestalten, maskiert in Schwarz, die Gesichter unsichtbar, die Schritte entschlossen. Vor einem roten Ziegelbau entrollen sie ein Transparent. Völkische Nazi-Strukturen aufdecken und bekämpfen. Ein Megafon kreischt Parolen in die Luft. Flyer flattern über den Hof. Die Demonstranten führen Schlagringe und Quarzhandschuhe mit sich. Die Nachbarn aus ihren Häusern gelockt stehen da und dann kommt es zu Wortgefechten, Schubsereien. Ein Mann wird vom schwarzen Mob in den Würgegriff genommen, die Brille zertreten, er selbst verprügelt. Szenen dieser antifaschistischen Bildungsfahrt, wie es euphemistisch heißt, liegen News exklusiv vor. Zwei Tage später taucht ein Video auf YouTube auf, Titel Antifa Hausbesuch. Die Aufnahmen zeigen einen entfesselten Sturm aus Wut und Chaos, der unangemeldet vor Privathäuser zieht und Menschen brandmarkt. Rohheit eben. Und sie merken, ich glaube, die merken das nicht mal, in welcher Nachfolge sie sich bewegen. Die glauben, sie sind wirklich die Guten, wenn sie bei Leuten vors Haus ziehen und dort irgendwie Rabatz machen und Gewalt gegen die ausüben. Im Kampf gegen rechts heiligt dabei, so scheint es, jeder Zweck. Die Mittel, schreiben die hier, die Leute von News. Die haben halt auch mit Leuten dort gesprochen. Die wollen komischerweise alle anonym bleiben. Es deutet einiges darauf hin, dass sich der zivilgesellschaftliche Kampf gegen völkische Siedler verselbstständigt hat und gegen ein Phantom ins Feld zieht, das niemand definieren kann. Gegen Menschen, die gesetzestreu leben, die gesellschaftlich engagiert und nachbarschaftlich angesehen sind und in manchen Fällen sogar Menschen trifft, die gar nicht völkischen Siedlern zuzurechnen sind. Und dann gibt es hier einen Mann, dem sie das halt vorwerfen und wo sie auch aufgetaucht sind und sie behaupten, der sei mal bei einer bündischen Jugendgruppierung gewesen, dem Sturmvogel. Seine Familie habe einen Antiquariatshandel betrieben, der NS-Literatur vertreibe. Seine Frau verschreibe Methoden, die auch von der Anastasia-Bewegung aufgegriffen werden, einer weiteren völkischen Gruppierung. Vor 17 Jahren wohlgemerkt, als 16-Jährige, stand sie bei einer Gedenkdemonstration für gefallene Soldaten in Dresden. Auch Neonazis waren an diesem Tag vor. Nun liegt das alles ausformuliert auf Papier vor, wird laut skandierend an die Nachbarn verteilt. Neitzel geistesgegenwärtig tritt heraus, das Handy in der Hand. Die Menge bedrängt ihn mit Regenschirmen. Nazi-Sau halt durch den Hof. Ich lebe seit 8 Jahren hier, sagt Neitzel später, und hätte nie gedacht, dass ich zum Staatsfeind werde. Der Versandhandel, der gehört seinem Vater, wurde längst übernommen von einem Bruder. Und ja, es gäbe dort NS-Schriften, aber auch kommunistische Texte oder Schriften der konservativen Revolution, vor allem für Studenten, die Primärquellen kauften. Er selbst habe Hannah Arendt auf dem Nachttisch liegen, habe auf seinem Hof Menschen mit Behinderungen beherbergt und ja, die Familie sei auch auf Corona-Demos gewesen, dazu stehe er. Es sind totalitäre Methoden, sagt der Mann heute, Pullover überm Kragen, die Stimme sang. Jeder, der den linken Konsens stört, soll markiert werden. Später wird ihm seit jeher parteilos ein Gericht Recht geben. Ja, und so geht das in einer Tour weiter. Ne? Wirklich jede ländliche Gegend. Irgend ein paar Leute, die da hinkommen aus der großen Stadt und sagen, warum ist es hier nicht genauso scheiße vermüllt und degeneriert wie in Berlin? Wir sollten was dafür tun, dass es so wird. Ja, und dann holen sie Andrea Röpke ins Boot, eine Journalistin und Rechtsextremismus-Expertin. Ja, super. Ja, zu der muss ich mal kurz sagen, die gute Dame, die habe ich schon mal getroffen. Und zwar war das vor über 10 Jahren beim Deutschen Gewerkschaftsbund, da hat jemand so einen Vortrag gehalten über ihre Beobachtungen vom Verfassungsschutz. Und außerdem war das auch diese Dame, wenn ich mich richtig erinnere, die häufig von so AfD-Parteitagen ausgeladen wurde, wo sich Leute tierisch drüber aufgeregt haben wegen Pressefreiheit und solchen Dingen. Und im Endeffekt, was man ihr da vorgeworfen hat, ist, dass sie halt rumläuft und probiert halt die Leute im Endeffekt zu enttarnen, sage ich jetzt mal. Also irgendwelche Listen zu fotografieren von Anwesenden, also welche Personen das sind und so. Und da gab es damals mal so einen riesen Aufschrei, dass die böse, böse AfD Journalisten auslädt. Berz zieht mit missionarischem Eifer los, geht in Kirchen, Gaststätten, Vereinshäuser. Die Initiative warnt vor uniformierten Waldmärschen in Klüften, vor AfD-Wählern und Deutschtümelei, vor rechter Esoterik, vor Maitänzen und Liederabenden, vor Sonnenwendfeiern und Runen an Fachwerkfassaden, vor der Angst vor dem großen Austausch. Mal sind es Neonazis, mal der christliche Eifer des Historikers Karl-Heinz Weißmann, mal Identitäre, mal alternative Medizin, mal Freizeitaktivitäten, mal politische Handlungen. Und wenn du bis 30% runter scrollst, ist da ein Foto, was einen Ausschnitt aus dem Vortrag zeigt. Und das ist auch wieder so ein, ja, steht in einer Reihe neben diesem klassischen rote Faden-Meme. Jetzt müsste es bald kommen irgendwann. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Ja, das sind alles noch hier. Da ist es. Also man sieht hier praktisch alles ist verdächtig. Und alles hängt offensichtlich auch irgendwie zusammen. AfD, identitäre Bewegung, die Heimat, germanische neue Medizin, völkisches Christentum, völkisches Gedankengut. Und so weiter und so fort. Wir haben das übliche Ding, wir haben immer, alles hängt mit allem zusammen. Und das scheint ja auch irgendwie zu sein, dass diese Frau Röpke das irgendwie erfunden hat, diese Idee vom, wie heißt es nochmal? Völkischen Siedeln. Völkischen Siedeln, ja, die hat ja irgendwie so ein Buch drüber geschrieben und jetzt ist das irgendwie ein Ding, wo man irgendwie Fördergeld beantragen kann oder wie, um dagegen vorzugehen. Ja, ist doch super. Geil. Aber Kulturmarxismus ist immer eine Verschwörungstheorie. Genau wie der große Austausch. Ich war heute wieder in Frankfurt. Gibt es nicht den großen Austausch? Kann gar nicht sein. In der Lüneburger Heide hängen zudem plötzlich überall obskure gelb-violette Kreuze. Angelehnt an die regional verwurzelten Gorleben- und Castor-Proteste. Das ist wie immer. Sie hängen sich an irgendwas dran, klauen es und machen es schlechter. Beschriftet mit dem Slogan Kreuz ohne Haken, Kreuz für Vielfalt. Alter, darauf muss man auch erstmal kommen. Kreuz ohne Haken, Kreuz für Vielfalt. Sie werden vor Rathäusern, Schulen und Höfen angebracht, als Marker der Guten, welche in Dörfern mit 3 Höfen, 2 Straßen, einer Gaststätte und 250 Einwohnern mitunter manisch wirken. Ein Leser der Allgemeinen Zeitung wird 2023 in einem Leserbrief schreiben, für mich sind diese Kreuze ein Widerspruch. Sie sollen für Vielfalt sein, sind aber gegen rechts. Ein anderer Anwohner, mit dem News sprechen konnte, nannte die Holzbefestigung Judensterne mit umgekehrtem Vorzeichen. Ja, und wenn du weiter runter scrollst, sieht man diese Kreuze auch mal in verschiedenen Möglichkeiten. Es gibt natürlich auch einen Autoaufkleber. Ist klar, man muss ja sein Gutsein allen Menschen kundtun können. Ne? Und so ist ja ein cooler Weg, auch den die Antifa. Die haben sich gedacht, nee, wenn wir jetzt da irgendwie Hakenkreuze an die Häuser sprühen, dann sagen die, nee, macht man nicht. Und so haben wir schlechte Erfahrungen mitgemacht. Aber wenn wir alle unsere Häuser markieren und nur die, die nicht mitmachen, das müssen ja dann Nazis sein. Dann können wir bei denen wieder unseren Bus hinschicken, ne? Ja, ist ein langer Artikel mit vielen Infos. Ich habe das jetzt hier wirklich nur an der Oberfläche angekratzt. Aber natürlich gibt es Verbindungen zu Demokratie leben. Natürlich gibt es Verbindungen zu, also wurde halt auch die Frau Röpke und ihr Buch zu dem Thema wurden wie alle von der Sorte rumgereicht in den Medien. Und es ist kein Zufall, dass die Amadeus Asmodeus Stiftung, einer der Förderer von Beherzt, einst in einer Handreichung erklärte, man erkenne Kinder aus völkischen Elternhäusern wie folgt. Das Mädchen trägt Kleider und Zöpfe, wie wir. Es wird zu Haus- und Handarbeiten angeleitet. Der Junge wird stark körperlich gefordert. Alte Zuschauer oder lange Zuschauer erinnern sich noch, als wir damals diesen Flyer Ene Mene Mu und Raus bist du besprochen haben. Ja. Oh ja, das war mies. Kann ich mich noch genau dran erinnern. Da sind wir wieder, ne? Hat die Tochter Zöpfe, dann muss man schon mal gucken, ob da ein Kreuz beim Nachbarn hängt. Und wenn da keins hängt, hat man ja eine Telefonnummer. Ne? Ist ja, da kann man gleich die steuerfinanzierte die Typen dahin schicken. Ja, ja, die drei Figuren, die erinnern mich doch irgendwie sehr stark an die drei Staatsanwälte von neulich. Und, also es ist sicher nur Zufall. Ja. Und das finde ich auch geil, ne? Das ist diese Frau Röpke in der Mitte und ihre Adjutanten, die sind bei einer privaten Hochzeit von jemandem und machen da Bilder für ihr Archiv. Ja. Das sollte die mal bei meiner Hochzeit, ich habe nicht vor zu heiraten, ich bin nicht verheiratet, ich war nie verheiratet, aber das soll die bei meiner Hochzeit mal versuchen, die Name. Also, irgendwo, was sind das, wer hat dir den Auftrag gegeben, hier Erich Mielkes Zombie zu spielen? Wer? Ich meine, ich bin böse, wenn ich das sage, aber man schaue sich die Frau an. Ne? Aussehen wie Benedikt der 16. und wahrscheinlich genauso fröhlich. Aber sie hat ihren Kampf im Leben, dass überall bei allen Guten so ein Kreuz hängt. Ja, und sie schreiben ja hier auch im Endeffekt schon rein, dass sie jetzt, anstatt dass sie jetzt hier beobachten, das war natürlich damals noch eine CDU, die sie da beobachtet hat lassen. Mhm. Stattdessen ist ihr völkisches Dingsbums jetzt auch irgendwie mit, was war das, 2 Kapiteln oder so, da im Verfassungsschutzbericht drin. Ich meine, Fotos sind als Veronika Kracher. Fotos fürs Archiv, das klingt schon ziemlich obsessiv, ne? Also. Ja, das ist halt diese Dokumentation, die sie sich da so rüben. Das ist ja alles Aufklärung und Journalismus. Dokumentation, und so, ne? Ja. Das ist ein Privatleben. Netzwerke musst du ja offenlegen, ne? Weil wir haben ja schon etabliert, dass diese Leute alle ganz böse Nazis sind. Und wer da zu deren Hochzeiten hingeht, der ist doch bestimmt auch Mitglied der Corleone-Familie, oder nicht? Das hier ist ja unterdessen, unterdessen erscheint es zumindest bemerkenswert, welche Umtriebe im ländlichen Niedersachsen geduldet werden. 30 Kilometer östlich von Uelzen findet sich in Meuchefitz ein antifaschistisches Dorf mit autonomem Zentrum. Keine 100 Personen leben dort, aber in dem Ort finden sich vielerorts Antifa-Flaggen und Beherztkreuze. Neben Konzerten und Diskussionsveranstaltungen solidarisieren sich dort 2024 Hunderte mit der verurteilten Linksextremistin und Gewalttäterin Lina E. Aufnahmen der Veranstaltung liegen News vor. Auf der Fassade des Gebäudes prangt das gleiche Transparent, das bei den Antifa-Bustouren entrollt wurde. Völkische Nazi-Strukturen aufdecken und bekämpfen. In Meuchefitz fand unter dem Motto Exil, Knast und Illegalität auch ein Vortrag des RAF-Mitglieds Margit Schiller statt. Nach Informationen von News gehen Ermittler davon aus, dass bei den militanten Bustouren Personen aus jenem Zentrum in Meuchefitz beteiligt waren. Und auch der Blog Kein ruhiges Hinterland soll aus Meuchefitz betrieben werden. Er gilt als Publikationsorgan der autonomen Szene in Niedersachsen. Interessanterweise wurden gerade dort die Videos der Antifa-Busfahrten erstmals veröffentlicht und sind bis heute online. Immer wieder beworben auf dem Blog, Vorträge und Texte von Andrea Röpke. Ja, ne? It's okay when we do it. Ich meine, wer möchte denn bitte so ein scheiß Antifa-Dorf in seiner Nähe haben? Oder stell dir vor, du wohnst irgendwo in Meuchefitz und dann fällt da die Antifa ein und kauft Häuser und all den Scheiß. Und du wirst dann der böse Siedler. Dich markieren sie noch und brüllen dich nachts aus dem Schlaf oder was? Böse Zungen munkeln, die Einschüchterung durch vermummte Antifa und das Engagement der Zivilgesellschaft mit gelb-violetten Kreuzen gegen völkische Siedler. Sie bekämpfen keine rechten Menschen, sie machen Menschen rechts. Ja, der Herr Caron, den kann ich echt nur empfehlen. Weil gerade solche Recherchen von ihm sind immer wieder echt gut geschrieben, voller interessanter Hintergründe und ja. Ja, Deep State gibt's nicht, es gibt auch nicht irgendwie, also das Geld, ne? Die Kreuze lassen sie sich übrigens teilweise von Schülern malen, die dann in ihrer Projektwoche die ganze Woche da sitzen und halt zwei Latten aneinander mageln, nachdem sie sie in rosa und gelb angemalt haben und dann Kreuz ohne Haken für Vielfalt draufschreiben. Ja, ja, ja. Das Phänomen ist schon lustig. Ich wollte ein kurzes Beispiel vorlesen, weil das fand ich so faszinierend. Ich hatte gerade im Hintergrund ein bisschen geguckt, was die Amadeo-Antonio-Stiftung zu denen sagt. Ich lese einfach mal kurz vor, ganz kurz. Dass diese Siedlerinnen nicht so ganz harmlos sind, wie sie auftreten, musste der Bürgermeister eines Nachbarortes erfahren. Die Kinder der örtlichen Schule dieser Gruppe gelten als sehr ruhige, gehorsame, fast vorbildliche Schülerinnen, mit denen es keine Probleme gibt. Und doch waren sie der Anlass dafür, dass der Bürgermeister in ernsthafte Schwierigkeiten kam, weil er sich weigerte, eine staatliche Urkunde an die Siedlerinnen auszuhändigen. Michaela Tietz, eine von ihnen, hatte im Jahr 2010 für ihr siebtes Kind die Ehrenpatenschaft des Bundespräsidenten beantragt. Jedes siebte Kind erhält diese Patenschaft. Die Eltern werden mit einer Urkunde und einer Prämie von 500 Euro ausgezeichnet. Die Auszeichnung soll das Sozialprestige kinderreicher Familien stärken, wie es auf der Website des Bundespräsidialamts heißt. Der damalige Bundespräsident Christian Wulff übernahm die Patenschaft, doch der zuständige Bürgermeister weigerte sich, die entsprechende Urkunde an die Eltern weiterzuleiten, weil er ihre politische Einstellung nicht unterstützen wollte. Die Urkunde wurde den Eltern letztendlich vom Bundesverwaltungsamt auf direktem Weg zugestellt. Doch das war noch nicht das Ende der Geschichte. Zuerst nahm Michaela Tietz mit ihren sieben Kindern an einer Versammlung der Gemeindevertretung teil und versuchte dort mit Nachdruck ihren Anspruch auf die Ehrenpatenschaft gegen den Bürgermeister durchzusetzen. Als dieser sich wehrte, wurde auf rechten Internetseiten gegen ihn gehetzt und im Dorf Flugblätter gegen ihn verteilt. Zuletzt marschierten 10 Rechte durch den kleinen Ort, schüchterten die EinwohnerInnen ein und drangen auf das Grundstück des Bürgermeisters vor. Also das jetzt nur als ein Beispiel, wie zersetzend diese völkischen Gemeinschaften in ihrem Umfeld wirken. Fand ich ein warum nehmen die so ein Beispiel raus? Also der Bürgermeister verweigert denen was zusteht und hinterher wird er kritisiert und das ist ein ziemlich schwaches Beispiel, finde ich, um zu zeigen, wie schlimm diese Leute wirklich sind. Irgendwie, ich will die Leute gar nicht verteidigen, dass die um die es hier geht, sind tatsächlich stramme Rechte, organisierte Mal, okay. Wo ich auch sagen würde, okay, ja, okay, aber trotzdem, ne? Ja, ist ja gerade die Krux auch bei diesen ganzen Sachen. Also ich meine, ich fand eigentlich dieses Beispiel ganz gut, wo sie da mit diesem Antiquariat Buchhandel und so, weil das ist, kann ich mir gut vorstellen, wenn diese Leute mit ihrem Bild dann irgendwie sehen, ja, da werden irgendwelche Dinge gehandelt und das muss ja einfach böse sein. Und in diesem Artikel steht ja drin, dass dieser Typ sagt, dass sie das vor allen Dingen an Studenten verkaufen, diese Bücher. Also Leute, die sich halt mit dem Inhalt halt beschäftigen an deutschen Universitäten, was ja jetzt nicht gerade Nazi hier irgendwie Huldigungsstätten sind. Und ja, also was so ganz oberflächlich halt irgendwie wirkt, als wäre es halt irgendwie anrüchig, aber in Wahrheit halt überhaupt nicht so ist. Aber das sollte vielleicht solchen strammen Antifaschisten mal ein bisschen zu denken geben, dass ihre oberflächlichen Ansichten vielleicht gar nicht mal so sinnvoll sind. Vor allen Dingen nicht, wenn man das direkt sich wieder berufen fühlt, hier irgendwie Gewalt auszuüben. Und diese Leute dann, also erschreckend. Aber kennt man ja. Auch erschreckend ist dieses hier. Demokratie leben, Bundesministerium für Familie, Frauen, Senioren und Jugend. Praktische Tipps für das Engagement gegen Rechtsextremismus. Die Broschüre Nazis hassen diese Tricks. Steht Bobby edgy. Rechtsextremismus mit Tipps und Informationen zur Seite. Und das Engagement gegen Rechtsextremismus erfordert einen langen Atem. Dabei ist es nötig, viele Aspekte im Blick zu haben, sich zu vernetzen und das übergeordnete Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Doppelpunkt, Rechtsextreme zurückdrängen und für die Gleichwertigkeit aller Menschen einzutreten. Mit der Broschüre Nazis hassen diese Tricks hat die DGB-Jugend Niederbayern, unterstützt von der Partnerschaft für Demokratie Stadt Staubing, einen umfassenden Überblick zusammengestellt, was es beim Engagement gegen Rechtsextremismus zu beachten gilt. Die Broschüre wendet sich gleichermaßen an Neueinsteigende, also noch nicht Radikalisierte, wie an erfahrene Aktivistinnen und Aktivisten. Da sich Gewerkschaften als, in Anführungsstrichen, als größte antifaschistische und demokratische Organisation in Deutschland, Anführungsstriche, oben verstehen, werden zunächst einige einleitende Erklärungen zum Stichwort, in Anführungsstrichen, Antifaschismus gegeben. Im Folgenden bietet die Broschüre grundlegende Informationen zum organisierten Vorgehen, konkrete Tipps für die Praxis, Hinweise auf mögliche Bündnispartner und Partnerinnen und Anregungen für die Ausgestaltung des Engagements. Die Ausgestaltung des Engagements. Erfolg durch sorgfältige Planung ist eine Überschrift hier. Große Überschrift. Ja, kannst vorher so eine Liste schreiben, was du nicht vergessen darfst. Zum Beispiel Quarzhand, Handschuhe, Schlagringe, Balaklava. Das wird so richtig genial. Also es ist traumhaft. So wird unter der Überschrift in Anführungsstrichen Emotionen und Planung betont, wie wichtig es für die erfolgreiche Engagement gegen Rechtsextremismus ist, sich klarzumachen, welches von drei Hauptzielen gerade im Vordergrund steht. Doppelpunkt, rechtsextremen Strukturen Schaden zuzufügen, die antifaschistische Bewegung zu stärken oder die gesellschaftlichen Verhältnisse in Richtung von mehr Chancengleichheit. Kulturmarxismus. Sounds like some commie gobbledygook to me. Zu beeinflussen. Hier ist eigentlich nur eins legitim von, ne? Den drei. Hervorgehoben wird auch, wie wichtig Emotionen beim Engagement sind. Oh. Doppelpunkt. Empörung und Entsetzen über rechtsextremistische Taten tragen dazu bei, besonders motiviert dagegen vorzugehen. Ey, stellt euch mal vor. Ich bin zutiefst in Empörung. Stellt euch mal vor, das wäre hier irgendwie ein Guide, gründende Bürgerwehr gegen Migranten. Wo dann drin steht, hervorgehoben wird auch, wie wichtig Emotionen beim Engagement sind. Empörung und Entsetzen über migrantische Taten tragen dazu bei, besonders motiviert dagegen vorzugehen. Ja, oh. Stellt euch das mal vor. Ja. Ja, sollte man machen so einen Text eigentlich. Leidenschaft für die eigenen Überzeugungen. Das steht hier wirklich. Hilf. Leidenschaft für die eigenen Überzeugungen hilft, andere zu mitmachen zu bewegen. Oh Gott. Wie gesagt, Bundesministerium. Allerdings wird ebenso vor unzulässigen Vereinfachungen gewarnt, die durch ausschließlich emotionales Handeln entstehen können. Ja, die Arktis kocht oder so. Die Broschüre empfiehlt deshalb ein Vorgehen nach der SMART-Methode. Ein Ziel sollte spezifisch, messbar, attraktiv. Attraktiv. Haben wir gerade gehört, die attraktiven Ziele, ne? In Niedersachsen. Realistisch und terminiert sein. Das Ziel, innerhalb eines Jahres die Schließung eines rechtsextremen Kampfstudios in der Stadt herbeizuführen, ist zum Beispiel spezifisch, messbar und terminiert. Und je nach Vorgehen auch attraktiv und realistisch. Ihr seid nicht die Polizei. Es ist nicht euer Recht, irgendwelchen Leuten ihre Vereine und sonst was zu schließen. Ja, Chris, aber Batman ist auch nicht die Polizei. Das stimmt natürlich. Ja, damit ihr noch dir erklärt, wie man die Leute dann anscheißen kann, der Spitze. Um es zu erreichen, werden zahlreiche Möglichkeiten vorgestellt. So ließe sich der Vermieter informieren, dass er einen Rechtsextreme vermietet. Wie gesagt, das ist ein Bundesministerium. Jo, das ist schon krass verbreitet. So. Ja, Bundesministerium für Staatssicherheit. Und Blockbearterei. Die Engagierten könnten Aufklärung durch Öffentlichkeitsarbeit, das war das, was wir gerade gesehen haben von der Frau Röpke, betreiben. Oder die nicht rechten Mitglieder von einem Wechsel überzeugen. Ja, genau, das ist das Allerbeste. Nur die Extremisten. Häng dir doch ein Kreuz ans Haus. Ohne Haken für Vielfalt. Von Finanzierung bis Vernetzung. Auch die Abschnitte zu den anderen Stichworten waren mit kompakten Informationen und Hinweisen auf. Erwarten mit kompakten Informationen und Hinweisen auf. Es werden verschiedene Möglichkeiten der Kofinanzierung und Förderung vorgestellt. Aber nicht fragen, warum, wieso, weshalb. Und ob es überhaupt rechtsstaatlich ist. Es gibt Tipps für Sicherheitsmaßnahmen bei Veranstaltungen und für Auftritte in sozialen Medien. Quellen für die Weiterbildung im Engagement gegen Rechtsextremismus werden ebenso präsentiert wie Hinweise für erfolgreiche Öffentlichkeitsarbeit oder Anregungen zu den Chancen, die eine Vernetzung mit Vereinen und Verbänden im ländlichen Raum, wie wir gerade gesehen haben, bietet. Nazis hassen diese Tricks, ist hilfreich für die Einführung und als Nachschlagewerk frischt Bekanntes auf und ermöglicht neue Blickwinkel. Veröffentlicht im Januar 2024 im Rahmen des zweiten Förderperiode des Bundesprogramms. Epipura. Und hier haben wir sie, die Broschüre Nazis hassen diese Tricks. 20 Überlegungen zum Vorgehen gegen Rechtsextremismus. Moment mal, wie viele Seiten hat diese Broschüre? 88? Ja. 88, ja, Tatsache. Jetzt hier aber Seite 14, bitte Seite mit 14 schnell drüber scrollen, sonst kriegen wir Ärger mit der Asmodeus Stiftung. Okay. Die Plattform nehmen, komm ey. Ja, Mann, ich kann Organisierung, Bündnisarbeit, ja. Progressive Allianzen, progressiv, das, ich denke, das heißt nur Fortschritt, Emotionen und Planung. Solide Finanzen, Sicherheit, Bildung, Dokumentations- und Recherchearbeit, Öffentlichkeitsarbeit. Mit Rechten reden? Fragezeichen. Da ist die Antwort doch nein, oder? Die Plattformen neben, gegen Protest, Polizei und Justiz? Fragezeichen. Das ist der Feind. Es sei denn, so kannst du die Gesetze gebrauchen, um die Leute mundtot zu machen. Dann tu es immer. Erinnerungs- und Gedankenkultur, außer an irgendwelche Sachen, die Kommunisten verbrochen haben, an die erinnern wir uns lieber nicht. Solidarität, Kultur, Marxismus, Vereine und Verbände, Politik und Verwaltung, Solidarität statt Konkurrenz, ja, schließt euch zusammen. Dokumentationsarbeit. Banden. Ihr könnt doch beherzt für einsetzen, für die Dokumentation. Das heißt, ja, mit Rechten reden, lesen. Zumeist kommen sie von weißen, deutschen, wohlhabenden Männern, die in der Regel Alter. Wenig zu befürchten haben, die Stimmen, die lautstark fordern, dass sie mit Rechten reden. Aha. Da wird man aber schon ganz schön deutlich, was irgendwie Stereotype angeht. Ja, also Bundesministerium kann ja schon mal Meinungsfreiheit in Frage stellen. Ne? Also, das ist ja ein Bundesministerium. Ja, genau. Steht da irgendwas über die grauen Wölfe zum Beispiel drin? Oder so, ne? Kann ich gleich nochmal suchen, aber ich würde nicht drauf tippen, ne? Im Alltag ist es häufig gar nicht zu vermeiden, können einem entsprechende Personen doch überall begegnen, in der Arbeit, in der Familie, der Nachbarschaft, der Kneipe, beim Sport, beim Bäcker etc. Da geht doch überall nicht hin. Nur glutenfrei und gerade wenn einem die Personen nahestehen und sie womöglich noch kein gefestigt rechtsextremes Weltbild haben, kann der Austausch auch sinnvoll sein. Durch Widerspruch kann deutlich gemacht werden, dass man die Inhalte problematisch findet. Vielleicht klappt es auch durch beharrliches, kritisches Nachfragen, Irritationen oder Denkprozesse auszulösen. Wenn man jemanden sehr gut kennt, kann man eventuell versuchen, bei den sozialen oder psychischen Ursachen anzusetzen, welche die Person mutmaßlich ansprechbar für die ideologischen Angebote der extrem Rechten machen. Ja, und für die anderen Ansprechdinger haben wir hier einen Leitfaden. Ja, genau, wenn man Argumente hat, ne? Nicht, wenn man Platz Süden raushauen möchte. Wenn man Argumente hat, kann man die bringen, aber sonst eigentlich besser irgendwie nicht. Selbst wenn man jemanden nicht mehr erreicht, können klarer Widerspruch und Argumente aufgrund von Anwesenheit Dritter sinnvoll sein. Diese dürfen nicht den Eindruck gewinnen, extrem rechten Positionen wäre beliebigen Meinungen neben anderen. Man kann und braucht jedoch nicht jede Auseinandersetzung zu führen. Es ist doch völlig okay, lediglich seine Ablehnung zum Ausdruck zu bringen und sich nicht auf eine Diskussion einzulassen. Die Forderung, mit Rechten zu reden, bezieht sich jedoch primär auf die öffentliche Debatte. Deshalb verhält es sich auf den ersten Blick komplizierter, gilt der Austausch von Argumenten noch als Voraussetzung eines demokratischen Diskurses. Und da sind wir ja dagegen. Steht jetzt zwar nicht, aber ist ja so. Dazu gehört, andere Standpunkte zuzulassen, auch wenn sie einem widerstreben, in der Diskussion dazu zu lernen oder die eigenen Argumente zu schärfen, Kompromisse zu finden oder bisherige Positionen sogar gänzlich in Frage zu stellen. Nee, ist die false Argumente balance, des Gegenübers, ne? Auf eine Wahrheitskern zu prüfen, selbst wenn sie insgesamt nicht überzeugend sind. Ich warte noch auf den Twist hier. Durch einen Perspektivwechsel, das Zustandekommen anderer Ansichten, Verstehen und so weiter in der Praxis steht diesem Ideal einiges entgegen. Beispielsweise ungleiche Machtverhältnisse. Ja, jetzt haben wir es. Genau, da kommt zwischen den Sache Beteiligten, näher. Dennoch ist zumindest der Anspruch stark verbreitet, was durchaus eine wichtige Errungenschaft ist. Zum Problem wird es jedoch, wenn diese Offenheit rechtsextrem entgegengebracht wird, denn in einem demokratischen Diskurs haben diese gar kein Interesse, vielmehr wollen sie ein Ende gesellschaftlicher Debatten und Aushandlungsprozesse erzwingen. Ihr Verhältnis zu demokratischen Verfahrens- und Umgangsformen ist rein funktional. Ja, ihr habt gerade die Funktionen aufgezählt. War es jetzt auch rein funktional, oder wie? Ja, ich meine, wenn man irgendwann auch alles ausgetauscht hat an Aussagen oder so, dann muss man vielleicht auch mal irgendwann ins Handeln geraten. Ne? Auf ihrem Weg zur Macht fordern sie zwar zeitweise eine Beteiligung daran, zielen letztlich jedoch auf deren Abschaffung. Woher aber rührt der Drang, Rechtsextreme zu Podiumsdiskussionen einzuladen, sie in Talkshows sprechen zu lassen, ihre Leserbriefe abzudrucken etc.? Jetzt bin ich gespannt. Das liegt doch bestimmt am Patriarchat, oder? Die Gründe sind vielfältig. Appeasement, also ein Nachgeben gegenüber den extrem Rechten, in der Hoffnung, diese besänftigen zu können. Eine Unterschätzung der Gefahr des Rechtsextremismus durch fehlende Kenntnisse über dessen Ideologie und Praxis. Partielle Übereinstimmung der offenen Sympathie, die Absicht, durch öffentliche Kontroversen Aufmerksamkeit für das eigene Format zu erlangen, das Hochhalten des Ideals eines demokratischen Diskurses ohne das Vorliegen der dafür notwendigen Voraussetzungen, nämlich demokratischer Beteiligter, eine Unsicherheit darüber, ob es legitim ist, Rechtsextreme auszuschließen. Gerade öffentlich geförderte Institutionen fürchten regelmäßig negative Konsequenzen, da extrem rechte Parteien und Politikerinnen oft bewusst ein Zerrbild staatlichen Neutralitätsgebotes zeichnen. Ja, in Wahrheit ist es ja alles auch okay, wenn wir einfach nur über die herziehen, weil damit sind sie auch abgebildet. Häufig ist es auch der Glaube, Rechtsextreme durch öffentliche Debatten entzaubern zu können. Das geht meistens nach hinten los, da diese sich eben nicht an die Gepflogenheiten des demokratischen Diskurses halten. Die halten sich nicht an ihre Rolle in der Diskussion. Ihr Denken ist ideologisch. Das Ergebnis steht für sie bereits vor Prüfung eines Sachverhaltes bzw. der Argumente des Gegenübers fest. Egal. Sie bestreiten offensichtliches Lenken vom Thema ab und lügen bewusst. Aber ihr redet hier nicht über euch selber, ne? Wo man sie lässt, verbreiten sie rassistische, antisemitische und antifeministische Weltanschauungen. Ihr redet jetzt hier nicht über Muslime, oder? Wenn sie damit durchkommen, feiern sie. Ja, und vor allem, was ist denn falsch an antifeministischen Weltvorstellungen? Warum soll man den nicht verbreiten dürfen? Wo leben wir denn hier? Ich meine, das ist ja nicht, man versucht, nicht mein Kampf oder irgendwas Verbotenes, sondern man versucht, seine Ideologie oder seine Sichtweise an den Mann zu bringen. Und hier werden Sachen wieder verquickt, dass ich Kotzen kriegen könnte. Ja, hier haben wir auch die VVN-BDA, Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, Bund der AntifaschistInnen, nutzt dafür seit Jahren den Slogan, Faschismus ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen. Also kein Dialog mit den FeindInnen der Demokratie unter dem Deckmantel der Meinungsfreiheit. Mit Rechten reden müssen wir schon im Alltag genug. Wie verträgt sich das wiederum mit dem Hinweis der Amadeo-Antonio-Stiftung, dass man die Bösen immer daran erkennt, dass sie ein Wir-gegen-die-Bild haben? Ich weiß auch nicht. Es gibt keine Wölfe hier in dem Artikel. It's okay when we do it. Auch keine Wölfe. Du wusstest nicht. Und ganz am Ende von dem Ding haben sie auch erklärt, warum sie das mit dem Gender so komisch machen. Und das liegt natürlich hier am... In der vorliegenden Publikation wird bewusst eine geschlechtergerechte Schreibweise verwendet. Bewusst, ne? Weil ganz viele Leute machen das ja auch unbewusst. Genau. Durch die Verwendung des Sternchens, beispielsweise bei AntifaschistInnen, soll die Unsichtbarkeit von Frauen in der deutschen Sprache sichtbar gemacht werden. Was soll ich dazu, Frauen sollten sichtbar gemacht werden? Nicht darüber hinaus soll der symbolische Zwischenraum all jenen Menschen Platz einräumen, die sich weder als männlich noch als weiblich definieren können oder wollen. Da im Rechtsextremismus noch stärker als in der Gesamtgesellschaft von der natürlichen Geschlechterbinarität ausgegangen wird, wird bei der Benennung von CEDA-Angehörigen auf diese Schreibweise verzichtet. So. Sie würde hier mehr verschleiern als sichtbar machen. Stattdessen findet bei der Benennung von weiblichen und männlichen CEDA-Angehörigen das sogenannte Binnen-I-Verwendung, etwa bei der Bezeichnung RassistInnen. Da so, ich mach's dann einfach groß. Gerechtigkeit genüge getan. Heide Witzka. Hat man sich aber echt ganz schön Gedanken drüber gemacht, oder? Nutzlose. Aber eine salvatorische Klausel haben sie nicht. Othering nennt man das, glaube ich, in der Fachsprache der Trottel. Das ist ein praktischer Tipp. Also, nach all den Quellen, die wir hier schon hatten, hat mich das doch nochmal wieder nachhaltig hier verstört. Also wirklich, wie offen das hier geschrieben wird. Emotionen und Planung. Mhm. Die Smart-Methode. Aber sagt dann jeder, man soll sich raushalten, wenn man emotional involviert ist, ne? Aber nein. Und wie so oft, wenn man das, alles, was hier drin steht, wird ja auch der Gegenseite wieder vorgeworfen, weil ja. Das so blöd ist, böse ist, dass das gemacht wird. Die rotten sich zusammen, ne? Und sowas. Ja, weil das Projektion ist von diesen Leuten. Von A bis Z. Ja, zum Teil. Von ja, den noch merken. So, finde ich. Ich finde, einen lustigen Satz hatte ich gerade noch aufgeschnappt. Zwar ist verständlich, dass man nicht gegen alle Kleinstkundgebungen groß mobilisieren kann, wenn diese mancherorts mehrmals die Woche stattfinden. Okay. Doch gerade, also ich meine, wie viele, irgendwie doch jede, wenn ein Hansel irgendwo rumsteht, dann kommt doch direkt eine riesige Gegendemonstration. Also so, zumindest in meiner Wahrnehmung ist das. Vor allem mancherorts mehrmals die Woche stattfinden. So, da sage ich nur, Zahlen vom Bundesamt für Verfassungsschutz, wie viele von denen als rechtsextremistisch gelesenen Demonstrationen gab es? Jahr 2023, letzte Zahl, die jetzt hier vorliegt, 367. Also knapp eine pro Tag in ganz Deutschland. Gefühlt jeden Tag mehrmals und Nazis hassen diesen Trick. Ja, also überall demonstrieren. Auch wenn es frustriert, dass es so viele Demonstrationen gibt, immer gegen demonstrieren. Ja, weil Kausalität, eine Korrelation, erklärt das bestimmt auch die Femizidzahlen. Genau, das ist so Henne- und Ei-Problem. Ne? Ja. Tarndivisionen gegen rechts, ein Kommentar von Reinhard Müller in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, manchmal. Zuckt sie noch, die Frankfurter Allgemeine Zeitung? Früher war das ja durchaus eine der konservativsten eigentlich Zeitungen, die es gab. Inzwischen ist das alles sehr aufgeweicht und nicht erst, seit sie Don Alfonso da weggemobbt haben. Aber das ist, wie gesagt, ein sehr guter Kommentar aus meiner Sicht. Wie gesagt, es dreht sich um die 551 Fragen und der Herr Müller sagt ja, generell muss man wissen, was mit öffentlichen Geldern geschieht. Der Stempel der Gemeinnützigkeit ist eine Unterstützung in Form steuerlicher Erleichterungen. Als Förderung der Allgemeinheit gilt im Sinne der Abgabenordnung ein ganzer Katalog, etwa die Förderung der Heimatkunde, der Ortsverschönerung oder des Sports. Auch eine gemeinnützige Körperschaft darf auf die politische Willensbildung und die öffentliche Meinung Einfluss nehmen, wenn dies der Verfolgung eines der gesetzlich festgelegten Ziele dient. Die Tagespolitik darf aber nicht im Mittelpunkt der Tätigkeit stehen, die Körperschaft nicht überwiegend einen politischen Zweck verfolgen. Deshalb ist dem Antiglobalisierungsnetzwerk ATTAC die Gemeinnützigkeit entzogen worden. Der Staat in Gestalt der Regierung darf seine Arbeit jedenfalls nicht in Vereine auslagern und damit Front gegen politische Gegner zu machen. Und hier zeigt das Gekreische, dass der Union wegen ihrer umfangreichen kleinen Anfrage entgegenschallt, dass sie bis hinauf zum SPD-Vorsitzenden und Sondierungsführer mit der Union einige wunde Punkte getroffen hat. Lars Klingbeil erweckt den Eindruck, hier drohe der Verlust verdeckt operierender Elite-Divisionen, die er nicht entbehren kann. Ja, genau, das ist so. Also wir haben einen Anspruch darauf zu erfahren, was ihr mit unserem Geld macht. Und auch wenn ihr das euren Freunden gebt oder euren Ehefrauen, die eine NGO führen oder sonst irgendwem, haben wir trotzdem noch ein Recht zu erfahren, was mit dem Geld, für das wir im Schweiße unseres Angesichts gearbeitet haben, passiert ist. Ja, aber wenn ich mal, wenn ich mal auf die Idee komme und die Kohle für antifeministische NGOs streichen. Nicht überraschend, dass der Bannerzug der Gemeinnützigkeit, der Empfang staatlicher Fördermittel und zahlreicher Jobs im parteinahen Raum vorwiegend in eine Richtung marschiert. Dabei könnte man sich doch gut Vereine wie Lehrer gegen Links, Papas gegen Paschas oder Greise gegen Grün vorstellen. Aber die wären heutzutage wohl eher Fälle für den Verfassungsschutz als für die Gemeinnützigkeit. Gegen rechts ist dagegen alles erlaubt. Ein sehr, sehr guter Kommentar insgesamt, den ich so in der FAZ nicht erwartet hätte. Danke, Reinhard Müller. Auf jeden Fall. Ja, nüchtern beurteilt, was da passiert und eben keine Brille aufgezogen vorher. Ja, die Frage ist ja in der Tat, was passiert. Ne? Je nachdem, ich meine, wie man das, wie sie das dann einschätzen, die Antwort, die da kommt, wird man ja sehen, aber wird sich da was dann ändern oder versandet das womöglich so? Das wird ja schon interessieren. Naja, dass eben nicht untergeht eigentlich. Die Volkswagen-Stiftung fördert ab dem Sommersemester 2025 mit 1,4 Millionen ein neues Forschungsprojekt, das den Beitrag der LGBTQI+-Bewegung Sternchen zur gesellschaftlichen Demokratisierung im 20. Jahrhundert untersuchen wird. Nicht, also den Beitrag, nicht ihren schädigenden Wirkung, sondern den Beitrag, den positiven wahrscheinlich. 1,4 Millionen, habt ihr dafür nicht andere Empfänger, Volkswagen? Ja, die arme Volkswagen-Stiftung müssen wir da herhalten. Ne? So ja. Das wird an der Freien Universität Berlin, wer hätte es gedacht, die Freie Universität Berlin macht so ein Projekt, so wie bei PartnerInnen in Gießen und Wien angesiedelt. Und hat eine Laufzeit von 3 Jahren und 3 Monaten. Da kann jemand schön 3 Jahre lang richtig Arsch einstreichen. Ist ja genug Kohle da. Zum transdisziplinären Forschungsteam gehören WissenschaftlerInnen und PraktikerInnen aus queeren Archiven, dem Bereich Theater und Performance, der Geschichtswissenschaft, der Politikwissenschaft und der Theater- und Tanzwissenschaft unter Leitung der Historikerin Dr. Andrea Rottmann. Geplant sind unter anderem die Erschließung und Digitalisierung von Archivbeständen, deren Erforschung durch transdisziplinäre Methoden, die Erschaffung einer Oral History-Sammlung sowie Theaterworkshops, Digital Storytelling, Podcasts sowie weitere innovative Formate der Wissensvermittlung. Damit sollen LGBTIQ-sternchenfeindlichen narrativen Desinformationen historisches Wissen entgegengestellt werden. Ja, es ist spottbillig für so eine Riesenaufgabe. Und der Artikel heißt LGBTIQ-Bewegungen als Wegbereiterinnen der Demokratisierung. Sag mal, es hat ja die größten wahnsinnig. Ja, das stimmt. Kommt dann hinterher raus bei der Sammlung wahrscheinlich. Erst drängt ihr euch in Stonewall rein und sagt, hier, das waren alles wir und das waren gar nicht die schwulen Männer, die sollen heimgehen, das sind eh alles weiße, alte, hinten sind sie nicht. Ja. Und jetzt kommen noch die Demokratie oder was. Demnächst habt ihr nach dem Krieg auch Deutschland aufgebaut, nehme ich an. Aber dann müsst ihr euch mit den Türken streiten. Ich fasse das alles nicht mehr. Wegbereiterinnen der Demokratisierung. Wo denn? Wo denn? Vor allem die BTQ oder so, ne? Ich stecke meinen Bub am liebsten in einen Bub und das macht mich zum Wegbereiter. Wie bekloppt kann man noch werden? Ja. Fällt am nichts mehr ein, ey. Ja. Die Vielfalt in der Natur, queer, Sex und Geschlecht in der Welt der Tiere und Pflanzen. Hilfe! Hol mich hier raus, Mami! Ich will nicht mehr in diesem Bälleparadies bleiben. Machen Sie eine Durchsage, bitte. Ob die überhaupt eine Vorstellung davon haben, was Demokratisierung wirklich ist? Der Herr Ebert ist ja jetzt auch auf Twitter seit ein paar Monaten. Er hat ja wieder mal einen wunderschönen rausgehauen, den ich gerne vorlese. Zum Frauentag, ne? War ja Frauentag, ne? Ich hoffe, ihr habt das auch entsprechend mit den Damen in eurem Leben gefeiert. Habt sie mal von der Heizung in der Küche losgemacht. Vielleicht mal mit in den Garten genommen. 1982 erklärte Margaret Thatcher Argentinien den Krieg. Auch Maria Theresia, Queen Victoria, Golda Meir oder Indira Gandhi sind in den Krieg gezogen. Politikwissenschaftler fanden in einer Analyse von 193 Regierungen über 5 Jahrhunderte hinweg heraus, Reiche, die von Königinnen geführt wurden, nahmen signifikant häufiger an externen Kriegen teil. Gudrun Enslin und Ulrike Meinhof waren führende Köpfe der RAF. Die EU-Parlamentsvizepräsidentin Eva Kaili wurde 2023 wegen Korruptionsvorwürfen und Geldwäsche suspendiert. Die Volksbildungsministerin Margot Honecker war für viele DDR-Bürger die geistige Strippenzieherin des sozialistischen Unrechtsstaats. Und Angela Merkel pulverisierte in ihrer 16-jährigen Amtszeit die deutsche Wirtschaft. Das zeigt, wenn man sie lässt, können Frauen also wirklich alles, was Männer auch können. Oft sogar gründlicher. Ich wünsche euch allen einen schönen Weltfrauentag. Ja, und Merkel war auch im Krieg praktisch, ne? Also, es waren irgendwelche Friedensmissionen angeblich oder so, aber schon auch Soldaten losgeschickt hat. Ja, ich weiß nicht, ob man das als Krieg. Bin ja mal gespannt, wenn sie jetzt dieses Sondervermögen noch mit dem alten Bundestag durchkriegen. Vielleicht rufen sie den ja wieder ein mit der Begründung, dass sie noch ihren Frauentags. Punkt, Tagesordnungspunkt wieder brauchen, hier ihre Aussprache zum Internationalen Frauentag, die sie ja sonst jedes Jahr immer irgendwann da um den 8. März herum haben und immer wieder um den gleichen überflüssigen Krempel und ihre Verschwörungstheorien da erzählen. Aber das haben wir auch gar nicht dabei. Diese Woche hat sich ja Frau Hasselmann über die rumkrakierenden Männer irgendwie beschwert. Das war überhaupt das Allerschönste. Ja. Frau Hasselmann. Immer da rumbrüllen. Und so. Vor allem die von der AfD. Das ist großartig. Ja. Das, wenn der betroffene Hund eigentlich aus dem Bellen nicht mehr rauskommt. Aber Donald ist mal wieder schuld. Aber ich hoffe ja, sage ich mal, dass die juristischen und Verfahrenshürden zu hoch sind, um diese Schuldenscheiße jetzt noch durchzukloppen. Oder dass der Aiwanger seine Eier findet. Irgendwas muss das doch noch aufhalten. Ich meine, das Heizungsgesetz haben sie doch auch aufgehalten, weil sie gesagt haben, das gab nicht genug Beratungszeit. Warum sollte das hier jetzt anders sein? Ja, das ist auch so ein Punkt, genau, außerdem die Dringlichkeit erklärt sich doch gar nicht. Warum denn? Womit denn? Was soll denn da so dringend sein? Obwohl das danach nicht mehr geht. Der Daniel M. im Chat möchte auch den Bundestag von 1982 wieder einberufen. Also. Ja, aber das geht nicht richtig, und die sind schon tot, die Leute, teilweise. Ja, der ist ja nicht mehr im Amt. Also der aktuelle Bundestag ist ja theoretisch noch, besteht er ja noch. Ja, schon klar. Besteht er so lange, bis er durch die nächsten dann halt abgelöst wird. Kurze Worte für so eine kurzfristige Änderung des Gesetzes, das Grundgesetz braucht er halt. Ja, aber fast Sondergenehmigung im Prinzip. Ja, fast alle juristischen Einschätzungen, die ich gelesen habe, sagen eigentlich, das geht nicht. Ja, nun sitzen ja so Leute am Es ist zumindest nicht im Sinne des Erfinders, das ist der Punkt. Weil der den Text hat man noch ein Gut. Her, so. Aber die Sinnhaftigkeit dahinter gibt es nicht her. Ja, wir können uns jetzt entscheiden, entweder ich lese was hier draus vor oder wir gucken uns einen Ausschnitt irgendwie mit der Frau Rothenberg an. Ich glaube, ich lese vielleicht lieber was vor. Ich höre nur den ersten Satz. Hast du den letzten hinzu? Wieso nimmt das hinzu, wenn seit Jahren jetzt dagegen gearbeitet wird? Ne? Irgendwelche Journalisten behaupten, dass denen passt das Narrativ, sie plappern es nach. Liest man immer gerne so ein. Sie machen irgendwelche, und die haben ja auch, glaube ich, selber ja auch so eine Umfrage gemacht unter Frauen alleine nur, damit sie es halt dann irgendwie so hindrehen konnten und so. Also ich meine, das war nur unter Frauen gewesen. Oder das war auf jeden Fall so, dass sie halt ihre Leseart davon steht natürlich vorher schon fest, wie sie es dann irgendwie gerne haben wollen. Ich würde dieses Hassmeter aber trotzdem gern mal sehen. Das muss ja irgendwo stehen. Vielleicht im Deutschen Museum oder im Eichamt. Oder dann ist wahrscheinlich wie, keine Ahnung, wie bei NORAD oder so, DEFCON, irgend so eine Anzeige dran, wie schlimm der Hass gerade ist im Netz. Ja, es ist doch immer super schlimm. Die kommen doch nur gerade so eben noch durch und wenn aber jetzt morgen ihr Aktivismus nicht weiter finanziert wird, dann bricht der Damm. Trump habe sich nicht nur im US-Wahlkampf 2024, sondern auch schon in seiner ersten Amtszeit zu toxischer Männlichkeit bekannt, betont von Rothenberg im Interview mit dem ZDF heute live. Auch durch eigene Vorwürfe gegen ihn wegen sexualisierter Gewalt und wie er mit ihnen umgeht, habe er eine neue Welle der frauenfeindlichen Ideologien befeuert. Laut von Rothenberg habe dies nicht nur in den USA, sondern weltweit dazu geführt, dass eine frauenfeindliche Bewegung Aufwind bekomme, die vor allem in den digitalen Räumen immer aggressiver werde. Wir sehen nicht nur digitale Gewalt, sondern auch physische Gewalt, die von diesen Gruppen ausgeht, warnt sie. Wo? Meinst du irgendeinen Incel, der Amok gelaufen ist, oder was? Was meinst du, Annalena? Weil die Gewalt, über die haben wir eben gesprochen, Brille zertreten, Mann verprügelt. Ja, aber die Femizide. Und die Worte führen zu Taten. Die geht von den frauenfeindlichen Bewegungen, redet sie vom Islam. Ich stelle die Frage dann vom Christ nochmal. Ja, bei den Autounfällen waren jetzt nicht bevorzugt Frauen die Opfer oder so. Doch, bin ich zynisch, sowas. Diese Entwicklung habe auch Auswirkungen auf den Hass im Netz. Dort beobachtete die Sozialunternehmerin. Ein Anstieg der frauenfeindlichen Gewalt während Trumps Wahlkampf. Sozialunternehmerin. Ja, sie ist das Hassometer. Sie ist ein legitimate Businessman. Unternehmer produzieren irgendwas, Annalena. Zollt mal ein bisschen Respekt hier. Sag mal Don Rothenberg. Während Trump sich gerne als Verfechter der Meinungsfreiheit inszeniert, erlebe man in den USA das Gegenteil, bilanziert von Rothenberg. Was wir in den USA erleben, ist, dass Meinungsfreiheit Grenzen hat, nämlich wenn die Regierung kritisiert wird. Wenn die Journalistinnen und Journalisten im Weißen Haus Fragen stellen, die dem Präsidenten nicht passen, dann werden sie einfach ausgeschlossen. Was hat das mit Meinungsfreiheit zu tun, Uschi? Ach, geht es hier wieder um die AP-Reporter? Die nicht Golf of America sagen wollen. Das ist ja auch hart diskriminierend gegen die AP. Wenn Menschen auf Plattformen wie X von Elon Musk Dinge sagen, die ihn kritisieren und die Politik kritisieren, dann werden diese Leute abgeschaltet. Nein, Annalena, das ist Unsinn. Nein. Es gibt so viele Leute, die Elon kritisieren auf X, das hast du dir ausgedacht und ich finde das krass, dass du dir sowas ausdenkst. Wirklich krass. Ja, es hat sich nicht wirklich ausgedacht. Das ist ja auch wieder nur dieses Narrativ. Es gab ja mal diese Leute da mit dem Flieger von ihm. Und das ist halt, haben die sich halt abgespeichert unter, das waren ja einfach nur Journalisten, die da irgendwas machen wollten. Und der hat gesagt, nein, kritisiere mich nicht, ich lösche dich. Abschließend richtet Rothenberg eine Botschaft an Frauen weltweit. Wir sind in der Situation, in der das, was unsere Mütter und Großmütter in den letzten 100 Jahren für uns erkämpft haben, wieder in Frage gestellt wird. Ja, und das habt ihr euch ganz allein selber zuzuschreiben, weil ihr den Bogen komplett überspannt habt. habt und auf einmal nicht nur für Frauen zuständig seid, sondern für jeden anderen auch noch. Ihre und Großmutter hat dafür gekämpft, dass sie rumtwittern darf. Und jetzt wird sie dann Fragen gestellt. Das ist... Ihre Großmutter hat schon damals gerufen, from the river, bla bla bla. Ja. Genau, die war nämlich Feministin. Wie man das als Feministin so macht, ein frauenverachtendes Regime unterstützen. Ja. Aber Frauen stellen mehr als 50% der Bevölkerung. Wir haben eine Wahlmacht und eine Macht, auf die Straße zu gehen. Wir haben eine Macht, uns dem entgegenzustellen, sagt von Hodenberg. Und dann wird dann grundsätzlich, es sei wichtig, dass Frauen sich nicht nur heute, sondern jeden Tag gegen Gewalt und Ungleichheit stellen, online und offline. Ja. Stunning, brave. Das ist brave wichtig. Und stunning. So 2014, but brave and stunning. Als wenn Frauen irgendwas wählen würden, weil sie Frauen sind. Das ist so dumm. Das ist so unsagbar dumm. Ich meine, Esken, Teuteberg, Reicheneck, Göring-Eckardt, das sind vier komplett verschiedene Personen. Ja, aber ein paar von denen frauenieren falsch. Ach so. Die frauenieren falsch, sonst würden die alle Göring-Eckardt wählen oder was? Ach so. Ja, oder Heidi. Ja, zumindest bei einem Teil hat sich das irgendwie eingebürgert oder so, das irgendwie zum, ja, in Betracht mindestens zu ziehen oder so, zu beachten. Wie viele Leute haben mir erklärt, dass die Kamala ja nur nicht gewählt wurde, weil das eine Frau ist. Einige auch ernst gemeint, nicht alle, aber ja, es ist schon, die Denke ist schon ja, wisst ihr was, jetzt nicht nur, dass es immer mehr Geschlechter gibt, jetzt haben wir auch immer mehr Dinge ein Geschlecht, zum Beispiel der Kontostand. Ja, guck. Der Kontostand der Der Kontostand ist eigentlich männlich, aber scheinbar ist es doch irgendwie anders. Okay. Aber vielleicht, wenn da ein Minus ist beim Kontostand, dann ist es auch ein falsches Minus oder so. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall behauptet hier unsere Bundesministerin für Linksextremismusförderung, Frauen verdienen im Schnitt weniger mit einer Lohnlücke von 16% in Klammern unbereinigt. Wie viele Jahre nicht, müssen wir das noch mitschleppen? Wie viele so Jahre müssen wir jeden März uns die Scheiße anhören? Bis die verdammte Sonne verglüht oder hier irgendwie immer wieder Normalität einkehrt. Deutschland ist noch weit entfernt vom Equal Pay, ja. Und da spekuliert er ja drauf. Und wenn es erreicht wäre, dann würde es immer noch irgendwie umrechnen, dass es immer noch Ungerechtigkeit ist, für die man euch wählen muss. Doch die Ungleichheit, ne, die Ungleichheit, die wir ja nicht ertragen. Ja, da muss können. Ja auch noch die Care-Arbeit bezahlt werden, Chris, das darfst du nicht vergessen. Männer sollten am besten gar kein eigenes Geld haben. Die Ungleichheit geht weiter. Ja, da hat sie noch irgendwie behauptet, dass die Steuer ja für Männer gemacht wäre, weil die Sachen, die man absetzen kann, sind ja alles Sachen, die eher Männer machen, nämlich so Dinge, die Einkommen bekommen und erwirtschaften und arbeiten gehen. Ne? Das ist halt total ungerecht. Und sie hat wohl auch mit niemandem halt irgendwie interagiert. Ah ja, genau. Hier. Genau. Hat ja der Homo interagiert, genau. Bis auf diesen Herrn hier. Henrike Gerstung schreibt, wie wäre es, wenn wir nur für Männer eine zusätzliche Steuer schaffen, den Equal Pay Soli, sodass unterschiedliche Bruttoeinkommen von Mann und Frau beim gleichen Netto rauskommen. Das wäre ein echter Beitrag für echte Gleichstellung. Machen Sie doch mal eine Petition. Lieschen freut sich. Ich meine, machen Sie doch mal eine Petition für einen verfassungsmäßig vollkommen unmöglichen Scheißdreck. Machen Sie doch mal. Ja, das ist Gerechtigkeitskampf, der zwar mit Gerechtigkeit nichts zu tun hat, aber... Ja, und Männer brauchen doch auch mehr im Leben, die essen doch mehr und alles. Und ich meine, also einfach so auf das schmale Brett zu kommen, dass du Ehegattensplitting zum Beispiel sowieso nur dann hast, wenn du in einen gemeinsamen Topf verdienst. Dass also hier niemand weniger kriegt oder irgend so einen Scheißdreck, wie sie das darstellt, sondern dass die Gemeinschaft aus Mann und Frau mehr kriegt. Das ist so krank, das auf die Frau zu reduzieren und zu sagen, ja, aber die kriegt dann weniger, weil der Mann hat einen besseren Job. Das ist so dumm. Ja, weil es wirklich rein oberflächlich halt so ist. Ne? Weil es rein oberflächlich halt so ist. Und es muss ja auch nicht so sein. Es läuft ja einfach nur darauf hinaus, dass es als Rechnung dahinter eher mehr ist. Ja. Aber rein oberflächlich ist es durch diese eine hier Steuerklasse dann mehr Besteuerung, aber dadurch, dass man halt denen das Einkommen nimmt, was halt geringer ist, dafür ist es dann halt rechnerisch dann wieder weniger. Das muss natürlich nicht so sein, dass es die Frau verdient, aber ich weiß auch nicht. Irgendwie, keine Ahnung. Also muss so sein, dass sich die Männer nur diese Frauen aussuchen, die kein Geld verdienen irgendwie. Ich glaube, das ist der Grund, weil Frauen tun ja generell gar nichts und die entscheiden ja nichts, die suchen sich ja nichts aus. Denen passiert ja alles immer nur, ne? Und es ist alles immer nur Schicksal, was die Frauen überkommt, wofür sie überhaupt nichts können. Und da muss ja dann der gute Staat, der muss das alles regeln, damit das Schicksal auch ein gutes Schicksal wird. Na, ich glaube, so geht das nur. Anders geht das ja nicht. Ja. Ja, schreibt der gute Homo Duplex hier noch, Lisa Post bekommt hier dutzendfach dargelegt, dass und warum sie gequirlten Unsinn erzählt und ignoriert das. Aber hierauf antwortet sie. Realität nicht mehr erreichbar. Die Grünen sind eine Sekte. Ja, wirklich virtuelle Diskussion, ey. Also, ja, dann ist es mit der unterschiedlichen Bezahlung im selben Job, oder das gibt es auch schon gar nicht mehr. Ne? Aber dieses ganze Steuerzeug ja. Hier, ne, also das, was wir eben hatten, das waren die dummen Grünen und so, die da ja eh nichts von verstehen und so, aber ja, jetzt ja kommen die Experten. Jetzt, das ist ja auffällig gelb. Jetzt wird hier endlich mal ein bisschen Tacheles geredet und mal dafür eingestanden, dass die freie Wahl der Leute nun mal diese Ergebnisse hier bringt. Na, also wir haben hier die FDP und die sagen, Frauenpolitik ist echte Wirtschaftspolitik. Glaubst du nicht? Na, glaubt ihr das oder glaubt ihr es nicht? Wo haben sie denn die Schwarze her? Nee, glaube ich nicht. Nee, glaube ich auch nicht. Ja, jetzt werdet ihr alles nicht unbedingt belehrt hier. Liberale Politik für selbstbestimmte Frauen, das heißt auch mehr ökonomische Freiheit. Steuerliche Regelungen verbessern. Abschaffung der Steuerklassen 3 und 5. Also Steuererhöhung für alle. Das ist doch eine Verbesserung, oder? Das ist doch eine enorme Verbesserung. Familien und Alleinerziehende stärker entlasten. Steuerliche Absetzbarkeit von Betreuungskosten und gesetzlichen Unterhaltsleistungen braucht auch niemand bezahlen. Anteil von Gründerinnen erhöhen. Ja, können wir ja machen. Da müssen wir einfach nur entscheiden. Mädchen und junge Frauen in der Schule für Entrepreneurship und MINT-Fächer begeistern. Ja, warum macht das nicht schon lange einer? Also, ist ja fast so, als würden wir das machen wir auch nicht schon seit Jahrzehnten, ne? Ohne dass sich irgendwas einstellt da irgendwie. Aber keine Sorge, FDP, also mit der Verarmung, ne, wird sich das ja Lücke erschließen. Das ist in ärmeren Ländern ja so, dass die Mädchen da auch mehr in MINT-Fächer dann gehen, weil sie halt nicht mehr so richtig die Wahl haben, sondern diese ökonomischen Zwänge dann halt eben sie da reinzwingen. Oder wie ihr sagt, mehr ökonomische Freiheit. Mütterschutz reformieren, auch für Selbstständige. Ja, weil das hat ja überhaupt nichts irgendwie damit zu tun, dass man der Gehälter irgendwie weiter bezahlt, weil ein Selbstständiger auch überhaupt nichts zu erfüllen hat. Ne? Der hat ja auch gar keine Verpflichtungen, denen er nachkommen muss. Nee, man kann da einfach irgendwelches Geld ihnen geben und dann läuft das alles schon und es sind doch keine Aufträge, die man irgendwie erfüllen muss oder so. Nee, das ist alles, wünscht dir was, Larifari. FDP weiß das ja. Eine weibliche Altersarmut bekämpfen, standardisiertes Rentenpunktesplitting für Paare bei Erwerbsberechtigung aufgrund von Care-Arbeit. Ja, schön Care-Arbeit-Krempel mit reingenommen, muss man ja haben. Ja, ein bisschen unkonkret, aber irgendwie auch ja, oberflächlich und kämpfen. Du willst auch kämpfen. Du willst auch kämpfen, dann komm doch in die FDP. Ja. Freiheitskämpferin. Yay. Kämpfen mit der Bedeutungslosigkeit. Wir will das nicht. Kämpfen wir gemeinsam für mehr Staat. Juhu. In Gelb und Magenta. Kämpfen mit Symbolgesetzen. Ja, die einzige Frage, die ich jetzt noch habe, welchen Einfluss hat das Selbstbestimmungsgesetz dann auf den Gender Pay Gap? Da müssen wir mal nächstes Jahr die Statistiken uns angucken. Irgendwas müsste sich ja da an den Prozentzahlen verändern, weil diese 16% und die 6%, die haben sich ja jetzt auch seit 5 Jahren nicht wirklich verändert, würde ich jetzt mal behaupten. Ja. Ja, und hier haben wir die ehemalige Chefredakteurin des marxistischen Jakobin-Magazins und jetzt Vorsitzende der Partei Die Linke, weil Journalismus in Deutschland super ist. Ich dachte auch neulich, woher kenne ich die bloß? Keinerlei Probleme hat. Und sie sagt, Polizeigewalt auf der Demonstration zum Weltfrauentag in Berlin sind absolut unverhältnismäßig. Genau gegen diese Gewalt richten sich dieser Tag. Genau gegen diese Gewalt. Und was war da natürlich? Ne, was sieht man an diesen Fahnen hier? Das sind so Pro-Frauen-Fahnen, die da geschwungen werden. Ne? Diese Pro-Frauen-Tücher, die die Leute da um den Hals hängen haben. Alles nur Frauen. Achso, was wollen die denn? Die brechen versuchen, eine durchzubrechen bei der Polizei oder was? Warum denn? Nö, die hängen sich doch in Berlin sowieso an jede Demo, die irgendwie da durch die Stadt geht. Es sei denn, es werden dann irgendwie eine rechte Demo. Und kapern die und rufen da ihre Gesänge und haben gestern auch wieder Flaschen auf Polizisten geworfen, haben hier ja, Gewalt gegen Polizisten ausgeübt und haben verbotene Parolen gebrüllt. Nun, warum, tja, warum das also bei Frauentag erlaubt ist? Also die ehemalige Chefredakteurin des marxistischen Jakobin-Magazins behauptet, beim Frauentag geht es darum, die Polizei wegzuhaben und für Überfälle von Israel zu demonstrieren. Frauentag und dann mit Leuten zusammen demonstrieren, die Vergewaltigungen für Widerstand halten. Finde den Fehler, liebe Möchtegern-Palästinenser. Jeder Einzelne in diesem Kessel, der keinen deutschen Pass hat, sollte unser Land verlassen müssen. Wir brauchen wirklich, wirklich, wirklich diesen massiven importierten Antisemitismus nicht in unserem Land. Und wir sehen gerade wieder in Syrien, was passiert. Und, ja. Alles so ein Mob hier, echt so einer? So. Nee, das sind die üblichen Neuköllner, Mammon. Die demonstrieren seit Krieg ist, jedes Wochenende und gehen bei jeder Demo mit. Das ist doch immer das Problem. Und die Linken lassen sie. Machen sich mit Blutsäufern gemein. Das ist wirklich erschreckend. Ja, die Propaganda, die dann jetzt dabei rumkommt, ist ja, sieht man ja, ist ja das, was gewünscht ist. Aber bei den Intersektionalen ist es eigentlich nicht so, dass die sich nur dranhängen. Ne? Also die Intersektionalen sind da schon ganz schön im Bunde. Und das nicht erst. Ja, natürlich. Gestern. Das kommt noch dazu. Okay. Dass du halt die ganzen Studenten von der Humboldt-Universität und der Freien Uni hast und so, die auch alle komplett bekloppt sind. Ja, und einen Einblick in genau solche Kreise vermitteln uns dieses wunderbare Stück aus der Taz von Anna Fastabend. Notfallkit für die Seele. Wir sehen schon, analog zum Trump-Derangement-Syndrom werden wir uns in Deutschland auch immer wieder mit einem März-Derangement-Syndrom befassen müssen. Ganz unabhängig davon, dass der halt SPD-Politik macht, sondern einfach, weil er halt so eine schöne Folie ist, auf die Anna Fastabend hier ihren Krempel projizieren kann. Wahlkatastrophe, Rechtsruck, Endzeitstimmung, was hilft? Unsere Autorin, Schmerztabletten, Hühnersuppe und sphärische Musik. Was für eine Wahlkatastrophe? Die Wahlkatastrophe, hast du nicht mitgekriegt? Ich habe eine Wahl erlebt, die so war, wie sie vorhergesagt wurde. Die Nazis haben gewonnen. Ach so, ja. Hast du nicht mitgekriegt? Ja. Jetzt wird hier alles Adolf Nazi werden in Deutschland. 2 Tage nach der Wahlkatastrophe sitze ich mit meinen Kolleginnen in der Redaktion. Hat jemand von euch zufällig eine Schmerztablette? Fragt eine. Sofort kramen 3 andere einen kleinen Beutel hervor. Ich hätte eine Ibu, sagt die Kollegin mir gegenüber. Ich eine Buscopan, höre ich von links. Oder willst du lieber eine Dolomin? Mich erstaunt, dass sie Dolomin sind. Und schon sprechen wir über ihre Minitaschen, in denen sie allerhand Dinge mit sich herumtragen, die ihnen das Leben erleichtern. Wow. Ich finde das Konzept ja super. Warum habe ich nicht längst selbst so ein Notfallkit, das mir durch diese beschissene Zeit hilft? okay, vielleicht habe ich doch eins. Es ist zwar nicht so quadratisch, praktisch und gut wie diese kleinen Taschen, aber ähnlich effektiv wie eine Kopfschmerztablette. Noch eine Tablette. Mein Notfallkit sind Gespräche mit A, seine selbstgekochte Hühnersuppe und die rotzerprobten Umarmungen, wenn ich mal wieder sehr verzweifelt bin. Daneben muntert mich der unschlagbare Optimismus meiner Mutter auf. Im Handy das Gruselkabinett der Tech-Bros, aber sie erzählt mir, dass bei ihr im Garten die Schneeglöckchen blühen. Wir haben echt eine Generation Leute rangezüchtet, die gar nichts mehr kann. Die Hilfe braucht, wenn der Falsche die Wahl gewinnt, die dann ohne emotionalen Support nicht mehr auskommt. Warum schreibt man so eine Scheiße? Was machen die denn, wenn wirklich mal was passiert? Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn es so weitergeht, da brauche ich auch emotionalen Support. Ja, warum schreibt man so eine Scheiße auf? Das braucht man wirklich gar nicht. Bis vor wenigen Tagen hätte mich auch mein geliebtes Dinkelkornkissen getröstet. Ja, das ist eigentlich so kein weiter. Wärmekissen. Sondern in vielen Momenten mein Rettungsring. Leider hat es den Wahlkampf nicht überlebt. Während draußen hitzig debattiert wurde, fackelte es in meiner Mikrowelle ab. Jetzt bilden die Rossmann-Wärmflasche und ich eine neue Zweckgemeinschaft. Alter, wie ich mir das vorstelle, wie sie dann, weißt du, voll katatonisch mit ihrer Wärmflasche irgendwo in ihrer Bude in Berlin, Altbau sitzt und an die Wand guckt, so zusammengekrümmt und so leicht vor und zurück wippt oder so, keine Ahnung. Dann sagt sie, ja, sie hört irgendwie Musik durcheinander, irgendwie sphärische Musik und dann Punk und bla. Gut, in Sachen Resilienz sind für mich die kilometerlangen Spaziergänge in meinem Himmel über Berlin-Mantel. Erst meine sanfte Rüstung, wenn ich mal wieder einmal an einem katastrophalen Neubauprojekt vorbeilaufe und mir die soziale Kälte aus jeder Ecke entgegenschlägt. Wie lebst du? Wie existierst du? Warum fällst du nicht auseinander einfach? Weil so, entweder du spielst dir halt eine Rolle, weil so kann man doch keinen Journalismus machen. Im Übrigen ist auch Schlafen Widerstand. Bevorzugt in frisch gewaschener Bettwäsche unter selbst aufgeklebten Neonsternen an der Wand. Ausgeruht lässt es sich viel besser für unsere Rechte kämpfen. Denn eins ist klar, wir werden ganz sicher nicht durch eine rückwärtsgewandte Politik in die 50er Jahre zurückbugsieren lassen. Das ist auch so dieses, immer die 50er Jahre, die 50er Jahre. Als wenn irgendjemand, der zum Beispiel Feminismuskritik macht, die 50er Jahre wieder haben wollte. Das ist alles so Projektion und Strohmann und... Aber wo findet man neue Inspirationen, um das Patriarchat zu demontieren? In der Literatur unter anderem bei Virginia Woolf und Deborah Levy und im Theater bei Florentina Holzinger und Falk Richter. Und wenn wir schon dabei sind, politisch gibt mir Heidi Reicheneck Hoffnung. Ich bin so überrascht, ich bin so fucking überrascht. Seht meine Überraschung. Sie hat die Dinge auf den Punkt gebracht. Oh, was hat sie denn gesagt? Gar nichts hat sie gesagt. Hat gemeckert, wenn ich, ey. Apropos Notfallkit. Ein anderes Täschchen war die Papiertüte, in die ich neulich gekotzt habe. Es war der vorgezogene Kommentar meines Körpers zum Wahlausgang. Boah, alles in mir wehrt sich gegen den konservativen Backlash und eine extreme Rechte als zweitstärkste Fraktion im Bundestag. Normalerweise bespreche ich sowas ja mit meiner Schwester, aber die ist gerade nicht da. Mit ihr kommt es während unserer Gipfeltreffen auch immer mal wieder vor, dass wir ein schallendes Gelächter ausbrechen. Und genau das ist es, was ich jetzt brauche. Boah. Denn ein Lachanfall ist die beste Medizin in widrigen Zeiten. Er katapultiert die Angst aus dem System. Alter Schwede. Boah, die tut mir echt ein bisschen leid, aber... Ja, wollte ich auch sagen, nach der Lektüre dieses Textes, da habe ich fast Mitleid mit der. Also bei der, die sollte sich vielleicht mal durchchecken lassen, mental. Ja. Die Leute, die halt echt vor allem Angst haben, ne? Die wirklich alles komplett, ist halt auch irgendwo ein bisschen narzisstisch. So genau, es ist auch schlimm, wie der sich alles um sich selber dreht und so. Ist doch furchtbar, der ganze Text. Sie, ja, Hoffnung, sie ist so wie in der Suppe, Jesus, der das Kreuz irgendwie den Hügel hochschleppt, weißt du, so ein bisschen. Mm, genau. So, seht, was ich aushalten kann. Seht, wie böse die Politik zu mir ist. Und doch bin ich hier. Ganz, ganz harte Nummer. Also ich, ja, auch ich würde sagen, sie tut mir eher leid. Ja. Ich glaube, ihr fehlt ein Fels in der Brandung in ihrem Leben. MWD. Zum Beispiel. Nicht, dass wir hier noch Ärger kriegen. das hier ist ein Artikel auf Unheard. The Return of Gamergate. Culture Warriors are killing their own. Interessant, dass das jetzt so ein bisschen weitere Kreise alles wieder zieht. Das ist aber einer der Artikel, wie ich sie gerne öfter sehen würde. Im Endeffekt ist es kein Pro-Gamergate-Artikel, das erwarte ich auch gar nicht, aber er ist zumindest neutraler, als das die meisten tun. Gamergate, eine eigentümliche Verbraucherrevolte wütender Gamer gegen die Videospielindustrie und Journalisten, die 2014 ausbrach, machte Daniel Wawra und sein in Prag ansässiges Team Warhorse Games zuerst zum Volkshelden, weil sie bei der Entwicklung eines Spiels namens Kingdom Come Deliverance die EA nicht berücksichtigten. Aber im Zuge des politischen Triumphs von Trump und Musk wurde Wawra als nicht ausreichend anti-Woke gebrandmarkt. Gamergate führt immer wieder neue Schlachten gegen jedes noch so kleine Phantom einer Woke-kulturellen Darstellung und verdeutlicht damit die Sisyphus-Arbeit der Online-Kulturkriege. Es ist ein virtuelles Spiel, das niemand wirklich gewinnen kann. Und dann wird halt erzählt, dass er während Gamergate damals gesagt hat, nee, keine Schwarzen in Böhmen und so weiter und so fort. Die Keyboarder von Gamergate applaudierten Wawras Haltung, aber die Folgen der Kontroverse waren hässlich. Warhorse bekam Hassmails von Progressiven und Nachrichtenagenturen wie Vice weigerten sich, über Kingdom Come zu berichten. Wawra verglich die Gegenreaktion mit dem Leben in der UdSSR. Ich hatte das Privileg, in einem totalitären kommunistischen Regime aufzuwachsen. Ich glaube, er meint nicht die UdSSR, sondern Tschechien, damals die Tschechoslowakei. Aber nur gut, sagt er 2015 einem Spielejournalisten, also habe ich aus erster Hand Erfahrung mit Zensur und Gefängnisaufenthalten wegen der eigenen Meinung oder beschissener Propaganda im Fernsehen, in der Literatur und sogar in der Musik. Und dann wird halt erzählt, dass es jetzt eben wieder so ist, dass er nicht woke genug ist, dass durch einen homosexuellen Charakter im Spiel und einen schwarzen Charakter im zweiten Teil oder die Möglichkeit, einen homosexuellen Helden zu spielen, hier jetzt auch alles woke ist und ganz schlimm. Ich verlasse mich hier auf einen meiner besten Kumpels, der das Ding seit dem Erscheinen spielt wie ein Verrückter und total begeistert ist. Und der sagt, so, ja gut, mir ist es nicht aufgefallen, bis auf den Schwarzen, den trifft man halt und der ist dann irgendein wie ein Botschafter oder was Ähnliches, okay, wegen mir. Verstehe es auch nicht ganz, warum er das gemacht hat und ich hätte es nicht gemacht an seiner Stelle, aber ja, er sagt, es ist seine künstlerische Aussage, die er da macht und dann ist das wohl, ja, muss jeder selber entscheiden, ob er das woke findet oder nicht, aber ich finde halt auch, halt nicht jedes Spiel mit einem Schwarzen, einem Schwulen oder einer Lesbe ist ein wokes Spiel. Genauso wie, nicht jedes irgendwie Spiel mit einem weißen Helden irgendwie gleich Werbung fürs Patriarchat oder Donald Trump macht. Dann geht es nochmal um Valguard und Concord, zwei Spiele, die letztes Jahr und dieses Jahr böse gefloppt haben. Concord, das aufgrund seiner geschlechtsneutralen Charaktere und ungeschickten Pronomen zum Ziel von Gamergate wurde von Sony aufgrund der enttäuschenden Leistung nach nur 2 Wochen eingestellt. Und sie sagen dann, Kotaku in Action hätte das gefeiert, das habe ich gar nicht so jetzt festgestellt. Ich bin da ja öfter doch immer noch mal zum Gucken. Naja. Und, aber jetzt hat das, die gerade erschienene Fortsetzung von Kingdom Come enthält eine optionale gleichgeschlechtliche Romanze und ein zusätzliches Element ethnischer Vielfalt, da das Spiel in der tschechischen Stadt Kuttenberg spielt, die wie andere Städte des Heiligen Römischen Reiches als Zentrum des Handels und kulturellen Austauschs waren. Wavra und Waros bestanden darauf, dass sie erneut auf historische Genauigkeit setzten, etwa durch die Einbeziehung eines jüdischen Viertels. Trotzdem warfen Gamergater ihnen vor, woke zu sein und begannen das Spiel zu boykottieren, Metacritic mit schlechten Bewertungen zu spammen. Da jetzt zu sagen Gamergater, das halte ich nicht für zielführend. Das ist ein Subset und das sind halt die Leute, die schon immer gesagt haben, ey, warum seid ihr nicht rechter bei Gamergate? Warum seid ihr nicht völkischer bei Gamergate? Warum haben eure Töchter keine Zöpfe bei Gamergate? Und die gibt's und die wird's weiterhin geben und für die ist halt jeder Schwule einer zu viel und denen kann ich auch nicht helfen. Und Barbara sagt, es stellt sich heraus, dass wir uns wieder einmal mitten in einem ziemlich bizarren Kulturkampf befinden, diesmal von der anderen Seite als sonst. Es scheint, als würde immer jemand versuchen, uns irgendwie zu brandmarken und wir versuchen nur, ein cooles Videospiel zu machen. Tudu. Eigentlich genau das, was Gamergate wollte, die Studios, die einfach das Spiel machen, das sie machen wollen. Aber ich denke, Kingdom Come ist auf einem guten Weg mit 2 Millionen Verkäufen in der ersten Woche. Und deswegen ist es auch kein Gamergate-Boykott, weil wir haben an Concord gesehen und wir haben an Belgard gesehen, wie es aussieht, wenn die Leute keinen Bock auf ein Wokus-Spiel haben. Und ich glaube, ja. Und er endet hier mit dem schönen Satz, wer möchte statt dem ganzen Unsinn einfach nur ein paar Videospiele spielen. Genau. Man muss sich nicht an allem reiben, was so aussieht, als wäre es ein Ziel. Man kann auch mal durchaus anerkennen, dass es ja eben Gamergate nicht darum geht, zu sagen, wir wollen gar keine Frauen mehr in der Videospielbranche, wir wollen keine Schwulen oder Schwarzen, sondern es geht ja darum, wenn ihr diese Figuren einsetzt, dann schreibt sie vernünftig. Und gebt mir einen Grund dafür, wie das Warhouse gemacht hat. Der Typ ist nicht zufällig da vor Ort und ist da irgendwann hingewandert, sondern er kommt irgendwie mit einem Handelszug und kommt halt als Sendbote von irgendeinem afrikanischen Land. Nun, ob das realistisch ist, weiß ich nicht, aber es passt in das Narrativ und wenn sie das so machen sollen, dann machen sie das so. Ja, und hier haben wir nochmal den guten Grumps. Das ist ja auch jemand, der aus der Gamergate-Ecke kommt und der auch in diesem neuen Gamergate sehr aktiv war oder ist. Und er sagt hier, die Leute, die eine Liste mit Bediensteten oder Mitarbeiter-E-Mail-Adressen von Doge-Mitarbeitern veröffentlicht haben, diese Leute also gedoxt haben. Also diese eine Person, die diese E-Mails gedoxt hat sozusagen, der folgen ganz lustige Leute. Also zum Beispiel ein Antifa-Mitglied, ein bekanntes und dann als zweiter Name steht hier Alisa Mercante, die Dame, die bei Kotaku versucht hat, diverse Spiele zu erledigen, indem sie sie halt als die üblichen Sexist, Racist und so weiter beschimpft hat. Und dann finden wir auch weiter unten noch Caroline Petit, auch jemand, der früher bei Kotaku geschrieben hat und auch jemand, der mit im Zentrum von Gamergate stand, weil diese Person ja auch mit Anita Sarkeesian in direkter Verbindung stand. Ist also interessant, also hier sind so ein paar schöne Antifa-Trollos, die meinen, sie würden eine Heldentat tun, wenn sie Leute doxen und die E-Mails von denen irgendwie veröffentlichen. Ja, und wer folgt denen? Ist interessant. Kulturmarxismus, würde ich sagen. Ne? Ist halt schön vernetzt da drüben alles anscheinend inzwischen in Amerika. Jetzt muss man nur noch den Deckel auf den Dampfkochtopf machen und dann kann man diese ganze Soße einkochen lassen und dann können die alle bei McDonald's oder vielleicht auch bei Five Guys oder so hinter den Tresen. Weil für was anderes werden die... Ach, die werden in Europa, werden sie schon Anstellungen kriegen. Als was? Vielleicht auch in Deutschland. Als was denn? Auch die letzten Kulturmarxisten, die in Deutschland entgelagert worden sind. Ja, an der Universität oder so. Du kannst mir nicht erzählen, dass nicht jede deutsche Universität Anita Sarkeesian eine Professur geben würde, dass sie ihre Medienkritik hier irgendwie betreiben kann oder so. Kann ich mir schon gut vorstellen. Als Woke-Beauftragte von der Bundesregierung. Nur der Grumps führt halt noch an, dieser Airbag, der oben ganz oben auf der Liste steht, den kennt man dafür, dass er gerne Todesdrohungen verschickt und die dann hinterher wieder löscht. Und im Moment heißt der Airbag 1, weil er ban-evading ist auf Twitter. Sehr lustig. Also ja, ach, jetzt werden die blöden Journalisten und Aktivisten von Anfang an der Endboss gewesen. Hier haben wir, das ist ein Fundstück von Twitter, also ich kann hier nicht für die Echtheit der Erzählung bürgen, aber ich habe es einfach mal mitgebracht, weil ich es ganz interessant finde. Hier hat jemand, sagt er, hat zum Tötungsdelikt im Bad Oeynhausener Kurpark im Juni 2024, was an den WDR auf Twitter geschrieben, und der oder andere Leute haben auch was geschrieben und der WDR hat das Ganze ausgeblendet und diese Person hat dann zu Recht den WDR kritisiert und hat gesagt, als öffentlich-rechtliche Anstalt dürfte man nicht willkürlich migrationskritische Beiträge ausblenden. Daraufhin ist die Person vom WDR geblockt worden. Und der WDR hat gesagt, hier, du musst jetzt unterschreiben sozusagen, dass du dich in Zukunft benimmst und dich an unsere Regeln hältst, dann entblocken wir dich wieder. Und dann hat die Person gesagt, gut, das mache ich, aber ich nehme mir weiterhin das Recht heraus, den WDR zu kritisieren. Ja, und das war das Letzte, was die Person von dem WDR gehört hat. Eine Freischaltung ist nicht erfolgt und weitere E-Mails wurden nicht beantwortet. Und irgendwann hat die Person dann eine Klageandrohung rausgeschickt. Auch diese wurde vom WDR nicht beantwortet. Nun, und dann hat die Person vor dem Verwaltungsgericht geklagt. Und Ende 2024 wurde die Person dann ohne Anerkennung einer Rechtspflicht wieder entblockt vom WDR. Offenbar hatte die Rechtsabteilung Muffensausen bekommen und die Twitter-Moderation dazu angewiesen, mich doch lieber wieder freizuschalten. Es war der Rechtsabteilung offenbar klar, dass man vor Gericht wenig Chancen haben werde. Und trotzdem hat der WDR darauf bestanden, dass er im Recht ist in der Frage und die Klage aufrechterhalten, um halt da praktisch eine Entscheidung zu haben, wo er hinterher sagen kann, siehst du, ich darf ausblenden, was ich will. Wunderbar. Ja, schön, dass man eine durchficht sozusagen. Und dann wurde die Person also entblockt, aber das Gericht hat ja trotzdem Kosten gehabt. Deswegen macht das Gericht eine sogenannte Kostenentscheidung. Und diese Kostenentscheidung kann nach landläufiger Meinung als Indiz gesehen werden, wie das Gericht die Rechtssache entschieden hätte. Weil die Kosten des Verfahrens trägt ja der das Verfahren verliert. Und ratet, wer das Verfahren verloren, also wer die Kostenentscheidung verloren hat und wer die Prozesskosten zahlen darf, genau, der WDR. Also die Dame sagt, oder die Person sagt, sie hat 483 Euro vorgestreckt und die zahlen die Beitragszahler des WDR dann jetzt der Person zurück. Ich meine, sind sie so schlau, dann den Rechtsstaat nicht auch noch durchzuziehen für teuer Geld? Und sich das Urteil abzuholen. Und die Person schließt mit, ihr werdet uns Kritiker nicht mundtot machen, ihr werdet uns Konservative nicht dazu bringen, dass wir uns eurer woken Einheitsmeinung unterwerfen, eure Attacken auf Demokratie, Meinungsfreiheit und Meinungsvielfalt werden keinen Erfolg haben. Und an dieser Stelle würde ich jetzt auf das Applaus-Soundboard drücken. Toi, toi, toi. Ja, wird keinen Erfolg haben, keine Ahnung. An dieser Stelle möchte ich gerne jetzt mal ein kleines Video einblenden, was ich muss gleich mal machen, schauen, wie ich das mit euch mache, weil ich habe das hier auf meiner Festplatte gespeichert gehabt vor vielen, vielen Jahren, nämlich im Jahr 2016. Das ist ja eine kleine Zeitreise. Und also ich mache mal kurz den Share aus bei euch und guck mal, ob ich das hier switchen kann. Seht ihr jetzt die Sendung? Ja, ich sehe das. Mhm. Und zwar geht es hier um die... Die Zuschauer das auch sehen, ja. Ja, und es geht hier um das Format Heute Plus. Da erinnert sich vielleicht kaum noch jemand daran. Das war so ein progressives, Magazinsendung mit diesen zwei Moderatoren hier. Die Dame ist jetzt mittlerweile bei Kontraste und der Herr ist jetzt bei ZAP, das Medienmagazin. Und hier in diesem Beitrag geht es um die Dinge, die Heute Plus berichtet und nicht berichtet. Und das fand ich ziemlich interessant. Also wie gesagt, eine Zeitreise, das Jahr 2016. Ihr berichtet über Einzelfälle nicht, die unter Kriminalität fallen? Ist irgendwie nicht glaubhaft. Hallo Heute Plus, mal grundsätzlich, wie definiert ihr gesellschaftliche Relevanz? Nur zwei der zahlreichen Zuschauerkommentare auf Facebook. Die Kritik, deutsche Medien, auch wir würden nicht genug über klassische Kriminalfälle berichten, besonders im Zusammenhang mit Migranten. Und zu viel über... Diese klassischen Kriminalfälle, ne, im Zusammenhang mit Migranten, wer kennt sie nicht? Ja, was waren das, Messerüberfälle und so weiter? Oder zu der Zeit noch irgendwas anderes? Ich weiß es nicht. Ja, natürlich. Auch damals schon, wie gesagt, 2016. Okay. Ja, irgendwie flickert dein Browser einmal durch das Bild. Ja, ich habe das auch schon gesehen. Guck gerade mal, ob ich den klein machen kann. So. Schauen wir mal, ob das besser funktioniert. Sensationsmeldungen, so wie im Beispiel 1, das sogenannte Horrorhaus von Höxter. Also das Horrorhaus von Höxter, das sogenannte, das hatte man drin in der Sendung, aber irgendwelche Migrantenkriminalität, und wir werden gleich noch sehen, wie die sich gestaltet hat in diesem Fall, das hatte man nicht drin in der Sendung. Und dann ist die Frage, warum ist das eine relevant und das andere nicht? Und hier haben wir den guten Elmar Thewissen. Das war jetzt aber nicht das Haus, das immer runter von meinem Grundstück gerufen hat, oder? Ich glaube nicht, nee. Berichtete die Heute Plus über diesen Fall? Wir berichten über Kriminalfälle immer, wenn sie eine größere Resonanz in der Öffentlichkeit haben, wenn sie vielleicht auch für eine bestimmte gesellschaftliche Entwicklung stehen. Also das Horrorhaus. Das Horrorhaus stand für eine bestimmte gesellschaftliche Entwicklung. Aber die Migrantenkriminalität, und wir werden gleich noch sehen, wie die sich konkret gestaltet. Also, ihr habt ja sicherlich alle eine Idee. Kann ich direkt spoilern? Ja, die Idee stimmt. Das ist ja kein Indikator für, wo sich die Gesellschaft hin entwickelt im Jahr 2016. Nein. In dem Fall Höxter ist eigentlich sehr klar, sehr ungewöhnlicher Fall. Ein Ehepaar lockt Frauen regelrecht in den Hinterhalt, um sie dann eben auch zu foltern, zu töten. Und das ist ein sehr herausgehobener, sehr außerordentlicher Fall. Ja, und der spricht für die Entwicklung. Der spricht für die Entwicklung der Gesellschaft, oder was? Ein Ehepaar, da war doch bestimmt ein Patriarch im Spiel. Ja, genau. Deswegen wahrscheinlich. Das ist bestimmt wegen den Konservativen, dass so Ehepaare einfach Ehepaar sein dürfen und hier Frauen locken und so. Ja, mein Kommunikationswissenschaftler, der wird das dann bestimmt auch richtig einordnen. Mr. Quiring. Medien müssen ja zunächst auswählen, aus der Vielfalt der Nachrichten, die sie haben. Und da suchen sie sich natürlich nach bestimmten Faktoren einzelne Meldungen raus. Höxter zum Beispiel, was besonders skurril war, weil es über eine längere Zeit ging, weil es ein besonders drastisches Verbrechen war. Skurril! Skurril ist eben das Gegenteil. Skurril war das. Wirtschaftlich oder so. Besonders als drastisch. Sie da die Leute gequält haben. Skurril! Wer lässt solche Leute, wer sendet sowas? Das progressive Nachrichtenformat für die Hidden Kids, was eingestellt wurde. Beispiel 2, der Mord in Hamburg. Vor gut einer Woche wird ein 16-Jähriger hinterrücks erstochen. Bei dem Täter soll es sich laut einer Zeugin um einen südländisch aussehenden Mann gehandelt haben. Bei Facebook hieß es: Wo bleibt euer Bericht hierzu? Also, warum berichtete die Heute Plus über diesen Fall nicht? Es ist für uns nicht das entscheidende Kriterium, welchen ethnischen Hintergrund beispielsweise ein Täter hat. Es sei denn, es ist für das Verständnis der Tat tatsächlich notwendig zu wissen. Und das war ja nicht notwendig, weil irgendwelche Messersachen mit Migranten hat es ja nie wieder gegeben, auch danach, nach 2016, wie wir alle wissen, jetzt rückblickend. Wichtig ist aber als allererstes, wir müssen die Fakten kennen. Und wenn die Fakten noch nicht vorhanden sind, sondern nur Gerüchte, und wenn es Anzeichen dafür gibt, dass es einen Täter mit Migrationshintergrund gibt, reicht das noch lange nicht aus, das so darzustellen als Fakt. Wenn Sie jetzt einen ganz normalen Fall haben, ist das zwar tot. Das finde ich immer noch okay. Also nur die Aussage der Frau, dass das jetzt. Ja, das stimmt auch, aber die würden das auch eine Woche später nicht mehr bringen. Genau, die können ja dann irgendwie haben oder so. Ne? Und wir haben ja oft genug dann Leute. Ja, das könnte ich erinnere euch dran, wie es damals hieß, dass der Mord an dem jungen Mädchen sei nur von regionaler Bedeutung. Das passt auch noch schön mit in den Reigen hier. Traurig an dieser Stelle, aber sie können nichts für eine gesamte Bevölkerung erklären. Es steht für nichts anderes in diesem Fall, es bleibt eine isolierte Tat. Es blieb eine isolierte Tat. Ja, genau. Ja, ganz isoliert kann man sagen, absolut isoliert alles, hat nichts mit nichts zu tun und zeigt kein Schema auf. Was hat in dieser der Tat? Gibt doch jetzt die Tat ist so gut isoliert, dass du könntest eine Wärmepumpe einbauen in der Tat und die wäre immer schön beheizt. Es gibt doch jetzt so isoliert ist. Es gibt doch jetzt diesen Vater, der so irgendwie so eine Gruppe gegründet haben will mit so Betroffenen, mit ich meine 300 Leuten oder so mittlerweile, die der da irgendwie drin hat. Und der tingelt jetzt durch die Talkshows und sagt den Leuten, es ist immer das Gleiche. Kann beherzt nicht mal die Adresse von dem Mann rausfinden, dass man den mal besucht. Mhm. Das geht doch so nicht weiter. Das führt doch geradewegs, schnurstracks in den Faschismus. Ja, solche Leute können immer schnell Muster erkennen, aber ist normalerweise ist ja gar kein Muster oder so. Ja. Damit für überregionale Nachrichten wie Heute Plus nicht relevant. Wir berichten erst, wenn Ereignisse eine gesamtgesellschaftliche Dimension haben, bei Politikversagen oder bei strukturellen Problemen. Da habt ihr es. Bei Politikversagen. Der skurrile Fall des Ehepaars. Oh mein Gott. Wunderschön, ne? Los, ja, diese 800 Millionen Schulden, die sind schon skurril, ne? Politikversagen, strukturelle Probleme, ja. Und deswegen haben wir über den Fall natürlich nicht berichtet, weil rückblickend kann man ja nur sagen, hat mit Politikversagen und strukturellen Problemen absolut gar nichts zu tun. Nee. Mit strukturellen Problemen meinten diese Leute natürlich ihre ganze Sexismus ist überall, Rassismus ist überall, Scheiße, die sie da natürlich abgezogen haben in diesem progressiven Nachrichtenformat, in Anführungsstrichen. Das ging alles. Das sind ja strukturelle Probleme, die die gesamte Gesellschaft interessieren. Politikversagen ist, wenn die NGOs kein Geld mehr kriegen oder so. Die das Ganze Politikversagen ist, wenn wir die eine Lohnlücke nicht schließen. Der French Taunter sagt gerade zum Beispiel, wenn jemand auf Sylt nicht genehmigte Liedtexte singt, ja, dann müssen ARD, ZDF und alle anderen zwei Wochen lang Zirkus machen. Als wäre morgen wieder Adolf Nazi. Oh. Aber guck mal, hier hat Anna-Maria einen 1A-Bericht abgeliefert. Und jetzt sind wir alle schlau. Ist das nicht schön? Irre. Ja, das wollte ich euch nicht vorenthalten. Das fand ich sehr niedlich. Ich mich sehr amüsiert drüber die Woche. Ja, viel hat sich nicht verändert irgendwie. Die Begründungen sind immer noch ziemlich die gleichen. Ne? Gut, heute beantworten sie das gar nicht mehr. Und teilweise mittlerweile kann man es ja schlecht noch leugnen. Also. Ja, wird ja auch berichtet. Die Medien sind so ein bisschen wie so eine Pommesbude, in der das Frittenfett nicht gewechselt wird. Stinkt und ist immer das Gleiche. Im Moment sehen die Zuschauer Sterne. Ja, ich bin hier noch am Umbauen. Das Weltall, unendliche Weiten. Dies sind die Abenteuer des Raumschiffs Weltraumaffe. Jetzt sehen die Zuschauer einen unserer Zuschauer. Ja, stimmt. Zuschauerception. Was? Ja, der gute Lutz Olaf hat sich hier eine Sendung angeschaut, die wohl im Kika läuft. Druck die Serie. Kika traut sich endlich Alex mal so richtig. Die Kiki traut sich endlich Alex mal so richtig die Meinung zu sagen und wird zutiefst verletzt. Trauriger Emoji. Zum Glück hat sie Mia, Ausrufezeichen. Die Druckchats sind nur sie findest du übrigens hier. Die liebe ich. Also die Show ist nicht mal mutig oder krass oder so, ist Vogue, PC unsensibel, müdes Kika-Gedöns wie Schloss Einstein. Gut, Schloss Einstein kenne ich nicht. Kennt das einer von euch? Ist das vielleicht sowas wie Vampirates, Schloss Einstein, Ritter und, sein, ne? Und Atomphysiker irgendwie? Ja, man schreibt nur Muschi und Fotze in die Titles, so wie dieses hier. Das heißt, du bist eine stolze, selbstbewusste Muschi und dann Sozialismus faust. Und die Dame zeigt auch gleich mal den Stinkefinger. Ja, hat blaue Haare. Und die Dame kommt, ich würde sagen, aus der Lüneburger Heide. So, so sympathisch, wenn es will. So sympathisch, so cool, ja. Für Funkverhältnisse überdurchschnittlich viel Aufrufe, ja. Wahrscheinlich wegen der krassen Sprache. Das ist alles Lutz Olaf, die sich doch aufregen wollen. Clickbait ist das doch einfach. Clickbait, ja. Sonst nix. Da steht Muschi, das guck ich mir mal an. Super. Von euren Gebühren. Und nochmal, die Politikmagazine wurden jetzt scheinbar zusammengelegt zu einem Instagram-Account. Aber nicht alle Politikmagazine, nämlich der Monitor, der hat sich da wohl zur Wehr gesetzt und hat nicht mitgemacht. Alle anderen Politikmagazine findet man jetzt wohl unter Team Recherche, Team.Recherche auf Instagram. Die Gewaltladung. Unsinn. Ja, oder umgekehrt, mit dem Rest wollte keiner zusammenarbeiten. Ja, Micky Beisenherz, seines Zeichens ein wirklich schlechter Mensch mit schlechtem Geschmack und schwarzer Seele offensichtlich. Hat hier einen gelöschten Tweet, den der ÖRR-Blog dankenswerterweise dokumentiert hat. Man sieht dort die Schlagzeile der Bild, Großeinsatz in Mannheim, Bürger sollen Innenstadt meinen. Und Micky Beisenherz kommentiert, halte ich mich seit Jahrzehnten dran. Weil, wisst ihr, ich bin so ein Kulturheini, ich muss nicht in die Innenstadt, ich krieg alles auf Amazon oder gebracht. Ich gehe da nicht hin zu dem Pöbel. Ne? Und wer will schon am Mann so. Hat er dann schnell wieder gelöscht, als klar war, was da passiert ist. Ja, aber ne? Anderen Leuten legt man das halt schlecht aus und spannt sie dann auf irgendeine Folterbank. Der Herr Beisenherz hat hinterher gesagt, das wäre gemein, dass die Leute diesen Tweet gesichert haben und er findet es nicht gut. Er hätte ihn doch gelöscht. Aber ja, aber nein, ist so unfair. Ja, aber muss man da was drüber berichten über Mannheim? Das zeigt, glaube ich, keine gesellschaftliche. Nee, stimmt. Warum haben sie uns das eigentlich überhaupt im Fernsehen gezeigt? Das hat doch nichts, hat mit nichts zu tun. Dass die Leute immer wahnsinniger werden in unserem Land, ist irgendwie. Das hat auch nicht damit zu tun, wie die Verhältnisse sind. Nein. Das sind immer mehr Leute irgendwie, die Zündschnur irgendwie sehr kurz ist. Nee. Hat nicht mit den Umständen zu tun, dass die Leute irgendwie nicht mehr wissen, wo oben und unten ist. Nee. Wichtig ist, dass wir jetzt Schulden machen und das Geld zusammen ausgeben für Unsinn, der den Freunden von Herrn Merz richtig Geld bringt. So schnell kommt die Party nicht wieder. Eben. Jetzt nochmal richtig mitnehmen. Auch damit. Wenn man nur eine Fahrt, damit das Karussell abgebaut. Nur einmal, ja. Genau. Mach den Shampoos auf. Wann bin ich jetzt so? Wie in Weimar damals. Wunderbar. Ja, das haben wir auch wieder beide eingereicht, glaube ich, ne? Ja, also es enthält ja diesen unglaublichen Kram, der ja schon in der Überschrift angeteasert wird, richtigerweise. Der Fokus weiß, wie man seinen Artikel verpackt, dass er auch angeklickt wird. Also Beamte packen über Afghanistan Flug aus, Mann soll Schwulen spielen und rastet aus. Also da in Islamabad in Pakistan hängen wohl alle möglichen NGOs rum, vor allen Dingen diese Kabul-Luftbrücke. Ich meine, das ist doch die von diesem einen grünen Europaabgeordneten, oder? Marquardt? Ich glaube, ja. Ist er noch in Europa, ne? Ja, war auf jeden Fall. Also will ich mich jetzt nicht drauf festlegen. Aber auf jeden Fall Kabul-Luftbrücke. Und ja, füllen wohl die Formulare auch aus für die Leute. Und bei dem einen wurde dann wohl irgendwie eingetragen, er sei ein Homosexueller. Und als sie ihn dann darauf angesprochen haben, ist er dann ausgerastet und hat darauf bestanden, dass er nicht schwul ist. Also. Ist das Pluspunkt oder was? Das ist schon nicht mehr Clown-Welt. Das ist eigentlich, also clownmäßig sind wir, glaube ich, schon auf dem Mars. Ich, das ist wahrscheinlich der einzige Grund, warum der Typ berücksichtigt wurde, Mammon. Weil man sagt, du brauchst irgendwas, was jetzt irgendwie verfolgt wird, kannst ja dann schwul sein. Ja, dann sollte er das spielen oder was? Wie spielt man das dann überhaupt? Ja, was heißt spielen? Die hatten das für ihn eingetragen und da wurde er halt drauf angesprochen dann von den zuständigen Beamten, die wahrscheinlich überhaupt nicht damit gerechnet haben, dass der gute Mann dann das nicht gerne hört, wie er da gesehen wird. Das erinnert mich an einen Schwank aus meiner Jugend, der heute irgendwie bei uns ein geflügeltes Wort ist. Da haben wir mal früh morgens versucht, den Jazzker in Hofheim zuzumachen und die Betrunkenen rauszukehren. Und wir hatten einen Kroaten da, der dann sich mit irgendwem in die Haare bekommen hat, weil der andere gesagt hat, er kennt einen schwulen Kroaten und der Typ ist komplett so ausgerastet. Es gibt keine schwulen Kroaten. Es gibt keine schwulen Kroaten. Das hat er dann da eine Stunde lang gemacht, bis wir den aus der Tür hatten. Hacke dich, das war ein Spaß. Es gibt keine schwulen Kroaten. Nee, gibt's auch nicht. Hab ich nie von gehört. Ja, ich habe auch keinen schwulen Iraner hier laut dem Ahmadinejad. Ja. Ja, ich hoffe, steht denn da drin, ob der Typ trotzdem einreisen durfte? Das wäre ja eigentlich. Das steht, glaube ich, nicht drin, ne. Das fände ich am lustigsten eigentlich. Nee, ist er der einzige Schwule im afghanischen Dorf? So ist das wohl. Im nächsten steht ja auf jeden Fall drin: exklusiv 25 Personen wurde nach monatelangem Warten, Sicherheitsinterviews, Dokumentenchecks etc. und schließlich finalem Go am Ende doch am Boarding in Islamabad verweigert. Programm war vorher schon chaotisch, jetzt ist es komplett wahnsinnig, was Auswärtiges Amt und BMI machen. Ja. Es zeugt auf jeden Fall davon, dass da echt kompetente Personen am Werk sind. Ich meine, ein Dank an die Leute, die die 25 Passfälscher oder falschen Eheleute oder was auch immer aussortiert haben. Aber kann mir jemand mal sagen, fliegt ihr auf Sicht einfach? Weil es ist neblig da in Islamabad. Ja. Es ist nicht so eine gute Idee, da auf Sicht zu fliegen und zu hoffen, dass dann halt nicht irgendein fucking Al-Qaida oder Taliban oder sonst irgendwas dabei ist. Aber es ist ein Kurort, oder wie? Islamabad, ja. Oh, ich war damals da zur Lungenkur und dann in Hyderabad. Ja, schön da. Hilfe, Hilfe, Hilfe, ja. Also ich meine, oh Gott. Ja, also, der Chef von der Polizeigesellschaft hat ja auch gesagt, zwar ziehen die Mitarbeiter der Botschaft gefälschte Dokumente ein, Personen, die gefälschte oder verfälschte Dokumente vorlegen, werden jedoch nicht zwingend vom Flug ausgeschlossen. Und das, die Leute können ja nichts dafür, einfach, dass sie gefälschte Dokumente ausgehändigt kriegen. Ja. Ja, also ich meine, das ist schon, normalerweise statt schon ja auch Straftäter zu tun. Ne? Das ist ihr Gender wahrscheinlich, gefälscht. Ja. Demi gefälscht. Fluid. Ja, ich kann mich bei dieser Sache muss ich immer daran denken, wie sie den eigentlich schon abgewählten Trump nochmal davon gehindert haben, irgendwelche Dinge als Präsident noch irgendwie zu tun, durch eine Amtsenthebung, obwohl er eigentlich schon abgewählt war. Was ja auch so rückblickend vielleicht gar nicht mal so schlecht war. Und wir sind hier immer noch mit Annalena und dieser Truppe hier verbandelt. Also, und da rührt sich kein Finger. Selbst nach solchen Berichten hier. Ich meine, was muss denn da noch alles passieren? Ja, vielleicht sollte irgendwer mal 551 Fragen stellen, die dann auch beantwortet werden. Mhm. And a bitch ain't one. Ach nee, das war was anderes. Ja, hier das, was wir vorhin schon angeteasert haben. 400 Millionen in Grants to Columbia, was auch immer Grants das genau bedeutet und wo das dann irgendwie ankommt, aber auf jeden Fall Geld, 400 Millionen Euro für die Columbia Universität in New York ist die ja ansässig, wegen Antisemitismus. Und das ist da auch auf jeden Fall ordentlich dabei. Und Marxismus-Kram, ich meine, das ist diese Universität, wo hier der Adam Tooze, der alte Marxist, da ein Professor ist bei Columbia. Und das ist auch diese Universität, wo die Yomni Park in ihrem Buch drüber berichtet hat. Die hat er ja studiert und hat sich nicht schlecht gewundert, wie da so die Meinung der Leute war zu ihren... Die hat es ja erlebt da in Nordkorea, wie das so vonstatten geht und wie es im Westen vonstatten geht. Und man hat ihr ja quasi unterstellt, sie wäre Gehirn gewaschen und würde es nicht verstehen und so. Also es ist schon nicht in Ordnung da, was da läuft, also in dieser Institution. Und also das muss man auch sagen. Die öffentlichen Gelder streichen, das ist aus meiner Sicht, kann man durchaus mal machen. Ja, gerade weil in Amerika ist es ja nicht so, dass das alles staatliche Universitäten sind. Jetzt Columbia und andere, das sind ja einfach profitorientierte Unternehmen, die teilweise Rücklagen in zweistelliger Milliardenhöhe haben. Und die kriegen weiterhin halt diese Federal Grants so für geförderte Projekte. Aber das ist jetzt nicht so, dass es halt, dass die Infrastruktur vom Staat finanziert wird oder sowas. Deswegen ja, also die werden nicht zugrunde gehen, wenn da diese Fördergelder nicht mehr fließen. Das auf gar keinen Fall. Das erwarte ich auch nicht, aber 400 Millionen ist ja schon mal, würde ich jetzt mal tippen, auch wenn sie 2 Milliarden vielleicht Rücklagen haben, ist das ja trotzdem nicht nichts. Wir reden hier gerade bei Columbia, reden wir wirklich über 12 Milliarden oder sowas, was sie an Rücklagen haben, also wirklich ja. Ja, das mag sein. Das sind alles nur für optionale Programme und Forschungssachen. Natürlich wird da auch das ein oder andere sinnvolle dabei sein, aber es ist nicht für Reparatur von Dächern oder irgendwie sowas. Ja, weil ich Grants höre, glaube ich das auch nicht. Klingt schon auch nach Projekten, ja. Also es wäre nicht zu vergleichen, wie wenn hier was in Deutschland ähnlich passiert wird. Die deutschen Universitäten, die sind da schon sehr viel stärker auf Staatsgelder angewiesen, natürlich. Und dann gibt es ja in Amerika eine wirkliche NGO, die nämlich kein Geld vom Staat nimmt, aber häufiger mal gegen den Staat oder gegen, du hast ja gerade schon gesagt, die meisten sind ja Privatinstitutionen, aber so Sonderregelungen und so gibt es ja sicherlich trotzdem für irgendwelche Bildungsinstitutionen. Klar, es gibt Community Colleges, ne? Und ja, auf jeden Fall hier das FIRE, Freedom of irgendwas in Education heißt es. ich weiß nicht mehr genau, wofür die Abkürzung steht, aber es ist eine Abkürzung auf jeden Fall. Und die haben ja häufiger mal auch geklagt gegen so woke Einschüchterungsversuche an den Universitäten. Jetzt haben sie hier mal bewiesen, dass sie das halt wirklich nicht nur aus einer Sicht irgendwie so machen, sondern sie haben jetzt hier die Universität Texas A&M hier verklagt, weil die nämlich probiert haben, einen Drag-Ban an ihrer Universität auszusprechen. Und sie haben das begründet mit, also diese Drag-Vorstellung promotes gender ideology contrary to its values. Und da hat das FIRE gesagt, das könnt ihr so pauschal nicht machen. Hat jetzt hier, will jetzt hier dagegen vorgehen, gegen diesen Drag-Ban. Aber was hat Drag an der Universität zu suchen? Ja, also ich denke mal, da geht es ja wahrscheinlich nicht nur um Unterrichtsdinge, sondern auch so um das Ganze drumherum und so. Und ja, also ich bin mir schon ziemlich sicher, dass sie auch Sachen da halt untersagen könnten, aber es ist wahrscheinlich einfach zu pauschal und zu sehr bezogen auf die Gender-Ideologie und die sagen halt, dass diese Ideologie könnt ihr halt den Leuten nicht vorschreiben. Das ist ja hier der Kern der Sache. Und sie sagen, hier, das wäre eine Public University. Wobei ich jetzt auch nicht weiß, ob sie damit jetzt staatlich meinen oder... Ja gut, ich meine, wenn es im Rahmenprogramm was ist, irgendwelche Studi-Partys oder irgend so ein Kram ist, was weiß ich. Aber im Unterricht hat das halt nichts so. Naja, ich meine, an der Universität sind Leute wenigstens alt genug, um sich mit solchen Sachen zu beschäftigen. Naja, aber das ist keine Kinderlesung oder so. Naja, komm, wie viel Scheiße die über Gaza glauben. Also. Ja das auch, aber die Feierleute werden da auf jeden Fall, wenn die Leute da irgendwie probieren, den einzuschüchtern mit dem Gaza-Kram, zumal man den ja auch an der Universität sich ruhig drüber unterhalten kann, aber was halt nicht geht, ist dieses Gerechtigkeitskampf halt spielen, was die da ja machen. Ja, vielleicht ist das noch eine Organisation, die ist noch ernster mit den ganzen Sachen. Ein anderer Fall war, da geht es ja um die Transgender in Sportdebatte und da hat wohl eine Abgeordnete in Maine was Kritisches gepostet, dass halt ein Mann quasi ungerechtfertigt gewonnen hätte gegen ein paar Frauen. Und dann wurde im Abgeordnetenhaus wurde ihr quasi aufgetragen, dass sie dieses Post löschen sollte. Ansonsten würde ihr das Rederecht im Parlament entzogen. Und es wurde ja auch entzogen. Und dagegen gehen die auch an. Also das war ein anderes Beispiel, was die so machen. Ja, bei dem Artikel... Ich glaube, es heißt Freedom of Individual Rights in Education. Okay. Das ist, glaube ich, die Abkürzung. Genau, halt die ganzen Freiheit der Rede, Freiheit des Journalismus, auch Waffenfreiheit und sowas halt in Amerika da garantiert wird. Beziehungsweise, worin sich der Staat nicht einmischen darf, theoretisch. Ja, hier habe ich meinen inneren Price gechannelt sozusagen, habe mal was aus der Wissenschaft mitgebracht. Tattoos. Gibt es eine neue Langzeitstudie irgendwie, das Bundesinstitut für Risikobewertung und die skandinavische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Untersuchungen veröffentlicht, die belegen, welche gesundheitlichen Risiken Tattoos mit sich bringen können. Ich meine, dass das halt schon immer klar war, dass man da einen irgendwie körpergleichen Stoff in den Körper spritzt und der da auch irgendwie Zerfallreaktionen und ähnliches hat. War ja schon vorher klar. Die gute Nachricht vorweg, bei einer Tätowierung wird dauerhaft wesentlich weniger von der Spezialfarbe aufgenommen als bisher vermutet. Ein Großteil der flüssigen Tinte scheidet der Körper bei der Wundheilung wieder aus. Um das herauszufinden, hatten Forschende des BfR die bei 24 freiwilligen Teilnehmern verwendete Menge an Tattoo-Farben exakt dokumentiert. Den Probanden wurden vor, während und nach dem Tätowieren Urin- und Blutproben entnommen. Mit Hilfe sogenannter Markersubstanzen konnte das Forscherteam schließlich überprüfen, welche Menge an flüssigen Farbbestandteilen tatsächlich im Körper verbleibt. In der Zukunft können wir so Gesundheitsrisiken besser und genauer abschätzen, sagt Michael Gyulbudagian, Chemiker am BfR, zum wissenschaftlichen Nutzen der Arbeit. Ein Fünftel der Farbe verbleibt also im Körper, das sind die festen Farbpigmente. Die seien weniger löslich, erklärt Milena Förster von der Internationalen Krebsforschungsagentur in Lyon. Die werden nicht ausgespült vom Körper, sondern das meiste von ihnen geht in die Lymphknoten. Die Tätowierfarbe färbt also nicht nur die Haut, sondern auch die Lymphknoten. Dies kann zu Krebs führen, sagt Signe Clemensen von der Universität Odense in Dänemark. In ihrer Studie hat sie gemeinsam mit finnischen Kollegen rund 6000 dänische Zwillinge untersucht und festgestellt, bei tätowierten Zwillingen werden häufiger Hautkrebs, Lymphdrüsenkrebs diagnostiziert als bei Zwillingen ohne Tätowierungen. Bei Lymphomen ist die Rate der tätowierten Personen fast dreimal höher, besonders bei großen Tätowierungen, die größer sind als eine Hand. Da die Zwillinge in vielen genetischen umweltbedingten Faktoren vergleichbar sind, seien diese Ergebnisse durchaus aussagekräftig, sagt die Forscherin. Ja. Also um herauszufinden, was genau in den Lymphknoten passiert, müssen zwar noch ein paar Studien folgen, sagen die Forschenden, doch auch Krebsforscherin Melina Förster sieht Risiken durch die Farbstoffe und Metalle, die in der Tinte enthalten sind. Im Gegensatz zu Bakterien und Viren würden Pigmente von den Immunzellen nicht als Gefahr erkannt. Eventuell stimulieren sie das Immunsystem ohne Unterlass und das führt zu einer chronischen Entzündung und diese sind für einen Großteil von Krebserkrankungen verantwortlich. So. Die Hautbarriere wird gestört, Erreger können leichter in die Haut eindringen, muss man sehr vorsichtig mit der Hygiene sein. Da muss man eine neue Farbe erfinden. Ne? Und das Dumme ist, auch wenn man die dann hinterher weglasern lässt, wurden in Laborexperimenten halt auch schon krebserregende Stoffe in den Abbauprodukten gefunden. Ja, das ist dann im Körper, das verteilt sich halt, denke ich mal. Also, wenn ihr euch unbedingt, ich bin ja jemand, ich hätte viel zu viel Schiss und ich habe keinen Bock auf die Schmerzen, aber wenn ihr euch irgendwie tätowieren lassen wollt, außerdem finde ich es nicht ästhetisch, dann passt bitte auf, dass ihr einen vernünftigen Tätowierer findet und irgendwie auch der halt zugelassene Farben verwendet, weil da ist zumindest dann die Gefahr geringer, dass irgendein Dreck drin ist. Yay, Serbien. In Serbien gab es eine Auseinandersetzung im Parlament, die dann in Tränengas und Rauchbomben geendet ist. Erst Handgemenge zwischen Opposition und Regierung wohl. Und dann eben, wie gesagt, die Rauchbomben und Tränengas. Serbien ist, glaube ich, EU, ne? Kann das sein? Es gibt keine schwulen Serben, haben sie immer wieder gesagt. Hauptsächlich geht es um Korruptionsvorwürfe. Da ist ein Bahnhofsdach eingestürzt in der Stadt Novi im November, bei dem 15 Menschen ums Leben kamen. Regierungsgegner machten die grassierende Korruption und sind dafür verantwortlich, dass das Vordach nicht ordentlich gebaut worden war. Man könnte an eine Brücke in Dresden denken, aber da ist ja keiner zu Schaden gekommen. Ne? Deswegen hat das vielleicht auch nicht so viel Ärger gemacht, wie es hätte machen sollen oder können. Ministerpräsident Milos Vucevic kündigt in einer Reaktion auf die Proteste Ende Januar seinen Rücktritt an. Damit dieser auch vollzogen wird, bedarf es aber einer Bestätigung durch das Parlament, die bisher noch aussteht und bei der Parlamentssitzung eigentlich erfolgen sollte. Das Parlament sollte zudem ein Gesetz verabschieden, das die Mittel für Universitäten erhöht. Eine der Hauptforderungen der Studenten, die seit Dezember Fakultäten blockieren. Also das auch noch. Ne? Die serbische Regierung steht wegen der Proteste wieder unter wachsendem Druck. Serbiens Präsident Aleksandar Vucic ruft abwechselnd zu Dialog auf oder macht ausländische Einmischung für die Proteste verantwortlich. Nach Digali Körde Trapsen, ne? Er steht wegen seiner Russlandnähe in der Kritik. Oppositionsparteien und Menschenrechtler werfen ihm und seiner SNS-Partei zudem Bestechung von Wählern und Unterdrückung der Medienfreiheit. Gewalt gegen oppositionelle Korruption und Verbindungen zum organisierten Verbrechen vor. Vucic und seine Verbündeten streiten diese Vorwürfe ab. Ja, klingt so ein bisschen so ähnlich wie ein Streit bei uns, nur ein paar Nummern härter oder so. Finde ich. Der Rauchbomben hat noch nicht im Bundestag, aber wer weiß, wenn die Linke wieder gewählt ist, dann reicht das. Ist ja, auch eine Meldung von der Tagesschau. Es gibt ein Start-up in Stuttgart wohl, das sich photonische Chips, also mit Licht arbeitenden Chips, Computerchips, wie heißen sie, Mikroprozessoren, glaube ich, ne? Gewidmet hat und die jetzt baut. Und da sind die Vorteile einmal, dass man nicht ganz so klein bauen muss, dass man nicht so viel Strom aufwenden muss, um die zu betreiben am Ende, weil Licht nicht so viel Widerstand hat oder so. Genau. Und dann könnte man auch noch analog damit arbeiten, also in mehreren Farben eben, parallel sozusagen verschiedene Sachen abarbeiten, was natürlich die Sache stark beschleunigen könnte. Finde ich eigentlich gar nicht uninteressant. Wir brauchen eigentlich noch 2-3 Jahre, bis sie da Serienreifenmodelle zur Verfügung stellen können. Haben sich aber wohl, sind allerdings wohl so weit, dass sie genau Probleme aus der Welt geschafft haben, die Fehlerhäufigkeit betrafen und meine sind anschlussfähig am Markt, glaube ich, hat er das gesagt. Sie sind voll anschlussfähig an die existierende Technologie, meint der Geschäftsführer, was auch immer das jetzt genau heißen mag. Aber ja, vielleicht kann man es ja noch erleben, solche Dinger. Und klar, in mehreren Farben, also so parallel mit mehreren Leitungen zu rechnen, kann die Sache natürlich beschleunigen. Weiß ich allerdings nicht, inwieweit unsere Software für sowas irgendwie ausgelegt oder so ist. Also Aber da müsste man einiges noch an Entwicklerarbeit auch leisten, gucken, was da kommt. Ne? Finde ich auch interessant. Ja, definitiv interessant. Ich hatte da vor 3 Jahren mal drüber berichtet, im Kontext, die haben 50 Millionen Euro Fördergelder bekommen, um das zu entwickeln, muss man vielleicht auch sagen. Wenn dann jetzt nach 3 Jahren tatsächlich was rauskommt, was auch in eine Fertigung geht, finde ich das sehr gut, weil die Technik hat sich damals sehr interessant angehört. Ich kriege es jetzt nicht mehr so ganz zusammen, aber du hast es ja ganz gut zusammengefasst. Aber das wäre schon eine gute Sache. Nur die Frage ist, wird das dann auch in Deutschland hergestellt oder einfach nur per Lizenz in China? Und dann ist es irgendwann... Geht es den Weg der Solarzelle? Deutsche Innovation, ne? Ja, muss man gucken, dass man da einen weiter schönen Lizenzgebühren wenigstens kassiert, ne? Wenn es soweit kommt. Also richtig, in der Produktion in Deutschland scheint ja auch möglich, wenn man jetzt auf Infineon oder so guckt, die machen ja auch in Deutschland ihre Chips. Ist ja nicht unmöglich. Und außerdem können die mit alten Maschinen oder relativ alten Maschinen arbeiten, aus den 90ern, weil eben das Ganze nicht so klein sein muss, wohl. Ja, und das ist natürlich auch ein Vorteil, ne? Es muss nicht klein sein, okay. Es muss nicht so klein sein wie die normalen, wie die Mikroprozessoren, die sie jetzt machen. Ich weiß auch nicht, ob das unbedingt sein muss, dass die Prozessoren alle so klein sind, beziehungsweise die Nanostruktur so klein ist. Mittlerweile, diesen Nanometer. Ja, ich glaube schon, dass es so sein muss. Das soll wohl so sein, damit sie weniger Strom fressen und gleichzeitig über seine Leistung bleiben oder so. Damit es ins Handy reinpasst. Ja, das auch, genau. Das könnte natürlich sein. Das ist dann halt 4x4 Meter zum Aufgreifen. Dann hast du so einen Knochen wieder hinterher am Telefon. Als Telefon. So ein 80er-Jahre-Knochen. So. Aber wir in Deutschland, wir sind super. Ja, macht das. und das Blümmel weist uns hier hinten auf alkoholfreien Wein. alkoholfreien Wein in Bio. Das geht nun endlich. Oh mein Gott. Endlich ist der alkoholfreie Wein auch im Bio. Haben Sie jetzt das Bio-Siegel so angepasst, dass der alkoholfreie Wein reinpasst oder den Jim alkoholfreien Öztin Wein? Hat so? Sich in Brüssel mit Nachdruck dafür stark gemacht. In Anführungsstrichen, das ist eine wichtige Modernisierung der Öko-Verordnung und ein echter Marktvorteil für unseren deutschen Weinbau. Ja, und. Alkoholfreier Wein in Bio, es ist eine wichtige Modernisierung der Öko-Verordnung. In den Kommentaren habt ihr jede Menge Leute, die sagen, bei uns hieß das früher Traubensaft. Ja. Alkoholfreier Wein. Oh Mann. Alkoholfreier Wein. Aber ja, das geht nun endlich. Also das war wohl einfach nur eine bürokratische Regelung, wo, ne, und jetzt wurde diese bürokratische Regelung angepasst. Also das war nicht irgendwas Technisches oder irgendwas anderes. Es war eine rein bürokratische Angelegenheit, dass, hups, wir haben die Regelung gemacht und auf einmal können wir keinen alkoholfreien Biowein zertifizieren. Und das geht jetzt. Juhu. Dass anderen Traubensaft neu zertifizieren möchte, hat doch keiner mit gerechnet, als die Regelungen entstanden sind, erstmals. Ich meine, wenn Bürokratieabbau echte Innovation bedeutet, dann ist Deutschland, hat Deutschland sehr großes Potenzial für Innovation. In der Tat. Wir werden die Welt erobern mit alkoholfreiem Wein. Mit der Hammer. Wollen die alle haben. Was trinken wir deswegen denn alle trinken die Leute ja Alkohol. Ja, es ist ja auch ein echter Marktvorteil für deutschen Wein. Echter Marktvorteil. Ja. Super Jam. Ich hatte noch was in die Gruppe geschmissen, was Aktuelles, aber... Okay, Sekunde, ich schau nochmal. Weil das ist eine frische Meldung, auf die mich im Chat hingewiesen hat. Ach du meine Güte, finde ich das jetzt wieder. Naja, sagen wir mal so, vielen Dank an den Zuhörer, der im Chat auf Rumänien hingewiesen hat. Ich finde es nicht, mal hoch und runter scrollen. Kannst ja nochmal sagen, ich war's, und dann mache ich nochmal einen Shoutout. Weil das ist wohl eine relativ neue Meldung. Rumänien hat die Kandidatur von Herrn Georgescu abgewiesen. Der beim letzten Mal die Wahl, hatte der die gewonnen? Ja, sie schaffen sich echt einen Märtyrer, ne? Oder? Er sagt natürlich auch, wir leben jetzt hier in der Tyrannei. Europa ist jetzt eine Diktatur. Rumänien lebt unter der Tyrannei. Die rumänische Wahlkommission hat die Kandidatur des pro-russischen Politikers Calin Georgescu für die Präsidentenwahl im Mai abgewiesen. Das Gremium sprach sich mit 10-4 Stimmen für den Beschluss aus, berichten rumänische Medien. Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig. Über die zu erwartende Berufung muss das Verfassungsgericht bis Mittwoch entscheiden. Ja, dann haben wir wieder irgendwo Bürgerkrieg in einem europäischen Land oder zumindest halt massive Spaltung der Bevölkerung. Ich meine, er musste 200.000 Unterschriften zulegen und hat 324.000 Unterschriften vorgelegt. Mir gefällt Russland freundlich auch nicht, aber die Leute in Rumänien haben das Recht, eine Regierung zu wählen, die sie haben wollen. Was erwarten die jetzt von dem Mann, dass er stillhält und das Gefahr sich gefallen lässt? Oder was? Das ist doch irgendwie auch nicht zu erwarten unbedingt. Vielleicht, dass er das Land verlässt oder sowas, keine Ahnung. Was man da macht in Rumänien, man wird ihn nicht irgendwie... Ich denke, man wird ihn von politischer Betätigung in irgendeiner Form fernhalten. Ja, da wird er der lauteste Kritiker bleiben. Ja, aber genau das werden sie, glaube ich, nicht zulassen. Der wird irgendwie einen Maulkorb kriegen. Der wird für irgendwas Blödes in den Knast wandern oder so. Na, da bin ich mal gespannt. Weil sie verklappen ihn in Transsilvanien irgendwo in einem alten Schloss. Das Schlimmste ist an der ganzen Situation, wie halt vom Ausland, also EU-Ausland, halt die ganze Sache gesehen wird von Politikvertretern und von gewissen Medien, dass es eigentlich gut ist, dass es so gelaufen ist und dass man das jetzt auch als Anlass nehmen muss, halt diesen Democracy Shield stärker zu machen. Ja, über die Person selber in Rumänien, ja, ich weiß nicht, ich habe gehört, der ist halt auch einer, der mal schnell die Politiklager gewechselt hat in der Vergangenheit und auch nicht so ganz stringent war. Den würde ich jetzt nicht zum Held hochstilisieren, aber dass ihm dann doch ein bisschen übel mitgespielt wird und der unfair behandelt wird, das ist klar. Aber das Schlimmste an der Sache finde ich, dass alle sagen, ja, guck mal hier, wir müssen uns da einmischen und haben das Recht dazu. Das ist, ja, ja aber nicht haben... die Idee der EU gewesen eigentlich, naja. Aber so nach dem, was ich gehört habe, haben da alle Dreck am Stecken. Ne? Also keiner von den Leuten, die da irgendwie, auch der Vorgänger wohl, und das sind alles irgendwie sehr halbseidene Leute. Ja, ja, also ich meine trotzdem schlimm, was da passiert, aber ich will ja nicht, dass da jetzt der zu so einem Helden hochstilisiert wird, wie ich es manchmal sehe, und ganz unreflektiert einfach, der hätte nichts getan, der hat bestimmt Dreck am Stecken. Aber es haben viele Politiker da und die decken sich ja auch gegenseitig eigentlich. Aber ja. Ja, wie ist das denn aufbauen? Das tun doch eigentlich diejenigen, die den da jetzt abgewählt, abgewürgt haben. Finde ich als, gerade als Märtyrerfigur. Ja, gut, aber ich meine, wer weiß, vielleicht haben die da halt einen Inlandsgeheimdienst, Verfassungssekuritate oder so. Und dann sagt der hier, die Partei von dem Georgescu ist ein Verdachtsfall. Und dann finden sich ein paar rumänische Parlamentsabgeordnete, die den Verbotsantrag stellen oder so. Ja, so kriegt man die Stimmen nicht ruhig, aber gut, das wird dann wahrscheinlich möglicherweise tatsächlich in Gewalt oder sowas ausarten. Das wird nicht anders sein 2029, falls wir dann noch wählen dürfen. Also entweder dürfen wir sowieso nicht mehr wählen oder es steht halt irgendwie weiter so Schoko und weiter so Vanille auf dem Wahlzettel. Ja, oder die AfD gewinnt und wird dann halt irgendwie von Europa annulliert. Das wird ein Spaß. Wir freuen uns so. Währungsreform, 40 Mark für jeden. Tja, trinkt keinen Bio-Wein, der keinen Alkohol hat, trinkt lieber die gute Hirschquelle mit Uran. Voll? Mhm. Haben wir wieder ein Sponsoring? geht in den Wald. Ja, liest Knicklicht und Mieter pro Kopf, geht auf thatsafespace.net und abonniert das Mammon-Magazin, weil es das sehr, sehr gut. Gut ist. Ja, ja, das hast du frei erdient, das schmeckt etwas schadet. Und bleibt aufrecht. Le Marxisme culturel. Bonjour.